Ich hebe meine Stimme und antworte, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden an seiner Seele nehme? Dieses Bibelzitat von Matthäus kann Ulrich nicht mit ehrlichen Worten beantworten. Er ruft, das passe zu einem Faulpelz wie mir und läuft davon. Ich habe sehr unter dem Verlust der Großmutter gelitten und immer dafür gebetet, dass sie mich auch nach ihrem Tod nicht alleine lässt. Nach den 3 Jahren auf Wanderschaft spüre ich, wie sehr ich mir wünsche, in ihrer Nähe zu sein. Ich glaube daran, dass ich ihre Stimme hören werde, wenn ich nur ihr Grab finden könnte. Meine Suche wird durch das Angelusläuten zur Mittagsstunde unterbrochen. Wie an jedem Freitag verzichte ich auf Speisen und jeden Genuss. Ich husche an den Gebäuden vorbei und schleiche in die Kirche St. Cajetan in der Hoffnung, dort unter dem Dach Gottes etwas Nützliches zu erfahren. Bei starkem Regen war es früher nicht ungewöhnlich, dass ich hinunter in die Gruft der Kirche stieg und still vor den Sarkophagen stehen blieb, in denen die Wittelsbacher ruhen. Diesmal besuche ich die Gruft, ohne dass es regnet, weil ich vor dem Sarkophag von Kurfürst Maximilian III. Josef stehend auf eine Antwort hoffe. Wie im Traum steige ich die Treppe hinab und bleibe vor den Sarkophagen stehen. Sie sind verändert worden, stehen näher zusammen als bei meinem letzten Besuch. Ich verbringe ruhig stehend einige Zeit, obwohl mir dieser dumpfe Geruch im Grabgewölbe zusetzt. Ich trage das Kreuzamulett meiner Großmutter, sage ich. Kurfürst Maximilian III. Josef ist an den Blattern zugrunde gegangen und verlor sein Leben. Das war vor 12 Jahren, und ich erinnere mich daran, wie die Großmutter gebetet und gezittert hat, dass die Seuche nicht nach mir greift und ich überlebe, weil sich der Pockentod vor allem die Kinder holte. Nach dem Tod des Kurfürsten wurde der Pfälzer Karl Theodor aus Mannheim Kurfürst, und die Großmutter hat es tief getroffen, dass nun kein bayerischer Wittelsbacher mehr der erste Fürst im Land war. Und nun hatte der fremde Fürst aus der fernen Stadt verfügt, dass der Friedhof zu verschwinden hatte und dadurch die Großmutter ihre Ruhestätte verlor. Ich warte. Höre mich an, sage ich leise. Ich flüstere und berichte von den Schändungen der Gräber. Wie von unbekannter Hand berührt, verlasse ich die Gruft und gehe zum Weihwasser und tauche beide Hände ein, wische über mein Gesicht und benetze meinen Körper. So bin ich geschützt und gehe wieder. Doch am Ausgang der Kirche zögere ich. Es ist eine Beklemmung in mir, als drohe mir eine bisher unerkannte Gefahr. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, die in der Finsternis herrschen, sagt die Großmutter, und erscheint mir neben der Säule unterhalb der Kanzel aus dunklem Eichenholz. Ehe sie entschwindet, höre ich sie flüstern. Erzähle niemandem davon, dass du mich sehen kannst. Ich gehe einige Schritte zurück, im Kirchenschiff werde ich ruhiger. Das starke Herzklopfen lässt nach. In der Fremde habe ich heikle Situationen erlebt, aber das hier ist anders. Ich befreie mich von meinen dunklen Gedanken und betrete die Schwabinger Gasse vor der Kirche, gehe auf die Straßenmitte zu und beschließe, mich ein wenig auszuruhen, bevor ich mich wieder auf die Suche mache. Ich bin immer zur Großmutter gegangen, wenn mir etwas auf der Seele lag, und habe mit ihr gesprochen, auch nachdem sie bereits begraben worden war. Es hat mir immer geholfen, denn es gibt keinen Menschen, dem ich mich anvertrauen kann. Ich habe die Verluste im Leben erfahren müssen, dieses Leid ist mir nicht fremd. Erst ertrank der Vater, und nur wenig später verschwand die Mutter für immer. Mir blieb Großmutter Lena, und als auch sie mich verließ, blieb ich alleine zurück und verbrachte Tage am Friedhof. Ich muss mich ausruhen. Doch während ich mir einen Platz zur Ruhe suche, höre ich das Geräusch von hart auftretenden Stiefeln hinter mir. aber als ich mich umdrehe, ist niemand zu sehen. Ich schlafe nur kurz auf einer Bank im neu eingerichteten englischen Garten und versuche, den dunklen Gedanken zu entkommen. Aber es gibt nur einen Ort, an dem ich mich sicher fühle. Das ist die Kirche des heiligen St. Cajetan. Ich wundere mich darüber, wie fremd mir meine Heimatstadt geworden ist. Wo ist mein altes Leben geblieben? Ich habe mir nie Sorgen darüber gemacht, wie mein Leben einmal aussehen wird. Den Weg zurück finde ich, ohne den Blick vom Boden abzuwenden. Über dem Münchner Hofgarten schwebt an diesem Freitag eine nachtschwarze Wolke unter einem ansonsten makellos weißblauen Himmel. Die Fassade der Residenz liegt im Schatten, nur der Innenbereich des Hofgartens mit dem in der Mitte platzierten Diana-Tempel lädt zum Verweilen ein. Ich sehe unter den Arkadengängen einen Mann, den das alles nicht interessiert. Kaum habe ich ihn entdeckt, da spüre ich in mir eine Veränderung meiner Gefühle. Wie gebannt stehe ich an der Schwabinger Landstraße. Nun muss ich erkennen, dass ich nicht davonkommen werde, denn ich fixiere einen großen schwarzen Vogel in der schwarzen Wolke, der aber kein Vogel ist, sich nur tarnt, weil er der ist, vor dem mich die Großmutter immer gewarnt hat. Der Schatten über mir ist ein bedrohlicher, dunkler Engel Luzifers, und im gleichen Moment ist der finstere Mann aus den Arkaden verschwunden. Ich sehe, wie der schwarze Engel über der Kirche des heiligen Cajetan kreist und schließlich hinter dem Kloster der Tiatina verschwindet, genau dort, wo sich der Friedhof der Salvatorkirche befunden hat. Ich weiß, dass ich das alles nicht gesehen habe, weil es nicht geschehen sein kann. Es ist meiner Aufregung wegen meiner Heimkehr und dem verlassenen Grab der Großmutter geschuldet. So wird es sein, denke ich. Außerdem habe ich den Tag über noch nichts gegessen und bin kraftlos. Ich will zur Großmutter gehen und sie fragen. Mir ist ganz merkwürdig zumute. Weiter geht es auf der nächsten CD. Über die Schwabinger Gasse laufen die Bauern und schieben ihre leeren Karren vor sich her. Der Markt ist beendet und sie gehen zurück zu ihren Höfen vor der Stadt. Bevor ich wieder an Großmutter Lena denke, höre ich ihre Stimme. Ich zögere weiter zu gehen, aber letztlich kann ich mich dem Wunsch, mit der Großmutter zu sprechen, nicht entziehen und gehe zurück bis an die Stelle, wo sich der alte Friedhof befunden hat, und warte dort an einer eingestürzten Mauer. Eine tiefgreifende Veränderung in mir beginnt mit dieser Stunde, das spüre ich. Ich erinnere mich an ihre Worte über das Sterben und die Seele. Jede Seele eines Toten, die nicht zum ewigen Licht reisen kann, braucht die Hilfe einer verwandten Seele eines Lebenden. Nur äußerst sensible Menschen werden von Gott auserwählt und vermögen es, Seelen zu erspüren und sie zu erkennen, hatte sie mich gelehrt. Großmutter Lena war eine tiefgläubige Frau gewesen und hatte mich mit ihren Worten immer wieder aufgerichtet. Jetzt schweigt sie. Und ich befürchte, dass die tote Großmutter fortgebracht worden ist und ich nicht mehr mit ihr reden kann. Wenn ich sie nach der Mutter fragte, hatte Großmutter geantwortet: Habe Geduld, sie wird sich melden. Und ihre Worte werden dir wie der Gesang von Engeln in den Ohren klingen, weil sie mit dir direkt aus dem Himmel sprechen wird. Aber woher hatte sie das gewusst? Ich laufe über den freien Platz, wo einst das Schwabinger Tor gestanden hat, biege von dort in die Jungfernturmstraße ein und bleibe vor der roten Ziegelmauer stehen, wo Menschen mit der eisernen Jungfrau gequält und zu Tode gebracht werden. Ihre Leichen wurden eilig im nahen Friedhof beseitigt. Von der Mauer baumelt mit einem Mal ein Seil herab, und ich bekomme es mit der Angst zu tun. Habe ich an der Ecke des Friedhofs einen Geist gesehen, der in der Erde verschwand? Bisher gab es nur ein großes Entsetzen in meinem Leben. Eines Tages war die Mutter spurlos verschwunden und kam nie wieder zurück. Damals habe ich den schwarzen Engel mit dem Schwert gesehen, als er meine Mutter geholt hat. Ich war schreiend erwacht und hatte Großmutter davon erzählt. Ich weiß noch, was sie mir sagte, was ich tun sollte, falls der Engel des Todes noch einmal erscheinen würde. Ich muss einen silbernen Dolch vor Gott von einem Priester segnen lassen, mit dem ich mich wehren kann, falls der schwarze Engel zum Äußersten bereit ist und nach mir greift. Ich habe Kenntnisse im Umgang mit einem Messer und weiß, wie sich ein Christenmensch gegen einen schwarzen Engel verhalten muss, aber ich besitze kein solches Messer. Ich gehe nicht direkt zum Grab der Großmutter, sondern schleiche stattdessen in der Jungfernturmstraße herum, wo es nach Ansicht der Münchner spukt. Die Menschen glauben, dass dort bei der eisernen Jungfrau Menschen spurlos verschwinden und ihre Seelen zu allen Zeiten ihre Klage durch die Mauern auf die Gasse schicken. Weil die Großmutter das glaubte, glaube ich es auch. Also lausche ich an der Wand, aber es ist nichts zu hören. Der Anblick der Mauer eröffnet mir Bilder, und ich sehe den Henker, der eine Delinquentin zur eisernen Jungfrau führt, die Tür weit öffnet und die scharf geschliffenen Dornen aus Eisen sichtbar werden. Ich stehe unterhalb der Wand, bevor die eiserne Jungfrau geöffnet wird und der Henker die Todgeweihte hineinstößt und das Todesurteil vollzieht. Es braucht nur einen harmlosen Stoß und die Todeskandidatin strauchelt in die Kammer. Dann folgt ein kurzer Schrei und unter der eisernen Jungfrau läuft ein Strom aus Blut über die gepflasterte Gasse direkt zum Friedhof. Aus welchem Grund ich mir das ansehe, weiß ich nicht, aber meine Füße tragen mich nicht fort, ohne dass ich etwas dagegen tun kann, und mit einem Mal begreife ich, dass meine Mutter dort umgebracht wurde. Nahe bei der ehemaligen Stadtmauer stehend bete ich still dafür, dass meine Mutter im Himmel ein schönes Leben hat. Ich umkreise den alten Friedhof, schmiege mich an die Hauswand, um unentdeckt zu bleiben. Es passieren Dinge in der Stadt, denen ich misstrauen muss. Ich will nicht müde sein. Niemand wird mir mehr sagen können, wo sich die einzelnen Gräber befinden, aber es gibt die alte Geschichte, dass an diesem Ort, wo einst der Friedhof war, Geister umgehen. Und das habe ich bereits als Kind erfahren, als die Gräber noch besucht wurden. Hinter der Salvatorkirche, so erzählt es auch die Großmutter, schweben die nächtlichen Geister nicht unbemerkt unter weißen Tüchern. Jeder kann sie um die mitternächtliche Zeit hautnah spüren, denn von ihnen geht ein geheimes Wissen aus, das wie eine Lähmung in den Körper fährt. Mich erreicht Gesang aus dem Opernhaus. Gleichzeitig empfinde ich ein Gefühl auf meinen Unterarmen, als würde sich ein eiskalter Winter auf die Haut legen. Ein böser Geist muss in meiner Nähe sein, der tief ausatmet. Der Friedhof fiel zwar den Plänen des neuen Kurfürsten zum Opfer, aber was war mit den Leichen geschehen? Wohin waren sie gebracht worden? Oder sind sie die Geister, die ich spüre? Ich finde keine Antwort. Ich glaube an die Magie des Ortes und unerwartet auch an meine Fähigkeit, Kontakt mit der anderen Welt aufnehmen zu können. Es ist möglich und ich kann es. Ich werde mit der Großmutter sprechen, nach meiner Mutter rufen und diesen Ort immer wieder aufsuchen. Nun kann ich mich auch an Großmutter Lenas Wort erinnern, dass es Seelen gibt, die orientierungslos umherirren, weil sie nicht glauben wollen, dass ihre Körper längst schon verstorben sind. Wer die Seele eines Verstorbenen sehen kann, dem bluten die Augen, hatte Großmutter gesagt. Über mir erscheint eine tiefschwarze Wolke am Himmel. Ich ahne Böses. Ich flüstere: Geist der Seele, bist du da? Alle Toten werden einst von Gott gerufen und auferstehen, doch die Bösen kommen vor das Gottesgericht. Gott stürzt die gefallenen Engel in den Abgrund, hatte die Großmutter gesagt. Ich spreche mit mir selbst, stelle ich fest. Obwohl mich die Furcht forttreiben will, liebt etwas in mir die Gefahr, beim Friedhof zu warten. Ich fühle mich wie ein Engel, der sich auf seine letzte Reise vorbereitet. Soll er nur kommen, der schwertbewehrte schwarze Engel. Tiefe Stille herrscht um mich herum, und mein Hochmut kommt einer Gotteslästerung gleich. In Demut wende ich mich um und schaue auf den Ort, auf dem die Toten ihren Frieden finden sollten. Ohne Übergang sehe ich einen langen Tisch, an dem Personen mit großen Flügeln stumm sitzen und mich nicht beachten. Sie unterhalten sich, ohne dass auch nur eine Silbe zu verstehen ist. So wie er gekommen ist, verschwindet der Tisch wieder und mit ihm die Engel. Aus welchem Grund ich dabei an meine Mutter denke, die unschuldig verurteilt nach den Qualen in der eisernen Jungfrau vermutlich auf dem Friedhof verscharrt worden war, vermag ich nicht zu sagen. Als ich mich erneut umdrehe, liegt eine halb abgebrannte Kerze am Boden, die ein eigenartiges Aroma verströmt. Durch diesen Geruch wird es mir ganz anders. Ich kann nur glauben, dass mir ein Engel diese Kerze zurückgelassen hat, um mir Mut zu verleihen. Dann erkenne ich, dass die brennende Kerze genau auf dem Grab der Großmutter liegt. Als der Abend bedächtig über die Stadt kommt, die Dunkelheit mich bald erreichen wird, stehe ich in der Nähe der Salvatorkirche und atme schwer. Das Angelusläuten zur Abendstunde holt mich in die Wirklichkeit zurück. Etwas flüstert mir zu. Gehe hin, es ist Zeit, Wölfe zu töten. Ich bin nicht so von Bedeutung, dass mir die Horden Luzifers folgen müssen. Nur einen kurzen Augenblick versuche ich zu verstehen, was mit mir geschieht. Aber zugleich verlangt das aufgelassene Gräberfeld meine volle Konzentration. Ich will nun zur fortgeschrittenen Stunde an die Gräber zurückkehren und das Feld der toten Seelen nicht mehr verlassen. Zerbrich den Arm des Gottlosen und suche heim das Böse. So wird man ein gottloses Wesen nicht mehr finden, murmel ich vor mich hin. Ich bin mir sicher, dass es das Böse gibt. Und vielleicht ist sogar dieser schwarze Engel in meiner Nähe, der mit leiser werdenden Schritten auf mich zukommt. Nichts liegt mir ferner, als dies unbedingt herausfinden zu wollen. Allmählich, als die Dunkelheit zur Erde schwebt, bitte ich darum, die Stimme der Großmutter zu hören. Um mich herum ist es tiefe Nacht. Ich flüstere mir Mut zu und laufe schnell hinüber. Ich stelle mich nicht zu nah an das Grab der Großmutter, denn ich höre ein ungewöhnliches Grummeln aus der Erde. Deshalb nähere ich mich mit einer inneren Beklemmung. Nun bin ich dort, wo einst die Toten begraben lagen. Ich schließe die Augen und sehe das Grab der Großmutter nach ihrer Beerdigung. Schräg hinter ihr befinden sich die Ruhestätten der hochgestellten Personen. Ich warte an der zerstörten Einfassung des Grabes, aber Großmutter schweigt. Einmal waren wir gemeinsam auf dem Land, um bei der Ernte zu helfen. Der Bauer gab uns nur wenig zu essen, und so fehlten uns die Kräfte für die schwere Arbeit. Er hatte uns mit der Peitsche davongejagt, und wir waren zu Fuß nach München zurückgegangen. Mit geschundenen Füßen kamen wir zurück, und Großmutter zeigte mir ein großes Tuch, das sie unter ihrer Strohmatte liegen hatte. In dieses Leichentuch gewickelt, legt mich in geweihte Erde, hatte sie gesagt. Das war in dem Jahr, als ich München verließ. Ich bin dazu verdammt, mich endgültig von meinem alten Leben zu entfernen. Ich laufe noch einige Schritte barfuß über die geweihte Erde und meine Hände beginnen zu zittern. Aus welchem Grund ich plötzlich stehen bleibe und in ein tiefes Loch schaue, kann ich nicht sagen. Als ich mich vornüber beuge, um hinabzuschauen, bewegt sich die Erde in der Tiefe, als würde sich langsam eine Tür öffnen. Gebannt blicke ich hinab, und wie von einem Sog gezogen, kippt mein Körper langsam vornüber. »Wer ist dort?« flüstere ich. »Und wieso kann ich in der Dunkelheit sehen?« Eine unbekannte Macht will über mich bestimmen, das spüre ich, denn ich habe mich bewegt, ohne dass es mein Wille ist. Von diesem Augenblick, an dem ich die Grenze zur anderen Welt berühre, sind sämtliche Gedanken aus meinem Kopf getilgt, die etwas mit meinem bisherigen Leben zu tun haben. Es bleibt still. Und als ich mit aller Kraft versuche, einen Sturz zu vermeiden, höre ich ein Klopfen und ein leises Stöhnen. Mich fröstelt. Ich versuche zu stehen, doch ich bemerke, wie ich langsam auf die Knie sinke. Nun stemme ich meine Hände auf den Boden, erhebe mich und denke, werde ich verrückt? Nein, aber das Böse will mich vernichten, das glaube ich von nun an. Nach diesem Schrecken will ich den Bereich um die anderen Gräber meiden, doch wie durch die Anziehung einer mystischen Energie werde ich wieder dorthin gezogen. Je näher ich dem Grab der Großmutter komme, desto kälter wird mein Schatten. Aber wie entsteht mein Schatten in der Dunkelheit? Es ist Nacht. Die Gassen liegen im eisigen Schatten der Finsternis. Dämonen ziehen durch die Straßen, um sich Schlafende zu suchen, denen sie als Albträume in die Köpfe steigen. Nur aus dem Kloster der Theatinermönche ist noch der Zauber singender Mönche zu hören. Ich friere. Mein Weg führt mich nicht wieder in die Gasse hinter der Salvatorkirche. Nicht ich zögere, etwas in mir zögert, weil ich diese zarte, aber eindringliche Stimme aus der Erde stöhnen höre. Obwohl ich es nicht tun will, bleibe ich und zwinge mich zu warten. Ich habe das Gefühl, als sitzt jemand auf meinen Schultern und drückt mich zu Boden, wo ich mich mit beiden Händen abstützen muss, um nicht vollkommen in der Erde zu verschwinden. Ich lasse mich fallen. Die Hände nach vorn gestreckt, berühre ich den dunklen Boden in der Hoffnung, dass mich die geweihte Erde und mein Kreuzamulett schützen mögen. Ich fürchte mich davor, durch den schwarzen Engel direkt in die Hölle geschleudert zu werden. Gleich in der Nähe wispert eine Stimme, die ich nur kurz höre, danach ist es gänzlich still. In diesem Moment fühle ich mich vom Leben vollkommen allein gelassen. Es ist nicht so sehr die finstere Nacht, die mir Furcht einflößt, sondern die Verlassenheit des Ortes mit seiner schaurigen Vergangenheit. Aber es ist noch nicht Mitternacht und Geisterstunde, doch ich höre etwas aus der Grube unter mir, ich schnappe nach Luft und habe Erdkrumen im Mund. Noch ein tiefer Atemzug, aber es ist nichts zu hören. Hab ich mich geirrt? Um bei meiner Großmutter Lena nachzufragen, drücke ich meinen Mund auf ihr Grab und frage, warum bin ich nur noch ein Schatten im Schatten des Lichts, das nur ich sehen kann? Die Glocke der Kirche läutet zur mitternächtlichen Stunde. Vorsichtig taste ich mich vor und klopfe auf ihr Grab. Die Stille macht mir zu schaffen und die Dunkelheit ängstigt mich. Ich habe mir die Gabe, Stimmen zu hören, nicht gewünscht, aber nun habe ich die Fähigkeit, aus welchen Gründen auch immer, und kann das nicht einfach ignorieren. Ich kann Menschen in der Nähe hören, aber sie werden mir auf eigentümliche Weise immer fremder. Ich spüre ihre Nähe, aber sie wirken merkwürdig leer und abgestorben. Oder liegt es an mir selbst? Bin ich nicht mehr wirklich? Ich habe das Gefühl, mich an eine Nacht erinnern zu können, die noch gar nicht passiert ist. Ohne Vorwarnung erschrecke ich in dieser Stille. Ich folge mit meinen Augen einer Lichtspur und sehe den Eingang zur Nordseite der Salvatorkirche. Ich atme die Friedhofsluft ein, obwohl die Gräber nicht mehr existieren. Der Geruch des Todes ist in der Luft. Wird es nicht mehr Tag? Ich bleibe auf der Erde liegen. Direkt über dem Kirchturm von St. Salvator zeigt sich ein heller Stern am Firmament. Ich höre die Stimme der Großmutter direkt aus dem Himmel. Sie sagt, man hat den armen Monsieur Robespierre mit dem Kopf voran aus der Kirche getragen und in das Grab gelegt, und so konnte sich seine Seele nie befreien. Hilf ihr, dem Weg zum ewigen Licht zu finden, aber das Böse ist auf dem Weg, um dich an deiner Christenpflicht zu hindern. Ich, sage ich leise, ich werde es tun, Großmutter. Die unsterbliche Seele eines Verstorbenen kann nur ein einziger Mensch mit einer verwandten Seele finden und retten. Noch in dieser Nacht will ich die Seele von Monsieur Robespierre entdecken. Ich halte inne und lausche in die Dunkelheit, doch Worte höre ich nicht, nur wieder ein leises Wimmern aus dem Gottesacker. Ich fühle, wie mein Herz heftig zu schlagen beginnt, denn ich zweifle. Ist es das, was ich hoffe? Oder stellt mir dieser Dämon eine Falle, um mich anzugreifen und an meiner christlichen Pflicht zu hindern? Behutsam berühre ich die Erde in der Hoffnung, dass ich ein Zeichen erhalte. Vom Boden aus versuche ich in der Dunkelheit zu erkennen, wo sich die letzte Ruhestätte von Monsieur Robespierre befand. Aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, wischen meine Hände über die feuchte Erde und beschmieren mein Gesicht. Auch meine Beine und Füße beginnen ein Eigenleben und bewegen sich. Ich bin nicht mehr imstande, meinem Körper zu befehlen. Das, was geschieht, passiert ohne mein Zutun. Der Mensch denkt und Gott lenkt, denke ich. Monsieur Robespierre wurde im Seuchenjahr 1777 auf diesem Friedhof beerdigt, aber das geschah offenbar in aller Eile und ohne kirchlichen Segen. Möglicherweise war der Leichnam von Monsieur Robespierre wegen der grassierenden Pocken ungesegnet in die Erde gelegt worden und nun suchte seine Seele nach Rettung. Nun hatte sich das Grab zwar nach der Öffnung verändert, aber die Seele blieb eingesperrt und benötigt Hilfe. Die verlorene Seele von Monsieur Robespierre bittet mich durch Großmutter Lena um Beistand. Meine Christenpflicht verlangt, einer armen Seele zu helfen. Eine Sekunde glaube ich, Monsieur Robespierre zu hören. Die Seele schweigt. Sie kommt nicht. Vielleicht ist unser Gewissen nichts anderes als die Stimme der Seele. Einen Körper kann man zerstören, eine Seele nicht. Sprich mit mir, raune ich. Ich warte auf eine leichte Brise, wodurch die Seele von Monsieur Robespierre zwischen den Wolken hindurch in das Land getragen wird, wo Milch und Honig fließen. Doch das geschieht nicht. Ich bleibe gepresst auf der Friedhofserde liegen. Ab dieser Sekunde, als der tiefschwarze Engel Luzifers in der Nähe ist, glaube ich nicht mehr an eine Einbildung, denn ich spüre die Bedrohung durch ihn bereits in mir. Weil ich eine Seele zu retten habe, muss sich mein Leben von Grund auf verändern. Wenn du eine Seele retten willst, musst du dein Herz öffnen, hatte Großmutter Lena gesagt. Als ich bei den Gräbern liege und meinen Kopf hochhalte, höre ich aus einem breiten Loch im Boden einen fremdartigen Tonfall, der aus den Tiefen des Erdinneren zu kommen scheint. Genau dort, an der Stelle, wo sich vor langer Zeit die Gräber der hochgestellten Persönlichkeiten befanden, vernehme ich die kaum erkennbare Stimme. Sie muss direkt aus dem ehemaligen Grab kommen. Ich bin die Seele von Maximilien Barthélemy François de Robespierre. Jetzt bin ich endgültig davon überzeugt, dass ich sein Seelenverwandter bin und ich nicht nur die Stimme der Seele von Monsieur Robespierre höre, sondern auch seine Verzweiflung und seinen Wunsch kenne. Mir obliegt es nun, die Seele des Verstorbenen zum ewigen Licht zu führen und ihr den Übergang auf die andere Seite des Lebens möglich zu machen. Ich will helfen, Monsieur Robespierre. Aber das Böse will den Flug ihrer Seele verhindern, flüstere ich. Deshalb wird mir nichts anderes übrig bleiben, als mir Luzifers schwarzen Engel mit anderen Mitteln vom Hals zu halten, was ich in tiefster Dunkelheit erledigen will. Als ich mich tiefer in die Grube beuge, spüre ich eine winterliche Kälte in meinem Rücken. Ich ahne nicht nur, wer sich in der Nähe befindet, um mein Vorhaben zu vereiteln. Ich höre Schritte. Tag. Tag. Tag. Machen sie auf dem Pflaster der Gasse und wieder. Tag. Tag. Tag. Es klingt, als hätte dieser Dämon nicht zwei, sondern drei Beine, Aber wie soll ich mich gegen Luzifers Abgesandten verteidigen? Doch die furchterregenden Schritte nähern sich und ich muss zu einer Entscheidung kommen. Ich kann mich nicht einfach umdrehen und davonlaufen, um in meinen Alltag zurückzukehren, denn es bleibt meine Christenpflicht, die arme Seele, die um Hilfe fleht, zu retten. Ich habe ihre Stimme gehört und bin der festen Überzeugung, der Seele von Monsieur Robespierre helfen zu können. Ich bin auserwählt, etwas zu tun, was sonst kein Lebender zu tun in der Lage ist. Ich spreche laut mit mir und versuche, mir Mut zu machen. Voller Furcht rutsche ich über das Erdreich. Nun will ich auf den richtigen Zeitpunkt warten, um den Segen für meine gute Tat zu holen. Nur Gott entscheidet, was geschehen soll. Ich krieche im Kreis und spüre etwas, als würde ein eiskalter Wind meinen Nacken berühren. Als ich aufstehe, erfasst mich ein starker Schwindel, so dass ich falle und mich abstützen muss. Ich habe dafür keine Erklärung, und aus Hilflosigkeit flüstere ich den Namen Monsieur Robespierre. Aber er gibt keine Erwiderung. Dann höre ich sie wieder, diese unheimlichen Schritte. Ich bleibe liegen. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass der schwarze Engel Luzifers mich daran hindern soll, die Seele von Monsieur Robespierre zu befreien und zum ewigen Licht zu begleiten. Es ist wie ein Wandel der Welt, als sich in der Nacht die Erde bewegt und ich nichts weiter tue, als meine Augen in Richtung Osten zu bewegen. Die verlorenen Seelen laufen um mich herum, ihre durchsichtigen Körper sind leer und ihre Bewegungen wirken hölzern. Ich bin überrascht, als ich in zwei tieftraurige Augen blicke, die mich an meine Mutter erinnern. Als mich plötzlich, wie aus dem Nichts kommend, Finger an der Schulter berühren, erschrecke ich bis ins Mark. Eine Hand schiebt mich, dreht mit festem Griff meine Schulter um und ich sehe das Gesicht. Es ist mein Gesicht. Auf mich wartet Monsieur Robespierre, dessen Seele Hilfe braucht. Da stört mich auch nicht der Ruf eines Todesvogels. Immer wenn ein Käuzchen ruft, stirbt ein Mensch, hatte die Großmutter gesagt. Nun spüre ich die entscheidende Kraft in mir. Doch noch bin ich mir nicht sicher, ob die Stimme aus der Erde den Namen Robespierre geflüstert hat und einmal mehr um Hilfe bittet oder mir seine Seele ein Zeichen geben will, wie ich sie zum rettenden Licht führen kann. Dass dies vor der Kirche des heiligen Salvator geschieht, dem Retter Jesus Christus, ist wohl Gott gewollt. Ich stecke meinen Kopf in das Grab und werde durch einen grellen Blitz geblendet. Danach müssen sich meine Augen erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Ich lege mich auf den Rücken und warte. Es ist wieder die zarte Stimme, die ich höre. Im Gegensatz zum Kurfürsten, dessen Körper geöffnet worden war, weil sein Herz in die Gnadenkapelle nach Altötting kam, hatte sich die Seele von Monsieur Robespierre nicht von der Erde lösen können, sagt die Stimme. Du bist es, der den Dämon abwehren muss, damit die Seele ihren Weg finden kann. Ich rutsche noch näher an das Grab heran und drücke mein Ohr auf den Boden. Soll ich warten, bis das erste helle Licht am Himmel erscheint und dann nach der Seele rufen, damit sie in die himmlische Ewigkeit aufsteigen kann? Oder war die Nacht die Zeit, in der die Seelen wandern? Wenn ich konzentriert nachdenke, gibt es noch eine weitere und schwerwiegendere Möglichkeit, denn die fremde Seelenwanderung könnte bei mir und in mir enden. War es denn möglich, dass ich der Körper bin, in den die Seele von Monsieur Robespierre hinein will? Wenn das wahr ist, dann bin ich tot. Denn nur in einen ungeborenen Menschen kann eine Seele hinein und ein neues Leben beginnen. Aber ich bin nicht tot und will es auch nicht sein. Ich will mich aufrichten, doch ich kann mich nicht erheben. Bleigewichte scheinen in meinen Beinen zu stecken und ich fühle mich wie gelähmt. Monsieur Robespierre, lassen Sie mich mit Ihrer Seele gehen, flüstere ich und versuche, mich mit beiden Armen hochzustemmen, aber es gelingt nicht, im Gegenteil, ich rutsche ab und liege der Länge nach ausgestreckt am Boden. Musik erklingt aus dem Opernhaus. Du bist wahnsinnig geworden, denke ich, und streiche mit beiden Händen über mein schweißnasses Gesicht, obwohl mein Körper vor Kälte zittert. Dieses Viertel von München war schon immer wundersam, und nun erlebe ich, was das bedeutet. Kein Licht erhellt meinen Blick, und mir wird bewusst, dass ich mittlerweile zwischen Himmel und Hölle lebe. Wir sterben nie, sagt die Seele von Monsieur Robespierre plötzlich. Unser Leben geht weiter und weiter. Aber ich bin es müde, hier zu verweilen, wo man mein Grab schändete. Und ich kann nicht dort sein, wo ich ihm gehöre. Also, wirst du mir helfen? Öffne beide Hände und warte, bis du merkst, wenn ich bei dir bin und erlöst werde. Ich spüre absolut nichts. Aber in meinem Gesicht prickelt etwas, das sich auf der Haut wie frischer Wind anfühlt. Doch aus dem Wind wird ein Sturm, der aufheult und mich rüttelt. Die Seele von Monsieur Robespierre löst sich während der Unruhe und drängt aus der Erde hervor. Ich kann sie spüren, aber nicht sehen. Als ich meinen Kopf umwende, sehe ich hinter mir eine Jungfrau sitzen. Sie tut nichts, sitzt nur da, hält ihre blutverschmierten Hände über den Kopf und Blut fließt ihr aus vielen Wunden über die Brust. Ich bleibe erstarrt hocken und blase meine Wangen auf, um mich zu beruhigen. Dann verwandelt sich die eigenartige Jungfrau zu einer mannsgroßen Statue. Ich höre ihre Stimme, die in meinen Ohren schmerzt, und sie spricht: Der schwarze Engel des Todes ist auf dem Weg, und er wird seinen Atem schicken, der sich an den Mauern der Gebäude verfestigen. Und dort für alle Zeiten im Winterfrost als weiße Streifen zu sehen sein wird, weil ich ihm entkommen bin, sagt sie. Als ich mich aufraffe, um zu der Jungfrau hinüberzugehen, ist sie als Irrlicht über den Dächern verschwunden. Dann kann ich für einen Moment nichts mehr hören und sehen, nur ein großer schwarzer Schatten, noch schwärzer als die Nacht, liegt über der Gasse und auf mir. Ich versuche ruhig zu atmen, doch meine Aufregung erlaubt mir das nicht, denn nun höre ich wieder, wie sich schwere Schritte von der Jungfernturmstraße nähern. Es wird kalt und immer kälter. Ich versuche, mich zu berühren, aber ich spüre mich nicht. Trotz der tiefschwarzen Nacht sehe ich den weißen Atem des Todes an den Mauern kleben. Ich rufe nach der Seele von Monsieur Robespierre und frage, ob sein Leib an den Blättern verstorben ist. Doch eine Antwort bekomme ich nicht. Stattdessen berührt die Kälte meine Augen, die erstarren, und mein Körper, der langsam beginnt, sich zur Seite zu neigen. Der schwere Schatten des Todesengels liegt auf mir und ich muss mich mit aller Kraft dagegen wehren. Also schlage ich um mich und versuche, dem Angreifer zu entkommen. Ich werde nicht sterben, niemals, rufe ich und kämpfe verzweifelt, bevor es langsam mit mir zu Ende geht. Ich weiß, es gibt nur eine Rettung. Ich muss die Kirche St. Salvator erreichen, um dem Dämon zu entfliehen. In mir wird es warm und immer wärmer. Die drückende Schwüle des Tages führt ein Gewitter mit Blitz und Donner heran. Aber das drohende Unwetter verschwindet wieder, und über München leuchtet ein makelloser weißblauer Himmel. Am Himmel ist ein silberner Streifen zu sehen, der sich in ein goldenes Licht wandelt. Monsieur Robespierres Seele ist endlich im Himmel angekommen. Monsieur François de Robespierre verstarb mit 45 Jahren am 6. November 1777 in München. Er wurde auf dem Friedhof neben der Salvatorkirche beerdigt. Er war der Vater des Revolutionärs Maximilien de Robespierre. Der Grund für seinen Aufenthalt in München ist unbekannt. 8. Über den Tod hinaus. Von Martin Arz. Gesprochen von Sabrina Gander. Auf dem Gelände zwischen Baumstraße 5 bis 7, Westermühlstraße und Auenstraße 34 bis 36 stand einst das Pesthaus der Stadt München. 1573 erstmalig erwähnt, aber definitiv erheblich älter. Nach den großen Pestzeiten diente das Gebäude erst als Tuchfabrik, dann als Militärlazarett. Hier hielt ab 1752 der berühmte Ingolstädter Medizinprofessor Leonhard Obermeier anatomische Kurse ab. 1828 wurde das ehemalige Pesthaus abgerissen. Abendzeitung vom Montag, den 14. August 2017. Horrorfund in Baugrube. München. Zwei Buben bekamen gestern den Schreck ihres Lebens, als die beim Spielen in einer Baugrube in der Isarvorstadt plötzlich menschliche Überreste fanden. Die beiden Achtjährigen wollten nach eigenen Angaben arglos Archäologe spielen, als sie zunächst auf Knochen und sogar auf mehrere Schädel stießen. Besonders gruselig, in einer ersten Stellungnahme bestätigte die Polizei, dass es sich tatsächlich um menschliche Skelettteile handelt. Neben 4 Schädeln sind es vor allem diverse Knochen von Extremitäten, also Armen und Beinen. Ob es sich um ein Verbrechen handelt, wollte die Polizei nicht kommentieren. Die menschlichen Überreste lagen in einer so tiefen Schicht unterhalb des Kellerniveaus, dass wir momentan nicht von einem aktuellen Verbrechen ausgehen, so Polizeisprecher Lutz Heider. Die Rechtsmedizin hat uns bisher nur bestätigt, dass die Knochen schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten vergraben waren. Noch sei es aber zu früh, um endgültige Aussagen zu treffen. Die Baugrube befindet sich im Karree zwischen Baum, Westermühl und Auenstraße und erstreckt sich über mehrere Grundstücke, die alle der Bavaria Construct AG gehören. Hier sollen auf dem Gelände, auf dem bis vor 2 Monaten noch Garagen und Werkstätten aus der Nachkriegszeit standen, eine neue Tiefgarage sowie mondäne Townhouses entstehen. Eine Nachbarin, die 85-jährige Adelgunde B., gegenüber der AZ. Ich wohne hier, seit das Haus 1954 gebaut wurde. Da hat nie jemand gegraben. Nicht mal einen Baum gepflanzt. Ich kann von meinem Fenster aus über die ganzen Hinterhöfe sehen. Da waren schon immer nur Garagen. Erste Gerüchte, dass womöglich im Schutz einer dieser Garagen ein perverser Leichenfledderer von außen unbemerkt die menschlichen Überreste vergraben haben könnte, wies Polizeisprecher Heider als reine Spekulation zurück. Nach Recherchen der AZ könnte der Fund auch mit der schaurigen Vergangenheit des Geländes zu tun haben. Laut Bertram Wohlschläger, Leiter des Münchner Stadtarchivs, stand genau hier in den Zeiten der großen Pestepidemien das Brechhaus, genannte Pesthaus der Stadt München. Hier sperrte man die Kranken weit vor den Toren der Stadt in Isolation weg. Einen möglichen Zusammenhang zwischen Pesthaus und den Knochenfunden hält Wohlschläger für unwahrscheinlich. Für die Pesttoten wurde damals der alte Südfriedhof angelegt. Im Pesthaus sollten ja die Menschen nach damaliger Vorstellung genesen. Da wird man kaum die Leichen direkt am Haus begraben haben, so Bertram Wohlschläger. Die Polizei sperrte das Gelände ab und lässt weitere Grabungen vornehmen. Der bisherige Aushub soll durchsiebt werden. Die Bauarbeiten werden bis zum Abschluss der Ermittlungen eingestellt. Die Bavaria Construct AG hält an ihren Plänen fest, nach der Freigabe des Fundorts die Tiefgarage sowie die Townhouses fertigzustellen. aus dem Notizbuch der Mary Shelley, 4. August 1814. Was für ein unwirtlicher Ort, dieses München. Königreich ist man nun gar. Von der Franzosen Gnaden, auch wenn man davon heute hier nichts mehr wissen möchte. Königliches jedoch vermisst man in diesem feuchten Nest. Die Gassen so eng und dampfig heiß von der Sommersonne, dass man nach Luft ringen möchte. Dazwischen fließen erbärmlich stinkende Bäche, in deren Trübnis alle erdenklichen Abfälle und weiß der Herrgott sonst noch trudeln. Doch gut, ich mag mich nicht beklagen. Wir sind nicht hier, um die Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Die 3 Tage seit unserer Ankunft vergingen mit allerlei Tändelei. Doch wir müssen uns beeilen. Percy macht sich ernsthafte Sorgen um unsere Finanzen. Mehr als 1 Woche können wir uns nicht leisten. Dann müssen wir zurück nach England und meinen Vater anbetteln. Unsere Unterkunft ist recht komfortabel. Man sagte uns, das sei das erste Haus am Platze. Der Schwarze Adler, gleich ums Eck dieser seltsamen Marienkirche. Ihnen fehlten hier offenbar die finanziellen Mittel, den Dom comme il faut mit Türmen auszustatten. Also haben sie einfach 2 welsche Hauben als Abschluss auf die Turmstümpfe gesetzt, was wiederum eine gewisse Originalität mit sich bringt. Goethe, so sagte man uns, habe schon in diesem Gasthaus genächtigt. Gott weiß, wie ich die Leiden des jungen Werther verschlungen habe. Vielleicht wohnen wir gar in Goethes Zimmer und ich bette mein Haupt da, wo er seins gebettet hat. Ich könnte nachfragen, habe aber Angst, die Antwort würde mich enttäuschen. Mein geliebter Percy und ich haben uns hier erstmals einfach als Ehepaar eingetragen. Percy by She Shelley und Mary Shelley. Wenn Percys Gattin das wüsste. Mein Vater wäre stolz auf mich, hatte doch nie etwas von der Ehe gehalten. Doch wir sind hier im Land enggeistiger Katholiken, da muss man aufpassen. Ich schweife wieder ab. Wir sind nach dem Fehlschlag von Ingolstadt endlich am richtigen Platz angekommen. Was war ich enttäuscht, als man uns in Ingolstadt verkündete, dass es dort keine Universität mehr gab. Man hatte sie 1802 einfach in eine Stadt namens Landshut verlegt. Meine anfängliche Enttäuschung wurde hier in München durch jüngste Kunde hinweggefegt. Percy hat Kontakt zu Professor Kurt Jennings aufnehmen können. Jener Jennings, der noch bei Professor Leonhard Obermeier gelernt hat, dem legendären, geheimnisumwitterten Lehrmeister der Zergliederungskunst aus Ingolstadt. Jennings leitet in München die neue chirurgische Klinik vor dem Sendlinger Tor. Eine Koryphäe, die sich besonders um die Forschung und die Ausbildung des Nachwuchses verdient gemacht hat. Gestern Abend empfing er uns. Nun, das Essen bedarf keiner besonderen Erwähnung. Mir war danach etwas unwohl. Diese Bayern und das, was sie Essen nennen. Doch Jennings, ein sehr interessanter Mann. Es galt, seinen Argwohn zu überwinden, dass sich so eine zarte Demoiselle von gerade mal 17 Jahren wie ich für seine Arbeit interessiert. Da er Englisch nicht beherrscht und wir kein Deutsch, führten wir die Konversation selbstverständlich in Französisch. Er schwor uns auf absolutes Stillschweigen ein. Dabei plauderten wir lauter Harmlosigkeiten. Ein vorsichtiger Mann. Immerhin war er mit den Arbeiten meines Vaters und auch meiner Mutter vertraut. Ich wusste, dass der Ruf meines Vaters weit über die Grenzen Englands hallt. Er hat mir manche Tür geöffnet, aber manche auch geschlossen. Jennings nannte ihn gar den Vater der Anarchie, einen Sozialisten und insgesamt einen gerissenen Schlawiner. Wie recht Jennings hat. Über die Arbeit meiner Mutter fand er eher kritische Worte. Sagte, Feminismus sei zwar eine interessante philosophische Spielerei, doch letztlich seien Mutters Publikationen zum Thema, dass Männer und Frauen gleich seien, himmelschreiender, leicht zu widerlegender Unsinn. Wie unrecht Jennings hat. Es sei ihm verziehen, er ist Mediziner, nicht Philosoph. Jedenfalls ließ Jennings durchblicken, dass er uns überhaupt nur wegen meiner Eltern und unserer Bekanntschaft zu Lord Byron seine Gunst schenkt. Außer uns war nur Jennings Adlertus, ein charmanter junger Mann namens Victor, zugegen. Immer, wenn Victor sich mir zuwandte, konnte man in Percys Augen die Eifersucht lodern sehen. Zum Abschied schenkte Jennings mir eine Ausgabe der Anweisung zur praktischen Zergliederungskunst von 1791, leider auf Deutsch. Welch Jammer. Ich hoffe insgeheim, ich kann Victor dazu bewegen, mir ein wenig daraus ins Französische zu übersetzen. Vernehmungsmitschnitt der Zeugenbefragung, Tristan Meinhuber, 8, und Louis Pascal Schmeder, 8, beide wohnhaft Baumstraße 5, München, durch KHK Sonja Zierer, Montag, den 14. August 2017, Beginn 10.23 Uhr. KHK Sonja Zierer. Jetzt erzählt nochmal ganz von Anfang an, wie es war gestern, am Sonntag. Tristan. Gespielt haben wir, nichts weiter. Sonja Zierer. Haben euch eure Eltern nicht verboten, in die Baugrube zu gehen? Louis. Logisch. Tristan. Die verbieten doch immer alles. Ist uns wurscht. Wir sind einfach über die Absperrung geklettert und dann den Abhang runtergerutscht. Und der Louis hat noch gesagt, dass seine Mutter voll den Föhn kriegt, wenn er schon wieder eine neue Hose versaut und zerreißt. Louis? Aber das war mir wurscht. Archäologen werden immer schmutzig. Die graben ja in der Erde und holen Schätze und Mumien raus und so. Sonja Zierer? Und ihr wolltet Archäologen spielen und was ausgraben? Tristan? Klar, darum hatten wir ja auch die Schaufeln dabei. Zeigt auf zwei kleine Blumenschaufeln, die auf dem Tisch liegen. Wir haben dann da rumgebuddelt. Der Louis hat als erster was gefunden. Louis? Ja, drei Messerchen. Die waren voll alt, voll verrostet und so. Das eine ist gleich abgebrochen. Sonja Zierer. Und außerdem? Tristan. Und dann habe ich da diesen Knochen gefunden. So einen langen. Der stand ein bisschen raus aus der Erde. Und ich habe dran gezogen. Und der Louis hat gleich daneben noch einen gefunden. Auch so einen langen. Louis nickt eifrig. Sonja Zierer. Und dann? Was habt ihr euch gedacht? Was habt ihr dann gemacht? Tristan. Schwertkampf. Wir haben gefightet, so richtig Star Wars-mäßig. Und der Louis, der kann voll realistisch die Lasergeräusche machen. Wusch, Louis. Und dann hat die blöde Alte vom zweiten Stock rumgekeift. Wir sollen gefälligst leise sein, weil es Sonntag ist und der Sonntag heilig ist und so ein Zeug. Sonja Zierer. Ihr meint die Zeugin Adelgunde Breitzermeter, Baumstraße 1a? Louis. Die ist voll blöd. Die hockt immer am Fenster und keift. Wurscht, was wir machen. Die schimpft immer. Tristan? Hundsburm, Elendige, nennt sie uns immer. Beide kichern. Wegsperren sollte man euch. Ich rufe das Jugendamt und so halt. Die Mama sagt immer, die Alte schaut aus wie eine Bulldogge, wenn's donnert. Louis? Und mich nennt sie immer scheiß Negerbike, der abgeschoben gehört, weil ich halt adoptiert bin. Sonja Zierer. Oh, und das macht dir nichts aus? Louis. Nö, wieso? Die Alte spinnt, ich bin ja gar kein Neger, sondern komme aus Sri Lanka. Da gibt's Elefanten. Sonja Zierer. Bleiben wir noch bei gestern und eurem Fund in der Baugrube. Tristan. Ich hab dann den Schwertbattle gewonnen, weil der Louis hingefallen ist und ich hab ihm dann den Knochen so an die Kehle gehalten. So voll ich stech dich es abmäßig. Dann haben wir wieder gegraben und da sind noch ein paar Knochen rausgekommen. So kleine. Damit konnten wir nichts anfangen. Na, und dann hatte Louis den Schädel gefunden, also den ersten. Die anderen haben wir nicht gesehen, das stimmt nicht, was die Zeitung schreibt. Wir haben das Ding erstmal von Erde befreit und dann damit Zombie gespielt. Sonja Zierer. Hat es euch nicht gegraust? Louis und Tristan unisono. Nö. Louis. Das war doch voll cool. Und dann war Mittagsessenzeit und ich bin mit rauf zu Tristan, weil ich da, naja... Sonja Zierer, weil du da was? Du musst mir schon alles sagen, Louis. Louis? Naja, da gab's Würstel. Drum halt. Meine Mama kauft nie Würstel. Wir essen immer nur so Gemüse und Zeugs. Drum darf meine Mama das nicht wissen, dass ich beim Tristan immer wieder mal Würstel esse und Schinken und so. Verraten Sie das bitte nicht meiner Mama, sonst darf ich nie wieder beim Tristan Mittag essen. Aussage von Jasmin Prager Gemeinhuber, 36, Grafikdesignerin im Mutterschutz. Ich meine, die Jungs machen ja schon viel Unsinn, ich weiß. Die Frau Breitzermeter aus dem Nachbarhaus hätte einen guten Blockwart abgegeben. Ehrlich gesagt, finde ich es insgeheim irgendwie gut, dass sie immer alles beobachtet. Da weiß ich, dass die Kinder letztlich unter Aufsicht sind, wenn sie im Hof spielen. Verstehen Sie? Manchmal hat sie auch recht, die alte Dame. Besonders diesmal. Wir haben den Kindern striktestens untersagt, auch nur in die Nähe der Baugrube zu gehen, seit wir die Baustelle im Hinterhof haben. Ist gar nicht so einfach bei den Rabauken, die gerade ihre Forscherphase haben. Jedenfalls war es gestern so gegen 12.30 Uhr, als ich die Jungs zum Essen gerufen habe. Also die beiden kamen völlig verdreckt an und der Tristan, der hat da dieses Ding in der Hand, das er mir freudestrahlend präsentiert. Guck mal, was wir Tolles gefunden haben, hat er gerufen. Strahlt glücklich übers ganze Gesicht. Ich habe erst nicht richtig realisiert, was das ist, weil unsere Kleine gerade zahnt und geschrien hat und ich so abgelenkt war. Tristan fragte noch, ob er das Ding für nächstes Halloween aufheben darf. Da habe ich erst richtig hingeschaut. Ich dachte, das sei eine alte Holzkugel oder sowas, bis ich gesehen habe, dass es ein Schädel war. 2 Zähne waren noch dran. Komisch. Das ist mir aufgefallen. Da habe ich zuerst noch geglaubt, das ist aus Plastik oder Gips, eben so ein Spielzeugding. Aber dann haben wir also, mein Mann, der hat sofort die Polizei angerufen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mache mir natürlich Sorgen. In der Zeitung stand, dass da früher mal das Pesthaus stand. Also, ich meine, die Pest. Stellen Sie sich mal das vor, wenn da noch irgendwelche Bakterien oder Viren dran waren. Aus dem Notizbuch der Mary Shelley, 6. August 1814. Es ging hinaus aus der Stadt Richtung Fluss, der Isar heißt. Interessant zu sehen, dass man sämtliche Wallanlagen der Stadt bereits abgetragen hat und eifrig die Planungen für neue Vorstädte auf den einstigen Krautfeldern ringsum vorantrieb. Wir verließen die Stadt durch das Sendlinger Tor. Rechter Hand kamen wir am großen Zentralfriedhof vorbei. Ein hübsches Kirchlein steht am Eingang. Man sagte uns, dass er einst als Pestfriedhof gegründet wurde, um die Seuchentoten außerhalb der Stadt begraben zu können. Wir überquerten mehrere Bäche, die hier noch klar schienen. Außer ein paar Mühlen, Sägewerken und ärmlichen kleinen Arbeiterhäuschen sahen wir keine Bebauung. Viktor, der unsere Kalesche selbst lenkte, drehte immer wieder den Kopf zu uns, um etwas zu erklären. Doch Percy, rasend vor Eifersucht, herrschte ihn stets an, er solle gefälligst auf den Weg schauen. Ich konnte mir gelegentlich ein Kichern nicht verkneifen. Wir erreichten schließlich die Brücke, die über einen sehr breiten Bach führte. Pesenbach nannte man ihn. Hier mussten wir aussteigen und zu Fuß darüber gehen, denn die Brücke war zu morsch, um die Kutsche zu tragen. Nahe der Brücke waren noch 2 weitere Kutschen und 3 Pferde, bewacht von schmutzigen jungen Burschen. Was soll ich sagen? Was hatte ich erwartet? Das Haus war eine alte, zugegebenermaßen recht große Bruchbude aus Backsteinen mit windschiefem Dach. Das sei einst das Pesthaus gewesen, erklärte Viktor. Hier draußen vor der Stadt, direkt am Bach, so dachte man damals, würden die Siechenden durch die reinigende Luft, die das fließende Wasser mit sich führte, womöglich geheilt werden. Welch dummer Aberglaube. Später diente das Haus kurzzeitig als Tuchfabrik, danach als Militärlazarett. Nun gehört es Professor Jennings, der hier einen Teil seiner anatomischen Vorlesungen hält und die Abgeschiedenheit für seine Experimente nutzt. Der Geruch von Fäulnis drängte sich uns beim Betreten auf. Viktor reichte uns in Weingeist getränkte Tücher, um den Gestank zu überdecken, was leidlich gelang. Vom Entree zweigten mehrere Türen ab. Viktor führte uns durch 2 Räume, bis wir endlich in einen größeren Saal kamen. Überall standen Schalen mit Essig herum, ebenfalls zum Zweck der Luftreinigung. Außer uns waren in dem Raum 5 junge Männer, die uns als Medizinstudenten vorgestellt wurden, zudem zu meiner Überraschung eine vornehme ältere Dame. Mehr als dass sie eine Fürstin sei, erfuhren wir nicht, nur eng verwandt mit dem Königshaus, Mutter eines der Studenten und sehr an der Kunst der anatomischen Zergliederung interessiert. Warum, wollte sie mir nicht sagen. Ihr Französisch hatte einen unschönen Akzent. Ihr herrischer Zug um den Mund missfiel mir so, dass ich Abstand zur Fürstin suchte. Im Gegensatz zu den meisten anderen hielt sich die Fürstin das Weingeisttüchlein nicht vor die Nase. Viktor raunte mir zu, dass besagte Durchlaucht eine der wichtigsten Gönnerinnen des Professors sei. Professor Jennings, mit einem weißen Kittel bekleidet, stand in der Mitte des Saals an einem der Präparationstische und bereitete seine Arbeit vor. Unter einem weißen Tuch verborgen lag etwas auf dem Tisch. Daneben stand eine große Apparatur, die höchst modern aussah. Viktor erklärte uns ein wenig die vielen Gerätschaften, die bereitlagen. Lanzetten, Meisel, verschiedene Sägen, Skalpelle und Messer erklärten sich von selbst. Bei anderen Messern handelte es sich um Bisturi, die man in der Medizin zum Öffnen von Geschwüren einsetzte, bei der Zergliederung aber zur Aderöffnung. Hochinteressant auch die Beinhautschaber und das Elevatorium, ein Hebel zum Aufbrechen der Hirnschale. Wenn ich zeichnerisch begabter wäre, hätte ich die Geräte gerne in Skizzen festgehalten. Alles verstand ich nicht, denn mir fehlen schlicht die medizinischen Vorkenntnisse. Darum konnte ich das später Folgende auch nur in Teilen nachvollziehen. Mitschnitt aus der Pressekonferenz im Polizeipräsidium München, Dienstag, den 15. August 2017. Geleitet von Polizeioberkommissar Lutz Haider. Haider: Mehr können wir Ihnen zurzeit über den Ermittlungsstand in Sachen der ermordeten Rentnerin aus Allach nicht sagen. Damen und Herren, kommen wir nun zu dem Fund diverser menschlicher Überreste in der Baugrube, Baumstraße 5-7, Isarvorstadt. Bitte warten Sie auch hier bis zum Ende meiner Ausführungen. Unruhe im Saal. Ja, Kollege, ich weiß, dass das die Öffentlichkeit brennend interessiert. Ja, später, bitte. Darf ich jetzt? Danke. Wir haben durch sorgfältiges Nachgraben weitere menschliche Überreste bergen können. Dabei ließ sich feststellen, dass alle Funde von unterschiedlichen Personen stammen. Ein zusammenhängendes Skelett, das sich einem Individuum zuweisen ließe, konnte nicht rekonstruiert werden. Wir haben insgesamt 12 rechte und 7 linke Arme, 3 linke Beine und 2 rechte sowie die bereits bekannten 4 Schädel. Dazu noch einen interessanten Fund, über den ich Ihnen aktuell keine weiteren Angaben machen kann. Nein, Kollegen, dazu kann ich Ihnen keine weiteren Angaben machen. Es dürfte aber Ihre Fantasie und die Ihrer Leser oder Zuseher anregen. Gelächter. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir jedoch alle Spekulationen auf einen Zusammenhang mit dem städtischen Pesthaus, das einst an der Fundstelle stand, zurückweisen. Auch die gewisse, ich sage jetzt nicht durch die Medien geschürte Hysterie. Gelächter. Es könnten Pesterreger freigesetzt worden sein, entbehrt jeder Grundlage. Bitte weisen Sie Ihre Leser darauf hin, dass der Pesterreger mehrere Jahre oder Jahrzehnte nicht überleben kann und schon gar nicht einfach so durch die Luft fliegt. Des Weiteren kann ich Ihnen noch sagen, dass die Funde nach ersten Analysen wohl aus dem späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert stammen. Es zeigte sich, dass alle Teile von jemand mit genauer Kenntnis in Anatomie von den ursprünglichen Leichnamen sorgfältig entfernt worden sind. Eine mögliche Erklärung wäre, dass das einstige Pesthaus im 18. Jahrhundert als Militärlazarett diente. Vielleicht handelt es sich bei den Funden um Amputationen von Soldaten, was natürlich nicht die Schädel erklärt. Gelächter. Bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie mich aussprechen. Hier kann es sich um Hinrichtungen gehandelt haben. Momentan sieht es ganz so aus, als ob es kein Fall für die Münchner Mordkommission ist, sondern für die Historiker. Endgültige Aussagen können aber erst nach dem Abschlussbericht der Forensiker gemacht werden. Informationsveranstaltung für die Anwohner Baum, Westermühl und Auenstraße, 16. August 2017 im Gemeindesaal St. Maximilian, Auszug aus dem Vortrag von Dr. Tassilo Tömmlinger, Münchner Gesundheitsamt. Tömmlinger, nach einem Zwischenruf. Ja, Sie haben recht, die Pest ist nicht ausgerottet und auf Madagaskar sind seit 2010 bis heute rund 600 Menschen an dieser Seuche gestorben. Selbst in den USA sterben jährlich bis zu 10 Menschen an der Pest. Aber dennoch besteht für Sie alle hier keinerlei Anlass zur Beunruhigung. Zwischenrufe. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Danke. Kollegen möchte ich nicht sagen, aber unsere mittelalterlichen Vorgänger haben gedacht, Schuld an der Pest seien verdorbene Körpersäfte. Man glaubte, wenn man faulige Dünste, sogenannte Miasmen, einatmet, also beispielsweise von vergammelten Speisen oder dreckigen Gewässern, dann verdichten die sich in Herz und Lunge zu einer giftigen Masse. Dieses Giftkonglomerat bewirke die Zersetzung der inneren Organe und das Ganze nannte man dann Pest. Damit war meist die Beulenpest gemeint, bei der, wie der Name schon sagt, augenfällige Beulen vor allem an den Lymphknoten auftraten. Die mittelalterliche Medizin wollte die schlechten Säfte durch Aderlass therapieren, sprich aus dem Körper laufen lassen. In München beauftragte der Magistrat der Stadt Hebammen, die Beulen aufzuschneiden, um den eitrig eingeschmolzenen Inhalt abzusaugen. Als Selbstschutz für das Pflegepersonal gab es nur in Essig oder mit Kräutern getränkte Schwämmchen, die man sich vor Mund und Nase band. Zur Prophylaxe empfahl man, die Ernährung umzustellen. Ich zitiere aus einem Pestgutachten. Getrocknete oder frische Früchte mit Wein genossen schaden nicht, aber ohne Wein werden sie tödlich. Rote Rüben und anderes Gemüse, eingemacht oder frisch genossen, sind schädlich. Dagegen sind gewürzhafte Kräuter, also Salbei oder Rosmarin, sehr gesund. Der Genuss kalter, feuchter, wässriger Speisen ist größtenteils nachteilig. Gelächter. Natürlich hat man damals schnell die Infizierten isoliert. Dazu errichtete man Sondersiechenhäuser wie das Pesthaus, das hier um die Ecke direkt am Ufer des Pesenbachs stand. Kleine Anmerkung, wie Sie alle selbst wissen, ist dieser Bach längst stillgelegt. Wichtig war das fließende Wasser, denn klares fließendes Wasser brachte saubere Luft, die sollte diese Miasmen, die faulen Dämpfe aus den Organen, verdrängen. Man räucherte die Pesthäuser regelmäßig mit Wacholder, Rosmarin, Myrrhe, Weihrauch, Bibernelle und Meisterwurz aus. Auch dies ein Mittel, die Miasmen zu bekämpfen und vor allem ein weit verbreiteter Aberglaube, böse Krankheitsdämonen zu vertreiben. Man hat ja nicht ohne Grund einen neuen Pestfriedhof außerhalb der Stadtmauern angelegt. Das ist der heutige alte Südfriedhof hier im Viertel. Da vergrub man die Toten, um Miasmen zu verhindern. Zusätzlich pflanzte man auf die Gräber stark riechende Kräuter und Blumen. Alles für gesunde Luft. Dennoch hat Kurfürst Ferdinand Maria befürchtet, dass die Stadt durch die Ausdünstungen des Pesthauses in ernster Gefahr war und 1649 ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das kam zu dem Schluss, dass das Haus an einem, ich zitiere, bequemen Ort gelegen ist, also eine perfekte Lage. Wann unser Pesthaus gebaut wurde, wissen wir nicht. Eine erste schriftliche Erwähnung findet sich erst 1573 auf der Rechnung des Baders an eine Frau Ludwigin. Tja, Sie sehen, da hat sich in den Jahrhunderten nichts geändert. Was von uns bleiben wird, sind bestimmt auch Rechnungen. Gelächter, Gemurmel. Meine Damen und Herren, wir reden von einer höchst abergläubischen Epoche. Die Pest wurde als Strafe Gottes gesehen. Mitunter beschuldigte man die Juden und veranstaltete entsetzliche Pogrome. Dass natürlich auch Juden dem Schwarzen Tod anheimfielen, schien damals den Mob nicht abgehalten zu haben. Logik hält in der Regel keinen Mob zurück. Meist aber ergab man sich seinem Schicksal, spendete eifrig für die Kirche, um damit seine Seele zu retten. Neue Bußpraktiken sollten die Pest aufhalten. Sie haben sicherlich schon mal von den Geißlerumzügen gehört, bei denen sich die Menschen wie toll selbst auspeitschten, um Gott gnädig zu stimmen. Im Mittelalter wären sie hier in ihrer Nachbarschaft sicherlich ab und an solchen Geißlergruppen begegnet. Und sie hätten den Pestheiligen St. Rochus und St. Sebastian Kerzen angezündet. Aber meine Damen und Herren, sie leben heute. Die Tatsache, dass sie alle hier sind, ist der beste Beweis, dass sie nicht an der Pest erkrankt sind. Der Erreger ist ein Bakterium namens Yersinia pestis, das nicht durch Miasmen übertragen wird, sondern durch den Floh Xenopsylla rheopsis. Der beliebteste Wirt für diesen Floh ist die Ratte, aber auch andere Tiere können Pesterreger übertragen. Die Inkubationszeit ist extrem kurz, beträgt höchstens 3 bis 5 Tage. In der Regel tritt nach 8 Tagen der Tod ein. Das klingt dramatisch und für die Menschen früher war es das auch. Denn sobald die Symptome auftraten, konnte man nichts mehr tun. Heute kann diese Erkrankung kinderleicht mit einem Antibiotikum geheilt werden. Daher also keine Sorge. Zusätzlich mag es Sie beruhigen, dass die Flöhe immer einen lebenden, das bedeutet warmen Wirt brauchen. Wenn ihr Wirt an der Pest stirbt, verlassen die Parasiten den Körper, sobald er erkaltet. Und sie können generell nicht gut mit Kälte umgehen, dann sterben die meisten Flöhe. Daher sind Pestepidemien immer mit Beginn der kalten Jahreszeit ausgeklungen. Wir wissen, dass das Pesthaus 1683 aufgelöst und an die Auer Militärtuchfabrik verkauft wurde. Jetzt rechnen Sie bitte selbst mal aus. Gut, ich habe das für Sie bereits gemacht. Das sind 334 Jahre. So viele Winter hat garantiert kein Erreger überlebt. Schon gar nicht auf oder an irgendwelchen Knochen und schon gar nicht in Ihren Anwesen. Sie können also alle beruhigt sein. Und falls sich doch bei einem von Ihnen die Symptome zeigen sollten, als da wären Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein, dann haben Sie wahrscheinlich einen grippalen Infekt. Wenn Sie dann Beulen in der Leistengegend oder unter den Armen bekommen, dann sollten Sie allerdings flugs den Arzt Ihres Vertrauens aufsuchen. Aus dem Notizbuch der Mary Shelley, 6. August 1814. In Regalen standen Gefäße mit Wachs für Einspritzungen sowie Fischleim und Lackfirnisse zum Fixieren der Präparate bereit. An der einen Wandseite stand ein langer Tisch mit vollendeten Präparaten verschiedener Körperteile, Hände, Füße, Herzen, Augen und dergleichen mehr. Ja, es klingt höchst schaurig, aber dergleichen hat mich schon als kleines Mädchen stets fasziniert. Bevor Professor Jennings sein Experiment begann, wies er uns eindringlich darauf hin, dass wir über alles, was wir sehen würden, absolutes Stillschweigen bewahren müssten. Auch wenn seine Majestät, der König, ihm wohlgesonnen sei, dabei verneigte er sich in Richtung der Fürstin, so müsse man doch größte Vorsicht walten lassen, was an die Öffentlichkeit dringe. Dann rief er: »Votre Altesse Serenissime, Mademoiselle, voyez rester en arrière?« Natürlich blieben weder ihre Durchlaucht noch ich zurück und zog mit Schwung das weiße Tuch zurück, das bisher den Tisch verdeckt hatte. Er entblößte einen menschlichen Arm, fein säuberlich an der Schulter abgetrennt. »Frisch vom Henker«, juckste Victor leise, was ich etwas unpassend fand. Percy murmelte mit Kennermiene gleich etwas von Galvanismus-Experiment mit einer Voltagensäule, dergleichen habe er schon in England mit Froschschenkeln gesehen, und schob sich interessiert vor. Die seltsame Apparatur war also eine dieser sogenannten elektrischen Batterien, die die Italiener entwickelt hatten. Soweit ich es verstand, gab es einen negativen und einen positiven Pol. Der Professor schloss Kupferdrähte von beiden Polen an die obere Muskulatur des Armes an. Dann entlud er die Batterie. Was soll ich sagen? Wie soll ich es beschreiben, obwohl ich auf etwas Ähnliches vorbereitet war? Es lebte. Der Arm begann zu zucken. Dann bewegte sich erst der Daumen, schließlich alle anderen Finger. Reckten sich, beugten sich, als wollten sie etwas greifen. Ja, der Arm lebte plötzlich für einige Sekunden. Vor Schreck machte ich einen Satz und wäre wohl hingefallen, wenn mich Victors starke Arme nicht gehalten hätten. Percy zog mich sofort ärgerlich von ihm weg. Einer der Studenten war ohnmächtig geworden. Der Professor erklärte, dass wir nun wahrlich keine Sensation beigewohnt hätten. Ja, er sagte, pas de sensation. Ich aber fand es sensationell. Vergleichbare Experimente hätten Anatomen seit Jahren in verschiedenen Ländern durchgeführt, bis es in den meisten Ländern aus moralischen Gründen verboten worden war. Er, Jennings, habe das gewiss nicht zu unserer Sensationslust veranstaltet, sondern um uns zu zeigen, welche nie dagewesenen Möglichkeiten in der modernen Wissenschaft, speziell im Galvanismus, schlummerten. Das Phänomen nenne sich Tierelektrizität, weil das Metall eine dem Gewebe innewohnende spezielle Tierenergie freisetze. Wobei man in diesem Fall durchaus von Menschenelektrizität sprechen könne. Mein Percy bemerkte hier, dass die von Luigi Galvani postulierte Tierelektrizität doch bereits durch Alessandro Volta widerlegt worden sei. Das, so Jennings streng, sei nur Voltas Meinung. Dann dozierte Jennings eine Weile auf Deutsch. Schließlich sagte er, dass das gezeigte Experiment nur ein Vorspiel dessen gewesen sei, was wir nun zu sehen bekämen. Er schob den Tisch beiseite, ich hatte gar nicht bemerkt, dass dieser über Rollen verfügte, und zog einen weiteren mit einem weißen Tuch abgedeckten Tisch in die Mitte. Diesmal verzichtete er auf alles Dramatische und hob vorsichtig das Tuch. Darunter befand sich ein Menschenkopf. Die Schädeldecke war geöffnet und das Hirn bis zum Umkreis des Marks bereits entfernt. Jennings schloss eine dieser Voltagensäulen mittels Drähte an die beiden Hirnhälften und das Gesicht des Toten geriet in Bewegung. Erst weiteten sich die Nasenflügel, dann zitterten die Lippen und schließlich zuckten auch die Wangen. Zuletzt aber, und das glaube ich selbst kaum, während ich es schreibe, obwohl ich es gesehen habe, bebten die Lider und öffneten sich so weit, dass man die seelenlosen Augen halb sehen konnte. Ich spiegelte mich in diesen Augen. Professor Jennings beendete die Vorführung abrupt und wies erneut darauf hin, welche moralischen Fragen die neue Technik aufwerfe. Nun bat er uns Gäste, das Gebäude zu verlassen, da er mit den Studenten weiterarbeiten wolle. Auf dem Weg hinaus hörte ich noch, wie Victor fragte, ob man denn einen ganzen Menschen auf diese Art zum Leben erwecken könne. Der Professor antwortete, dass das unwahrscheinlich wäre, weil diverse menschliche Gebrechen einen Erfolg vereiteln könnten. Vielleicht, wenn man sich verschiedene optimale Teile aussuchen und zusammensetzen würde, fragte Viktor nach. Nun antwortete der Professor zu meiner höchsten Verärgerung auf Deutsch. Wenn man einen ganzen Menschen aus einzelnen Teilen zusammensetzen könnte, schwirrte es mir durch den Kopf. Dass uns draußen die strahlende Augustsonne empfing, kam uns völlig unwirklich vor. Finstere Nacht oder ein düsterer, von Blitzen durchzuckter Regenhimmel wäre der Situation angemessener gewesen. Noch liefen mir Schauer über den Rücken. Die Fürstin bestieg ihre Kutsche ohne Abschiedsgruß. Da unser Kutscher Viktor im Laboratorium blieb, mussten Percy und ich den Rückweg zu Fuß meistern. Abendzeitung vom Donnerstag, den 17. August 2017. Knochenfunde, kein Fall mehr für die Polizei. München. Die rätselhaften Knochenfunde in der Baugrube Baumstraße, die Anfang der Woche für erhebliches Aufsehen gesorgt hatten, sind nun offiziell kein Fall mehr für die Ermittlungsbehörden. Die 4 Schädel und diversen Arm- sowie Beinknochen sind nach Polizeiangaben definitiv rund 200 Jahre alt. Auch das Geheimnis um einen mysteriösen weiteren Fund, zu dem die Polizei noch vor 2 Tagen keinerlei Angaben machen wollte, ist nun gelüftet. Es handelt sich um ein fast vollständig erhaltenes medizinisches Präparat eines menschlichen Unterarms, das mit Wachs konserviert worden war. Eine gängige Praxis der damaligen Mediziner und Anatomen. Die Funde wurden der anatomischen Sammlung der LMU übergeben. Was dort weiter mit ihnen geschieht, konnte auf AZ-Anfrage hin bisher niemand beantworten. Für uns und die Staatsanwaltschaft ist der Fall jedenfalls abgeschlossen, sagte Polizeisprecher Lutz Haider. Woher die Objekte stammten, wird wohl nie geklärt werden können. Vielleicht hatte dort ein Präparator seine Werkstatt. Möglich ist vieles. Doch es wird sicher ein Rätsel bleiben. Börsenblatt, Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel, Ausgabe 50, 2017. Neues von der Mutter des Schauerromans. Als mittlere Sensation feierte die British Library im Herbst 2014 den Fund von verschollenen geglaubten Notizbüchern der britischen Autorin und Feministin Mary Shelley Wollstonecraft. Die Bücher wurden auf dem Dachboden einer Villa im italienischen San Lorenzo entdeckt, wo Shelley mit ihrer Familie 1822 eine Zeit lang lebte. Edgar Frank, Dozent für Anglistik an der Frankfurter Universität und international renommierter Shelley-Experte, übersetzte die Notizbücher ins Deutsche und kommentierte sie umfangreich. Sie erscheinen im Januar 2018 im Gmeiner Verlag. Inhaltlich geht es um die erste Europareise Shelleys, die die damals 17-Jährige gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann, dem Schriftsteller Percy B. Shelley, im Sommer 1814 unternahm. Bislang war man davon ausgegangen, dass diese Reise nur durch Frankreich führte. Die Shelleys führten auf dieser Reise gemeinsam Tagebuch, das sie bereits 1817 in überarbeiteter Form publizierten, als History of a 6 Weeks Tour. Doch offensichtlich schrieb Mary Shelley zusätzlich in eigenen Notizen ihre Eindrücke nieder. Edgar Frank. Es gehörte zu den vielen Überraschungen in diesen Notizbüchern, dass das Paar auch in München weilte. Offenbar wollte man diese Reise vor der Öffentlichkeit geheim halten. Und ja, es wird passenderweise auch richtig gruselig. Die überragende Bedeutung von Mary Shelley als politische Autorin und Wegbereiterin des Feminismus wurde erst in jüngster Zeit wieder gewürdigt. Shelley war die Tochter des Sozialphilosophen und Vordenkers des politischen Anarchismus William Goodwin und der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft. Weltruhm erlangte sie mit einem der größten Klassiker der fantastischen Literatur, den sie als 20-Jährige schrieb, Frankenstein oder der neue Prometheus. Sie gilt damit als die Erfinderin des Schauerromans bzw. der Gothic Novel. Die Geschichte des jungen Wissenschaftlers Viktor Frankenstein, der in seinem Labor in Ingolstadt einer aus Leichenteilen zusammengesetzten Kreatur Leben einhaucht, wurde unzählige Male verfilmt. Woher Shelley wichtige Impulse für ihren Schauerroman nahm, so verkündete Frank, würde in diesen Notizen nun geklärt. Einige historische Personen dieser Geschichte gab es tatsächlich, so zum Beispiel die Schriftstellerin Mary Shelley oder den Ingolstädter Professor Leonhard Obermeier. Dessen höchstmoderne anatomische Versuche veranlassten Shelley, ihren Schauerroman Frankenstein in Ingolstadt anzusiedeln. Alle Informationen zum Münchner Pesthaus, dessen genaue Lage und dem, was daraus wurde, Tuchfabrik, Militärlazarett, sind historisch belegbar, ebenso die Versuche zu Tierelektrizität und so weiter. Absolut nicht belegbar, da da vom Autor frei erfunden, sind sämtliche aktuellen Personen und deren Handlungen, alle Mitschnitte, Tagebucheinträge, Zeitungsartikel und Baustellen. Weiter geht es auf der nächsten CD. 9. Todmacherwelt von Leonhard Michael Seidel. Gelesen von Thomas Birnstiel. Diese Erzählung basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Namen und manche der dargestellten Ereignisse wurden zum Schutze Unschuldiger verändert. Grüß Gott. Ich bin der Emil. Ich will dir meine Geschichte erzählen. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine, ich habe überlebt. Der zweite, ich will, dass alle wissen, was geschieht, wenn in einem Staat bloß noch eine Partei regiert. Was passiert, wenn in dem Staat ein Mann herrscht, der verrückt ist? Es ist vollkommen wurscht, ob der Mann blond, kahl oder bärtig ist. Es ist nicht seine Uniform oder sein Gangwerk. Es ist auch nicht das Geplärr von dem Mann. Nein. Es ist die hinterfotzige Art, wie der Kerl unsere Welt in eine Todmacherwelt verwandelt. Die Worte sind's. Sie verdrehen und vertun. Sie machen die Lüge zur Wahrheit. Die Wahrheit versinkt im Dreck. Die Worte von diesem einen Mann werden zu Taten. Die Taten führen ins Verderben. Denk dran, es sind nur Worte. Man hätte ihn aufhalten können, wenn man sein Buch gelesen hätte. Der Hitler hat alle Attentate überlebt. Der Teufel hat auf seinen Musterschüler aufgepasst. Du kannst natürlich sagen, das ist lange her. Das kann uns heute nicht mehr passieren. Wir leben in Europa, umgeben von Freunden. Deisch dir nicht. Was damals passiert ist, passiert wieder. Denn der Schoß ist fruchtbar noch. Geboren und aufgewachsen bin ich im Arbeiterviertel München-Giesing im Jahre 1909. Wir waren eine große Familie. Mein Vater war Friseur. Leider ist er bald arbeitslos geworden, wie so viele um die Zeit. Nicht einmal für den Kauf von meinem Kommunionsanzug hat sein Geld gegeben. Da bin ich zum Pfarrer gegangen, ob er mir für den Kommunionanzug ein bisserl Gerstl zuschießt. Da hat der mich gefragt, in welcher Partei das mein Vater ist und in welche Schule das ich gehe. Ich hab gesagt, ich gehe in eine Simultanschule. Der Pfarrer ist wütend geworden und hat mir statt seiner Hilfe einen ganz hinterfotzigen Arschtritt verpasst. Weil meine Eltern eine falsche Weltanschauung haben. Aber da kann doch mein Kommunionanzug nichts dafür. Nach der Volksschule bin ich in eine Lehre als Möbelpolierer gegangen und hab auch bald eine Arbeit gefunden. Politisch habe ich mich selbstständig gemacht. 1926 bin ich, übrigens ohne das Wissen von meinen Eltern, dem Kommunistischen Jugendverband beigetreten, weil mich der Pfarrer damals so kaut hat. Und weil ich inzwischen weiß, dass meine Eltern keine falsche Weltanschauung hatten. Im Grunde hat das wenig mit dem Kommunismus zu tun gehabt. Das muss ich zugeben. Ich wollte einfach dazugehören. Die Hälfte von den Lehrlingen war beim KJVD. Schon allein deswegen, damit mich die anderen nicht mehr gehänselt haben. Die Bücher von dem Marx und von dem Lenin haben mich gelangweilt. Ich war groß und kräftig, belastbar und zuverlässig und habe ein gutes organisatorisches Talent gehabt. Da lese ich keine Bücher nicht. Nach dem Beitritt zum Rotfrontkämpferbund hat mich die Polizei immer wieder verhaftet und schikaniert. Sie haben mich bei meiner Firma angeschwärzt. Bald war ich arbeitslos. Meiner Familie hat es nicht gefallen. Trotzdem haben sie mir immer wieder geholfen. Der Rotfrontkämpferbund ist dann verboten worden. Drum bin ich zur Kommunistischen Partei gegangen. Die haben mich in der Stadtteilgruppe Obergiesing zum Organisationsleiter gemacht. Die Polizei hat es schnell gespannt. Erst bin ich ins Gefängnis Neudeck gekommen. Neudeck am Maria-Hilf-Platz in der Au war seit 1904 eine Außenstelle von Stadelheim. Überhaupt, vom Stadelheimer Zuchthaus hat es schlimme Gerüchte gegeben. Seit 1901 hat man da Menschen hingerichtet. Soviel ich weiß, insgesamt um die 1000. Vom Scharfrichter Reichhardt sind dort die Mitglieder der Weißen Rose ermordet worden. Das Zuchthaus Stadelheim ist der grausigste Platz in Giesing. Ich glaube sogar in ganz München. Wenig später haben sie mich als Häftling Nummer 44 nach Dachau gebracht. 2 Jahre hat man mich dort festgehalten. Die Polizei hat gesagt, ich bin einer von den hartgesottenen kommunistischen Funktionären, obwohl ich erst 25 Jahre alt war. Während meiner Haft hat der Theodor Eicher aus dem Lager Dachau das Konzentrationslager Dachau gemacht. Übrigens gehöre ich zu denen, die sämtliche Bettenleitern in Dachau gebaut haben. Darauf bin ich heute noch stolz. Schwer getroffen hat mich nach meiner Entlassung, dass meine Genossen in Giesing der Meinung waren, ich bin umgedreht worden, ein Spitzel oder ein Wankelmütiger. Das stimmt nicht. Ich habe immer treu zur Partei gestanden. In der Haft habe ich den Robert kennengelernt. Der Robert, der war anders als ich. Er hat sogar die höhere Handelsschule besucht. Dabei war er nicht besonders groß, aber drahtig, mit schnellen Augen. Und er hat gut reden können. Auch gelesen hat er viel. Von dem August Bebel und von diesem Russen. Ich weiß den Namen nimmer. Der Robert hat über den totalen Marxismus und von der Diktatur des Proletariats und von der Befreiung des gesamten arbeitenden Volkes geredet. Das hat er gut können, der Robert. Sogar die Ermordung von Kurt Eisner hat er mitgekriegt. Unglaublich. 1937 hat der Mussolini den Hitler in München getroffen. Vorsorglich sind der Robert und ich nach Dachau gekommen. Als Rückfällige gleich in die Strafkompanie. Mit dem Roten Dreieck für politische und dem Roten Punkt im Schwarzen Kreis für Fluchtgefahr. Nach Mitternacht, wenn die anderen schnarchen, sitzen wir am Kanonenofen der Baracke. »Ich bin in der Holzstraße daheim«, hat der Robert gesagt, der seine politischen Sachen weniger leibhaftig als eher lesend gemacht hat. »Beim Luitpold-Gymnasium. Genau, 10 Geiseln haben die Weißen erschossen. Auf einen Sitz, damals im April. Ich sehe das vor mir, als wäre es gestern gewesen.« »Schlimm, sowas«, hab ich gesagt. »Glaubst wirklich, Heid ist besser?« »Wer weiß.« »Der Lenin hat es aufgeschrieben«, sagt der Robert mit ausgestrecktem Zeigefinger. Der Sozialismus wirkt durch das Beispiel. Man muss die Bedeutung des Kommunismus in der Praxis, also durch das Beispiel, zeigen, schreibt der Lenin. Und er schreibt, wir dürfen in unseren Ansichten nicht schwankend werden. Ich kann den Lenin nicht ändern und ich kann den Hitler auch nicht ändern, hab ich gegähnt. Doch, Emil, sagt der Robert, der auch gähnt. Es gibt ein Mittel. Was denn, sag ich. Da zischt er. Flugzettel, Emil. Flugzettel. Am anderen Tag haben wir den Fußboden von der Baracke auf Hochglanz poliert. Wir waren barfuß, durften sie nicht mit Schuhen betreten. Draußen hat es geregnet, der Weg war ein Schlammloch. Darauf hat die SS gewartet. Mit Knüppeln haben sie uns hinausgetrieben. Wie wir zurückkommen, waren unsere Haxen über und über mit Schlamm bedeckt. Der Kapo schreit, »Was ist denn das für ein Saustall? Auflecken, ihr Parasiten!« Die Parasiten leckten. Ein dreckiger Zettel liegt auf dem Tisch. Die Luft stinkt nach dem Qualm von der Zigarre von dem Herrn im Einreiher. Die Krawatte ist verrutscht. Aus der Nase wachsen Haare. Der Kopf ist kahl wie eine Billardkugel. Kriminalkommissar Adolf Birka trägt am Sakko das Hakenkreuz. Neben dem Bild vom Führer hängt der Kalender. Das Kreuz haben sie von der Wand gerissen. Nur der Nagel steckt noch im Putz. Der Birka legt die Hand auf den Zettel. Seine Fingerspitzen sind dreckig vom Nikotin, die Nägel abgekaut. »In die Ecke, hinknien, Gesicht zur Wand, vorlesen«, sagt er. Ich knie da, den Zettel in der Hand. Bin größer wie der Birka. Hab eine Arbeiterhose an und ein zerrissenes Hemd. Mein Ohr blutet. Die Schuhe haben sie mir abgenommen. Ich schwitz. Ich könnte den Kerl mit einem Hieb zusammenhauen. Darf ich aber nicht. Hinten grinst ein Gefängniswärter. Nickt der Kommissar, haut der zu. Ich lese vor. 30.01.1933 bis 30.01.1943. 10 Jahre Nationalsozialismus. Wohin hat Hitler Deutschland in 10 Jahren geführt? Von der Übernahme der Regierungsgewalt an beschritt Hitler eine Straße, die geradenwegs in diesen blutigsten aller Kriege führte. 1935 Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. 1936 Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit im Rheinland. 1937 Inkrafttreten des 4-Jahres-Planes zur Aufrüstung. 1938 Überfall auf Österreich und den Sudetengau. 1939, Besetzung der Tschechoslowakei, Angriff auf Polen und damit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Lauter, nickt der Birka. Der Wärter haut zu. Jetzt blutet auch mein anderes Ohr. Hitler und nur Hitler allein trägt die Verantwortung für dieses grauenhafte Blutbad. Lauter, nickt der Kommissar. Der Wärter grinst und haut zu. Ich schrei, weil es weh tut. Sabotiere die Anordnungen der Regierung, wo du kannst. Eine Pause. Birka kommt her, packt meine Haare, reißt meinen Kopf nach hinten. Warum hast du das gemacht? Ich schaue in seine haarige Nase. Für den Frieden. Der Kerl reißt an meinen Haaren, dass die Halswirbel knacken. Warum? Ich brüll ihm die Antwort ins Gesicht. Für die Freiheit. Der Kriminaler setzt sich, pafft eine neue Zigarre. Setzen. Ich hock vor ihm. Er knallt den Zettel auf den Tisch. Schau mich an, befiehlt der Beamte. Was haben wir heute für einen Tag? Sagt er. Mein Blick geht zum Kalender. 3. Februar 43. Birka schaut blöd. Was geschah am 31. Januar? Ich sag's, wie's ist. Da hat die 6. Armee in Stalingrad das Handtuch geschmissen. Er hüpft in die Höhe wie eine Springmaus. Sein Gesicht wird rot. Nein, brüllt er. Das ist eine Lüge, du Kommunistenschwein. Was unsere Soldaten in Stalingrad geleistet haben, ist einmalig. Mit ungebrochenem Mut haben sie gegen eine gewaltige Übermacht gekämpft. Trotzdem haben's verloren, lache ich ihn aus. Das bringt mir eine Watschen vom Aufseher ein. Der Birka macht ein paar Schritte. Er beruhigt sich und hockt sich wieder hin. Kennst du Robert Aichinger? Sagt er. Überlege dir die Antwort gut. Wenn sie richtig ist, bekommst du Hafterleichterung. Wenn sie falsch ist, bekommst du eine SB im Brausebad. Ich kenne mich aus. SB ist eine Sonderbehandlung. Eine Sonderbehandlung ist nichts anderes als Folter. Ob im Zuchthaus Stadelheim, im Gestapo-Keller oder im Brausebad, dem Lager Dachau. Alles wurscht. Die Namen wechseln, die Methoden bleiben. Zwei Watschen reißen mich aus meinen Gedanken. Nein, sage ich reflexartig. Der Kommissar nickt. Noch eine Bockfotzen. Immer auf die gleiche Stelle. Tut saumäßig weh. Und Anton Mais, kennst du auch nicht? Nein. Jetzt reicht's ihm. Er winkt dem Aufseher. Der zwingt mich auf die Knie. 20. Und mitzählen, sagt der Kriminaler. Der Aufseher haut zu. Ich muss zählen. Nach der 9. Watschen falle ich um, obwohl ich die Folgen kenne. Für jedes Fallen gibt's 5 Watschen extra. Bei 40 hebt der Birka die Hand. Der Aufseher zerrt mich davon. Die Hände wischt er an der Hose ab. Ich bin in einer Zelle. Sie hat die Nummer 70. In der 70er vom Zuchthaus Stadelheim waren davor Kurt Eisner, Graf Acker Falley, Adolf Hitler und Ernst Röhm verriegelt gewesen. Den Novemberling Gustav Landauer haben sie im Hof umbracht. Habe ich später gelesen. Dann hocke ich auf dem saukalten Steinboden. Es ist ungefähr 4 Uhr am Nachmittag. Den Strohsack zum Schlafen bringt der Aufseher erst um 10. Elektrisches Licht gibt's nicht und auch kein Fenster nicht. Der Raum ist kahl und leer. Das Loch im Boden fürs große Geschäft grinst mich an. Es stinkt zum Saugrausen. Die Klappe in der Eisentür öffnet sich. Kalt der Augen. Teilnahmslos. Die Klappe schließt sich mit lautem Knall. In der Nacht träume ich den Frieden. »Reden wir von Onkel Max«, sagt der Kommissar. »Es ist 2 Uhr in der Früh. Wir hocken im Keller vom Palais Wittelsbach in der Gestapo-Zentrale. 3-mal geweckt haben sie mich. Um 12:30, um 1 und um 13:30. Ein Lieferwagen hat mich in die Münchner Innenstadt gebracht. Der grinsende Aufseher fehlt. Dafür ragen 2 Kabel aus der Wand. Direkt unter dem Foto vom Gröfferts. Max ist eine Drecksau«, entfährt es mir. Birka grinst. »Du kennst Onkel Max.« »Den kennt jeder«, sag ich und denk dran, wie der Onkel Max alles an die BPP, die Bayerische Politische Polizei, verraten hat. Und zwar von Anfang an. Max Kroll, genannt der Onkel Max, war der wichtigste Spitzel der Nazis. Irgendwie hat man den Mann in Dachau umgedreht. Bald darauf ist er auf Betreiben von der Gestapo ein Mitglied der KPD geworden. Jahrelang hat er Namen und Aufenthaltsorte von uns Münchner Kommunisten ausfindig gemacht und aufgeschrieben. Als der Onkel im April 1935 auch noch die Führung der Roten Hilfe für Südbayern gekriegt hat, ist er immer wieder zu der Auslandsleitung in die Schweiz gefahren. Da hat er Hilfsgelder gekriegt. Und Informationen. Alles hat er gewusst. Alles. Als der erste Verdacht aufkommen ist, war es zu spät. Er hatte bereits 250 Kommunisten und Unterstützer der Roten Hilfe an die Polizeibehörden verraten. Viele von denen sind nach Dachau gekommen. Der Max Troll ist der Verräter des kompletten kommunistischen Widerstandes in München gewesen. In der Hölle soll er kochen. Hat es dir die Sprache verschlagen? Feigst der Kriminaler. Hast du tatsächlich gemeint, wir wissen nicht, was ihr treibt in eurem roten Giersing? Wir wissen ganz genau Bescheid. Antworte, Häftling. Ja, sag ich. Lauter. Ich warte auf die Watschen vom Aufseher. Nix passiert, weil keiner da ist. Ja. Das heißt jawohl, Herr Kommissar Birka. Mühsam sag ich. Jawohl, Herr Kommissar Birka. Jetzt ist er zufrieden, der Amtsträger mit seiner Vorsteherdrüse. Kommen wir zurück zu Robert Reisinger. Jawohl, Herr Kommissar Birka. Du hast ihn im Lager getroffen? Jawohl, Herr Kommissar Birka. War er zugänglich? Jawohl, Herr Kommissar Birka. Hat er dir von sich erzählt? Jawohl, Herr Kommissar Birka. Der Birka springt auf, langt in die Jackentasche. Aber da ist keine Zigarre. Seine Stimme keucht. Du machst mich wahnsinnig mit deinem Jawohl, Herr Kommissar Birka. Jawohl, Herr Kommissar Birka. Ich bring dich um, du Sau! Brüllt er und haut zu. Mit der Faust in mein Gesicht. Trifft die Nase. Blut spritzt. Ich bin still. Genieß den Erfolg. Hab den windigen Kommissar aus der Fassung gebracht. Vielleicht macht er einen Fehler. Hab mich zu früh gefreut. Er wischt sich die Faust am Hemd ab, drückt auf einen Knopf. Die Tür geht auf und ein Scheusal kommt herein, wo man ansieht, dass es von der Gestapo kaputt gemacht worden ist. Er ist noch jung. Die Augen sind weit aufgerissen, das Gesicht schief, als hätten sie ihn zu lange gefoltert. Den linken Fuß zieht er nach. Blass wie eine Leiche ist er. »Das ist der Adrian«, sagt der Birka zufrieden. »Adrian«, sagt Grüß Gott zu unserem Gast. Dem Adrian seine Stimme verliert sich irgendwo. »Grüß Gott«, »Adrian«, sagt der Birka. »Adrian wird dich jetzt mit diesen beiden Drähten verbinden, durch die Strom fließt. Adrian kann die Intensität mit dem Drehknopf an der Wand steuern. Das macht ihm jedes Mal großen Spaß. Vielleicht erzählst du uns dann mehr, Emil. Und noch was. Wehrst du dich allzu sehr, so kennt der Adrian, auch wenn man es ihm nicht ansieht, Mittel und Wege, dich zu disziplinieren. Nicht wahr, Adrian?« Der Adrian nickt und macht seine Arbeit. Am Ende habe ich alles gesagt. Soll ich mich schämen? Nach der Entlassung aus dem Lager haben wir uns aus den Augen verloren. Manchmal hat man sich im Giesinger Volksgarten in der Tegernseer Landstraße getroffen. Da hat die Nachtigall vom Mittersendling gesungen, ein fisches Mädel aus der Brudermühlstraße. Walburga Pfanzl hat sie geheißen. Auf Bitten des werten Publikums hat sie das gefährliche Lied »Der Graben« nach einem Gedicht vom Kurt Tucholsky vorgetragen. Die Männer haben den Refrain mitgesungen. »Bis sie ihn dir weggenommen haben, Mutter, für den Graben, für den Graben.« Am Vormittag vom 28. Januar 1943 kriege ich Besuch vom Robert. Den Tag weiß ich nur wie heute. Die Marschmusik im Radiokasten habe ich gleich laut aufgedreht. »Der Krieg ist verloren«, sagt der Robert. »Ja, da kannst nichts machen.« »Das nicht.« »Aber?« »Ich habe einen Flugzettel gemacht«, flüstert er auf einmal. »Einen Flugzettel?« Der Robert schmeißt einen Packen Zettel auf den Tisch. Meine Hand zittert, wie ich den Text lese. »Was hast du heute für ein rasches Kriegsende getan? Jeder sollte sich täglich diese Frage vorlegen. Warum? Weil feststeht, dass wir diesen Krieg nicht mehr gewinnen können.« Vorsichtig lege ich das Blatt zurück zu den anderen. »Wie viel sind's denn?« 78, sagt der Robert. Mehr war auf die Schnelle nicht drin, aber ich bleib dran. Dann lese ich den Rest. »Für den Frieden, für die Freiheit.« Der Robert nickt. »Für unseren Frieden, für unsere Freiheit.« Aus dem Radiokasten kracht der Badenweiler Marsch. »Warum zeigst du mir das?« habe ich damals nach einer langen Pause gefragt. »Teil sie aus.« »Wo?« »Wo immer du magst, Emil«, sagt der Robert. Und nach einer Pause: »Wir sehen uns morgen in der Früh um 8 an der Aussegnungshalle im Ostfriedhof. Kommst du nicht, beende ich die Aktion.« Die Flugzettel liegen da. Ich weiß genau, was mir blüht, wenn ich sie austeile. Die bringen mich um. »Es muss sein«, sagt der Robert und geht. Die Flugblätter sind geblieben. Ich schaue sie an. Seine Worte gehen mir nicht aus dem Kopf. »Wo immer du magst.« Hab den Radiokasten ausgedreht, hock mit dem Packen Flugzettel am Fenster und schau hinunter zu den Leuten in die Tegernseer Landstraße. Der Schnee hat ihre Angst begraben. Aus der Tischschublade nehme ich einen Block und mal die Giesinger Straßen nach, soweit ich sie kenne. Schließlich bin ich zur Siedlung von den alten Kämpfern in Neuharlachen gelangt. Als soziales Siedlungsprojekt der 20er Jahre haben sie damals die Reichskleinsiedlung gebaut. Unter den Nazis ist dann in der Nähe die Frontkämpfersiedlung für die Soldaten vom Ersten Weltkrieg dazugekommen. Und später die alte Kämpfersiedlung für die Männer vom Hitlerputsch an der 23 an der Feldherrnhalle. Das ist der richtige Ort für die Flugzettel. Die Siedlung der alten Kämpfer. Fehlt noch der Tag und die Stunde. Ist halt nicht der 31. Januar 43 mit dem 10-jährigen Jahrestag der Machtergreifung? Da hocken die Braunhemden in den Wirtshäusern und saufen. Ich muss sicher sein. Ich gehe hinüber zum Giesinger Volksgarten. Schon vor der Tür höre ich die Gesänge aus rauen Kehlen. Doch alle Welt verstummt, wie ich eintrete. Ich bleibe an der Schank stehen. Langsam, allzu langsam hantiert der Wirt mit Flasche und Glas. Hinter meinem Rücken steht das Schweigen wie ein massives Gebirge aus Stille. Ich trinke mein Glas in einem Zug und spüre körperlich, dass sie warten, bis ich wieder abhau. Gern hätte ich ihnen gesagt, dass ich nichts anders kann. Aber ich bin weder imstande, ihnen das zu sagen, noch auch gleich zu gehen. Man will ja nicht feig sein. Drum habe ich mehrere Schnäpse hintereinander getrunken. Noch immer schweigen's. Es ist, als hätte ich auf dem Arsch einen Pappdeckel mit dem Wort Kommunist. Endlich bin ich dann doch davon. Mit 100 Blicken in meinem Nacken, wie finstere Messer. Wie ich wieder an meinen Tisch in der Wohnung hock, weiß ich, heute ist die beste Zeit für meine Aktion. Nach Mitternacht bin ich los, die Tasche mit den Flugzetteln an der Schulter. Mein Gewand so schwarz wie die Finsternis. Das Kappi tief im Gesicht. Es schneit. Es könnte gar nicht besser laufen, denke ich mir und nehme den Weg nach Neuharlaching. Die Blätter schmeiße ich in Vorgärten, Hausgänge und in Hausbriefkästen. Den Rest nehmen Postbriefkästen auf. So um 4 Uhr in der Früh bin ich wieder in meiner Wohnung. Nach ein paar Stunden Schlaf und einem Becher Eichelkaffee renne ich zum Ostfriedhof. Vor der Aussegnungshalle steht der Robert. In seinem Gesicht ist eine stumme Frage. Ich nicke. Robert reicht mir einen weiteren Packen und verschwindet zwischen den Gräbereien. Besuch ist da. Neben dem Kommissar Birker hat sich ein Gast auf den zweiten Stuhl gepflanzt. Diesmal hat man mir nicht nur die Schuhe abgenommen, sondern gleich das ganze Gewand. Kalt ist es im Verhörraum vom Stadelheimer Zuchthaus. Nackert stehe ich vor den zwei Männern. Der schmalschultrige Kerl neben dem Birker hat die Uniform eines Brigadeführers an. Auf seiner Brust leuchten Kriegsmedaillen. Ein hohes Tier. »Ich bin Heinz Doberein, der berühmte Schriftsteller«, sagt der Gast. »Mich interessiert ein Fall, Häftling.« »Es ist mir eine große Ehre, Herr Brigadeführer«, sagt der Kommissar und grinst blöd. Der Doberein hebt die Hand. »Mal halten, Birker, mal halten und lernen. Durch deine Unfähigkeit verlieren wir kostbare Zeit. Ab sofort übernehme ich das Verhör. Dann werden wir schon sehen, was der Kommunist uns erzählt. 5 Schritte zurück. Du stinkst.« Ich drehe zurück, die Hände vor den Genitalien. »Eichinger ist Vergangenheit. Reden wir von Anton Meiss. Was weißt du von ihm?« »Nix.« »Ist das alles?« »Nix.« Der Doberein dreht sich zum Birker herum. »Ist der Dummkopf vom vielen Wichsen blöde geworden? Kann er keine ganzen Sätze?« Der Birker hebt stumm die Schultern. Der Kriminaler schweigt lieber, bevor er sich noch einen Ampfiff einfängt. »Also noch einmal, was ist mit Anton Meiss?« »Nix«, sage ich unter Aufbietung meines ganzen Mutes. Der Kerl schaut aus, als täte er nicht lang fackeln. Das Verhör kann tödlich ausgehen. Man muss ihm einen Brocken hinwerfen. Wobei... Ja? Schreit der Dober rein, halb stehend, beide Hände auf der Tischplatte. Was war das noch gleich für ein Name? Sag ich. Anton Mais, brüllt der Brigadeführer. Muss ich es dir buchstabieren? Nein, ja, sag ich leis. Den Namen habe ich schon gehört, glaube ich. Doberein hat den Tisch umrundet, steht mit hängenden Armen und geballten Fäusten keine 10 Zentimeter vor mir. Glaubst du? Spuckt er mir ins Gesicht. Ich sag dir, was ich glaube. Ich glaube, du hast mit diesem Untermenschen Flugzettel verteilt. Ich reiß mich zusammen, schaue dem Brigadeführer geradewegs in die Augen, obwohl der Kerl aus dem Mund stinkt wie Rassau. Der Kreis Mais, du Affe, Mais! Ist in der Partei, heißt's. Aber mit denen von der Partei hab ich nichts zum Tun. So, nichts zu tun, blafft der Doberein. Der stinkt nicht nur wie Rassau, der schwitzt auch wie Rassau, denke ich mir und grins. Grober Fehler. Du lachst mich aus? Brüllt er, dass ihm die Zornader schwillt. Er haut zu. Einmal, zweimal, dreimal. Auf meinen Kopf, vor die Brust, in die Eier. Nur damit wir uns richtig verstehen, Häftling. Ich brauch keine Elektrokabel. Ich brauch keinen Adrian. Mir genügen die Fäuste. Und mein Knie. Das Knie trifft meinen Sack. Ich fall zusammen. Tränen rinnen mir aus den Augen. Jetzt flennt er, höhnt der Doberein. Vorher grinst er, dann flennt er. Was soll man von so einer Memme halten, Birka? Sag's mir, Birka, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, sagt der Kommissar. Auch gut, höhnt Doberein und geht in die Knie. Ist auf gleicher Höhe mit meinem Gesicht. Ich beiß dir dein Pipi ab. Vorausgesetzt, ich finde was. Vielleicht redest du dann. Der Kommissar stöhnt. Das geht ihm zu weit. Ich sehe es trotz meiner Schwärzen und den Tränen. Adolf Birker ist Beamter, wenn auch von der groben Sorte. Hat längst eine Hornhaut auf der Seele. Es bringt die Zeit mit sich, das weiß er. Aber er weiß wohl auch, wann es vorbei ist. Herr Brigadeführer, mit Verlaub, wenn ich etwas dazu... Was? Blafft der Doberein, noch immer auf den Knien. Mit Verlaub, Herr Brigadeführer, der Häftling verblutet, wenn Sie das tun. Gibt es keinen Arzt in Stadelheim? Sagt der Doberein ernüchtert. Doch, Herr Brigadeführer, sagt der Birka. Aber die Doktors hier im Haus sind auf der Krankenstation mehr als beschäftigt. Ja, dann, seufzt der Doberein, enttäuscht, und plumpst zurück auf seinen Stuhl. Mach du weiter, Birka. Wie Sie befehlen, Herr Brigadeführer. Zu mir. Aufstehen, Nase putzen, Ohren spitzen. Was ist mit Anton Mais? Kennst du ihn? Hast du ihn getroffen? Wo hast du ihn getroffen? Heraus mit der Sprache! Sonst kommt der Adrian mit den Kabeln. Ich probier's. Will aufstehen. Bin auf die Knie. Es geht einfach nicht. Ich fall wieder hin. Die Hoden schmerzen wie brennende Lava. Mein Unterbauch ist grün und blau. Wackelig stehe ich da. Das ist ja ekelhaft, sagt der Doberein. Er gähnt gelangweilt und haut ab. Der Birker nimmt den freigewordenen Stuhl, schiebt ihn her. Ich hock auf der Stuhlkante. Birker gibt mir einen Schluck Wasser aus einem Glas. Es ist nicht so, Emil, dass ich dich nicht verstehe, sagt der Birker, während ich trink. Aber ich muss meine Arbeit tun. Das ist nicht immer leicht. Er kriegt keine Antwort. Ich zerbeiß das Glas und schluck die Scherben. Ich kotz Blut und Wasser auf den Tisch. Dann falle ich um. »Selbstmordversuch«, keucht der Kommissar. »Aber so leicht kommst du mir nicht davon, Häftling Heyer. Gibt es denn hier keinen Doktor?« brüllt er. Den Anton Mais, eingeschriebenes Mitglied bei der NSDAP, habe ich Anfang 1944 getroffen. Kurz zuvor hat der Robert mit der Produktion der Flugzettel aufgehört. Er hat ein paar davon an Genossen innerhalb der KPD verschickt. Ein paar Tage später hat der Robert sie gefragt, ob sie seine Post bekommen haben. Die Antwort war eindeutig. Ja, man habe sie bekommen und ungelesen verbrannt, aus Angst vor der Gestapo. Das hat dem Robert gelangt. Er hat aufgehört mit den Flugzetteln. wegen Erfolglosigkeit. Jetzt der Anton. Ich hab gewusst, dass er Mitglied bei der Partei ist, aber quasi bloß der Gaudi halber. Der Anton hat immer auf den Hitler geschimpft. Außerdem habe ich Gerüchte gekannt, dass der Anton mit dem Onkel Max, dem Gestapo-Spitzel, befreundet ist. Insgeheim hat er die Nazis aber verabscheut, weil sie ihn verachtet haben und er deshalb nicht weiter hinaufgekommen ist. Auf die Nacht liege ich mit meiner Arschl im Bett. Seit ein paar Monaten ist sie mein Gespusi. In die meisten Punkte teilt sie meine Meinung. Allerdings will sie bald heiraten. Ich aber, ich brauche Bedenkzeit, weil niemand wissen kann, was der Krieg noch bringt. Nachher habe ich ihr von meinen Plänen erzählt. Hab was von dem deutschen Vater Unser vom Anton gesagt und ganz allgemein gefragt, wie man solche Flugzettel am besten unter das Landvolk bringt. Ja, das ist ganz einfach, sagt die Arschl und lacht. Ihre Brüste wackeln. Ich mag ihr Lachen. Und die Gaudi nockerl noch viel mehr. Und wie? Frag ich. Wir tauschen. Wie beim Hamstern. Ein Besen für 10 Eier. Eine Bürste für 5 Eier. Ein Tiegel für 20 Eier. Das mach ich. Und was mach ich? Derweil steckst du deine Vater Unser in die Manteltaschen und in die Küchenschränke, schmeißt sie in den Kuhstall und von mir aus auch auf den Misthaufen zu die Hühner. Mir links in der Kirche, in jede Kirchenbank, auf den Altar, ins Taufbecken und den Beichtstuhl. Wirst sehen, das wäre der Gaudi. Sie lacht zufrieden. Noch einmal haben wir es gepackt in dieser Nacht. Beim Frühstück haben wir die Flugzettel gezählt. Es waren mehr wie 200 Stück. Es sind voll, habe ich gesagt. Stimmt, sagt die Arschl. Ich weiß was, sage ich drauf und grins recht dreckig. Nachmittag stehen wir in der Grünwalder Straße vor dem 60er-Stadion. Die Häuser gegenüber sind ausgebombt. Komm, sage ich zu Arschl. Langsam klettern wir die Staffeln vom Treppenhaus hinauf, immer vorsichtig. Die Arschl hat die Tasche mit der Hälfte von die Flugzettel. Ich suche in einer leeren Wohnung ein Brett von ungefähr 2 Meter Länge. Im Klo finde ich ein Blechkübel. Das Brett wird etwas aus dem Fenster geschoben. Ich mache den Kübel voll mit Sand und bohre mit einem Nagel ein Loch in die untere Seite. Den vollen Kübel stelle ich auf das innere Ende vom Brett. Auf das äußere Ende packe ich die Blätter. Dann wird alles zusammen behutsam nach draußen geschoben. Das hast richtig gut gemacht, sagt die Arschl und drückt mir ein Busseln auf. Wir überqueren die Grünwalder Straße und warten. Lang dauert's nicht, bis die ersten Flugzettel auf den Boden segeln. Die Leute bleiben stehen, die Trambahn bremst, ein Gendarm rennt daher und hebt einen Zettel auf. Trillerpfeifen ertönen. Ein Blockwart im grauen Arbeitsmantel stürzt aus dem Haus Nummer 7 und sammelt das deutsche Vaterunser ein. Er schafft nicht alle. Sind zu viele. Wir haben genug gesehen. Ich nehme die Arschl bei der Hand. Vergnügt wandern wir hinunter zum Auer Mühlbach. Eine kleine Viertelstunde später sammeln wir das Haus 7 Brunn. Da gibt's zwar bloß ein Dünnbier, aber immerhin. Der Erfolg ist uns ein paar Halbe und einen Brotsalat mit Gurken wert. Bis zum Oktober 1944 sterben 180.000 Polen beim Warschauer Aufstand. Im Dezember 1944 beginnt die Ardennenoffensive. Wie der Generalfeldmarschall von Rundstedt diesen Schmarrn dann für gescheitert erklären hat müssen, ist mir der Kragen geplatzt. Anfang Januar 1945 fahre ich mit der Arschl mit dem Zug nach Anger. Da sind meine Eltern evakuiert. Bei den Bahnübergängen schmeiße ich eine Handvoll Flugzettel aus dem Fenster. Ein Hitlerjunge hat mich deswegen beim Streifendienst von der Wehrmacht angeschwärzt. Meine Arschl hat zum Glück abhauen können. Mich bringen sie in die Gendarmerie Teißendorf. Über das Landgerichtsgefängnis Traunstein gelange ich wenig später wieder zur Gestapo-Leitstelle, München. Grüß Gott, sagt der blöde Birka. Ich bin so recht nach seinem Geschmack. Lang hat er warten müssen. Jetzt ist es soweit. Jetzt wird dem Flugzettelverteiler Emil Heyer endlich der Gar ausgemacht. Der Beamte hat sich geschworen, den Häftling niemals mehr in die Freiheit zu entlassen, ihn vielmehr vor den Volksgerichtshof zu zerren. Dort wütet noch immer der Roland Freisler. Dem ist bisher noch keiner auskommen. Der hat sie alle am Metzgerhaken aufgehängt. Ich schaue auf das Bild vom Führer, auf den Kalender an der Wand, die Elektrokabel, die aus der Wand hängen. »Geht's wieder, nachdem du mein Glas verschluckt hast?« sagt der Birka. »Heut hat er seinen katholischen Tag.« »Ja?« sag ich, und ahne, was mir blüht. Sie werden mich fertig machen. Das alles weiß ich mit 100%iger Sicherheit. Aber ich kann halt nicht anders. Nachgeben kommt nicht in Frage. Niemals. Das gibt's nicht beim Emil, dem arbeitslosen Möbelpolierer und überzeugten Giersinger Kommunisten. Deshalb nimmt die Sache ihren Lauf. Mir ist zu Ohren gekommen, sagt der Birka, dass du mit der brüderlichen Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen zusammenarbeitest. Stimmt es? Nein. Stimmt es, dass du und deine kommunistischen Genossen an einem bestimmten Tag einen Aufstand in München anzetteln wollt? Nein. Wann ist dieser Tag? Keine Ahnung nicht, Herr Kommissar. Wann, du Wanze? Ich kenne die Leute nicht, Herr Kommissar. Das müssen Sie mir glauben, Herr Kommissar, auf Ehr und Seligkeit, Herr Kommissar. Gut, sagt der Birka. Ich hab dich gewarnt, Häftling. Jetzt schau her. Der Birka legt einen schwarzen Gummiknüppel auf den Tisch. Daneben einen Ochsenzimmer. Was ist dir lieber? Keiner. Das überhört der Beamte. Hemd aus, hinken ihn. Ich wiederhole die Frage. Bist du Mitglied der brüderlichen Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen? Nein. Der Birka haut mit dem Gummiknüppel zu. Kennst du Anton Mais? Nein. Der nächste Schlag saust auf meine Nieren. Kennst du Robert Eichinger? Nein. Der Gummiknüppel trifft mein Genick. Es knirscht. Der Birka fährt sich über das schwitzende Gesicht. Ihn gelüstet wohl nach einer Zigarre. Aber das geht jetzt nicht. Der Beamte legt den Gummiknüppel auf den Tisch, nimmt den Ochsenzimmer zur Hand. Jetzt sind meine Barzen dran. Eichinger? Nein. Mais? Nein. Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen? Die nächste Frage höre ich nicht mehr. Der Birka ruft den Ordnungsdienst. Abtransportieren! Kommissar Birka ordnet seine Papiere. Er unterschreibt ein Dokument, das den Fall an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin weiterleitet. Dort ist darüber zu befinden, ob eine staatspolizeiliche Behandlung oder ein Prozess vor dem Volksgerichtshof stattfinden wird. In einem handschriftlichen Zusatz empfiehlt Birka den Volksgerichtshof. Es kommt anders. Die Behörden wollen alles wissen, alles erfahren. Drum bin ich wieder in St. Adelheim. Dort foltern sie mich, bis ich die Namen Eichinger und Mais sag. Dann habe ich meine Ruhe. Am 24. April 1945 schaut der Oberwachtmeister Birnstingel in meine Zelle, eine Anklageschrift in der Hand. Oberreichsanwalt Hengersberg hat sich deinem Fall angenommen, sagt er müde und denkt sich, lang mache ich diesen Blödsinn immer mit. Die Amerikaner stehen bereits an der Borstei und ich soll dich dem dappigen Hengersberg ausliefern, sagt er schulterzuckend. Aber Befehl ist Befehl. Er schneuzt sich die Nase und steckt das Sacktuch wieder ein. Heute Nachmittag um 2 Uhr ist die Verhandlung vor dem Volksgerichtshof. Tut mir leid für dich, fügt er hinzu. Wir wissen alle zwei, dass es das Todesurteil für den Flugzettelverteiler aus Giersing ist. Aber nichts passiert. Keiner holt mich ab. Keiner schleppt den Häftling auf den Richtplatz. Dafür gibt's dauernd Luftalarm. Und überall kracht. Der dappige Reichsanwalt gibt nicht auf. Von den vielen Häftlingen muss wenigstens der Emil Heyer dran glauben. Dieser dreckige Volksverräter ist auf der Stelle zu erschießen, befiehlt er am 29. April. Das Exekutionskommando, so hat's mir der Birnstingel nachher erzählt, besteht aus ihm und ein paar anderen Wachtmeistern. Eine hitzige Diskussion bricht los, die Worte fliegen hin und her. Schließlich zieht der Reichsanwalt seine Dienstwaffe, aber der Birnstingel hat bloß mit dem Kopf geschüttelt. Ich mag nimmer, sagt er und richtet sein Gewehr auf Hengersberg, von dem bekannt ist, dass er die Geschwister Scholl auf dem Gewissen hat. Da schießen's den Heyer selber. Ich geh jetzt heim. Den Birnstingel seine Kollegen haben dann auch nimmer wollen. Der Hengersberg, dieser Depp, der hat ja nicht einmal gewusst, wo unsere Zellen sind. Dann ist er davon, der Feigling. Am 1. Mai 1945 haben sie mich dann aus dem Zuchthaus Stadelheim entlassen. Für den Weg zurück in die Tegernseer Landstraße habe ich wegen meiner Blessuren 4 Stunden braucht. Es hat sich gelohnt. 10. Herr über Leben und Tod von Stephanie Gregg, gelesen von Markus Böker. Für die internationale Gartenbauausstellung 1983 wurde in München der 69 Hektar große Westpark angelegt. Sanfte Hügel, die den Stadtlärm abschirmen, großflächige Wiesen, Staudengärten, Rosengärten, der Westsee und der Mollsee. Die Voralpenlandschaft entstand inmitten von München. Biergärten, Spielplätze, Grillstätten und Sportanlagen. Immer führte der Westpark Menschen jeden Alters zusammen, bis 1993. Goran. die Tüte kreiste. Goran nahm einen besonders tiefen Zug und noch einen und noch einen. Höhnisch sah er in die Gesichter um ihn herum. Auch wenn er den Joint alleine rauchen würde, keine dieser feigen Arschgesichter würde auch nur einen Ton sagen. Nicht mal der Idiot, der das Gras gekauft hatte. Keiner hier wagte es, gegen ihn aufzumucken. Ratten. Würde nur einer von denen sagen, dass er den Joint weiterkreisen lassen sollte, würde er ihm in die Fresse schlagen. Das täte gut. Er schmiss die Tüte auf den sandigen Boden. Nicht mal jetzt wagte jemand, das glimmende Teil aufzuheben. Seine Springerstiefel waren in Reichweite der Kippe, so doof waren die auch nicht. Feige Arschgesichter. Langsam kippte er seine restliche halbe Flasche Bier auf den Joint, der zischend verlöschte. Weiterhin sagte keiner ein Wort, nicht mal in die Augen sahen sie ihm. Er zerschmetterte seine Bierflasche auf den Boden, so dass die Scherben hochflogen. Als er seinen Arm hob, duckten sich alle vor ihm, muskelbepackt, glatzköpfig, tätowiert. Mit ihm legte man sich besser nicht an. Er war der Chef. Dann stand er auf und verließ den betonierten Basketballplatz, auf dem sie sich immer trafen. Ball gespielt hatte hier schon lange keiner mehr. Von diesem Platz aus konnten sie aber gut sehen, wenn die Bullen zu einer Kontrolle kamen, und sie kannten sie alle, auch wenn die in Zivil waren. Der Platz war leicht erhöht, so dass man sehen konnte, wenn jemand unten auf dem Weg in ihre Nähe kam. Ihr anderer Treffpunkt war auf einem Hügel, von dem sie sogar in alle Richtungen hinuntersehen konnten. Die hätten schon eine Hundertschaft gebraucht, um alle Fluchtseiten abzuriegeln. Bis einer hier war, waren sie längst in den Büschen des Westparks verschwunden. Überall gab es Bäume und Büsche, und an den Rändern des Parks begannen kleine Straßen, die in alle Richtungen führten. Alles war hier perfekt für sie. Ziellos lief er durch den Park. Wie um einen Ball ins Tor zu schießen, holte sein Fuß aus, kickte nach vorne und traf den blechernen Mülleimer so hart, dass er mit einem lauten Krachen von der Befestigung abbrach und zu Boden fiel. Eine Welle von Erleichterung durchflutete ihn. Doch diese Welle war nichts gegen das tobende Meer, das sich schwarz und schwärzer wie ein Tsunami in ihm aufbaute. Kurva, diese Hure Nadine, sie würde nicht mit ihm nach Slowenien gehen. Er hatte sie geliebt. Er wusste nicht ganz sicher, was das Wort bedeutete, aber wenn er jemals jemanden geliebt hatte, dann sie. Und nun war diese Fotze nicht bereit, mit ihm das Land zu verlassen. Nur um im schönen Scheiß Deutschland zu bleiben, das ihm das Leben hier verboten hatte. Und dieses Schwanzgesicht von ihrem Vater hatte ihn aus der Wohnung geschmissen. Nur weil er ihr eine geknallt hatte. Hatte sie verdammt nötig gehabt. War ja nicht das erste Mal. Die brauchte verdammt nochmal ab und zu ein paar Schläge. Die liebte es. Er liebte es auf jeden Fall, wenn er sie schlug. Sie winselte dann immer so, und dann fickte er sie, war noch viel geiler als sonst. Wenn er sie noch ein bisschen mehr bearbeitet hätte, wäre sie schon mit ihm gegangen. So wie er könnte es ihr keiner besorgen, die brauchte ihn, zum Ficken, und weil er der Stärkste war, er war der Chef, überall. Wie ein Tier schrie er auf, aus tiefstem Schlund, ballte die Faust und schlug gegen den nächsten Baum. Scheiße, das blutete. Selbst wenn das Efeu, das sich um den Baum schlang, den Schlag ein wenig abmilderte. Er sollte besser nicht nochmal auf einen harten Baum schlagen. Am See ging er nicht entlang, da wo die Greise immer herumliefen, die sich das Wasser und die Enten ansahen. Bescheuert. Die gingen dann hoch in den Rosengarten einen Kaffee trinken oder in den Biergarten. Das kotzte ihn an. Warum hatten die immer genug Kohle für alles? Die alten Wichser. Manchmal zertrat er dann diese scheiß Rosenbüsche. Auch in den bescheuerten chinesischen Garten ging er nur, um Tonteile dort abzutreten. Chinesisch oder japanisch, scheißegal, die Kacke von den Schlitzaugen halt. Einmal hatte er sturzbetrunken einem Buddha dort die Nase abgetreten. Er lachte laut auf. Statt der direkten Route am See entlang, nahm er immer den äußeren Weg, der war verdammt dunkel. Meist von beiden Seiten geschützt durch Bäume und Büsche. Er hörte Schritte, mehrere Schritte, schnelle Schritte. Gequatsche. Es waren Frauen, wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause. Die sollte er alle ficken, die Fotzen, alle der Reihe nach. Er ließ sie an sich vorbeilaufen. Er würde dem menschlichen Kadaver von Vater noch die Fresse polieren, ihm in den Bauch treten. Der sollte winseln und stöhnen, um Vergebung bitten, ihm seine Tochter für alles anbieten. die Hurenmutter würde er auch ficken. Die Wut in ihm stieg, sie stieg wieder wie ein Tsunami. Er holte sein Butterfly aus der Hosentasche und ließ es aufklappen. Das war sein einziger Freund, immer zuverlässig, immer bei ihm. Gerade wollte er es in den nächsten Baum rammen, als er zurückzog. Nicht seinem besten Freund etwas antun, nicht die Klinge stumpf werden lassen. Er ließ das Messer auf- und zuklappen. Klar, er hatte hier nicht immer alles ordentlich gemacht. Ihn deswegen gleich 3 Jahre lang zu verknacken, nur weil der Kanacke nicht mehr aufstand, so ein Scheiß. Der hätte ja auch wieder aufstehen können. Oder nicht so scheiße rumheulen, dass man ihm so lange ins Maul treten musste, bis er Ruhe gab. Und jetzt wollten die ihn rausschmeißen aus dem Land. Alles Hurensöhne. Der Tsunami in ihm stieg ins Unendliche. Martina. Sie fuhren im Streifenwagen und Martina blickte in die schon dunkle Nacht. Dies war ihr erster Tag im Einsatz. Endlich durfte sie nach der Ausbildung das echte Leben als Polizistin erleben. Ihre Schicht hatte um 20 Uhr begonnen. Mit ihrem erfahrenen Kollegen war sie die Straße abgefahren, hatte Routinekontrollen gemacht und einen Betrunkenen nach Hause gefahren. Jetzt gerade noch mal am Flaucher vorbeigesehen, wo es im Herbst ruhiger wurde und weniger Ausschreitungen gab als sonst. Im Sommer schlugen sich die betrunkenen Jugendlichen in den Isarauen gerne die Köpfe ein. Der Funk meldete sich. »Einsatzzentrale, wir haben einen Anruf bekommen. Es gibt einen Selbstmörder an der Paterwehrbrücke. Er hängt am Außengeländer der Brücke.« Der Kollege reagierte sofort. »Wir sind in der Sachsenstraße, sind in 5 Minuten da.« Er schaltete das Blaulicht an und raste los. Schnell, aber vorsichtig genug, fand Martina. Sie wusste, dass manche junge Kollegen Blaulichtfahrten durchaus nutzten, um zum eigenen Spaß jegliches Tempolimit zu überreizen und dabei sich und andere gefährdeten. Immer wieder wurde davor in der Ausbildung streng gewarnt. An der Brücke angekommen, sprangen sie aus dem Auto. Sofort sahen sie den jungen Mann, der allerdings nicht sprungbereit am Geländer hing, sondern scheinbar sehr gemütlich auf dem Außenpfeiler saß und mit den Beinen baumelte. Als er die 2 uniformierten Polizisten sah, blickte er erschrocken auf, jedoch weder panisch noch todeswillig. Ein Fingerzeig genügte, um ihn zurückklettern zu lassen. »Was wollten Sie dort?« »Das Wasser im Wehr beobachten. Das ist reißender als der Eisbach«, erklärte der junge Mann eher begeistert als eingeschüchtert. »Mhm. Die Papiere bitte. Das ist eine Ordnungswidrigkeit.« Nun lachte der Jüngling nicht mehr. »Ich wollte doch nur das Wasser ansehen.« »Ja, nicht außerhalb des Geländers. Papiere.« Während der Mann seinen Personalausweis herauskramte, entglitten ihm alle Gesichtszüge. Pures Entsetzen. Der Kollege ließ sich Zeit mit dem Kontrollieren der Papiere und beobachtete den Mann, dem eine Schweißperle über die Stirn lief. Dann blickte er ihm tief in die Augen, die sich mit Tränen zu füllen schienen. »Macht es nie wieder.« Damit gab ihm der Polizist die Papiere zurück und drehte sich wortlos um. Martina folgte ihm zum Wagen. »Das war ihm Lehre genug«, grinste der erfahrene Polizeibeamte sie an. Martina lachte und sah ihn bewundernd an. Genau so wollte sie einmal werden. Jemand, der für Recht sorgte und dennoch auch mal ein Auge zudrücken konnte, wenn er sah, dass jemand ein Unrecht begangen hatte, aber daraus lernen würde, wenn er mit einem blauen Auge davonkam. Eine Polizistin wollte sie werden, die im Rahmen des Gesetzes abwägen und für diesen und andere Menschen das Richtige tun konnte. Ihr Kollege war so einer, der Menschlichkeit verbreitete, der alle seine Spezeln persönlich in seinem Revier kannte, der wusste, wen er wie anpacken musste, der sogar wusste, bei welchem Delikt er in welcher Wohnung der Sozialbauten an der Westendstraße suchen musste. Einer, der sich bei seiner Streife im Westpark auch von den Türken, die dort mit ihren Familien grillten, zu Würstchen und Kebab einladen ließ. Ob es ihr gelingen würde, so zu werden wie er? Freundlich, dennoch deeskalierend, verständnisvoll, weitsichtig, souverän, menschlich. Und doch sehr klar der Hüter von Recht und Ordnung. Einer, vor dem man Respekt und Achtung hatte. Er stand für das Recht und übte Gerechtigkeit aus. Sie bewunderte ihn. Wahrscheinlich würde sie Jahre brauchen, um diese Ausstrahlung zu haben. Und als Frau würde es noch schwerer sein. Aber das war es, was sie gerne erreichen wollte. Martina lehnte sich zurück. Was für ein toller, spannender Tag. Obwohl sie in der Familie und im Freundeskreis mit ihrem Berufsziel teilweise auf Unverständnis gestoßen war, hatte sie Polizistin werden wollen. Um Spannendes zu sehen, um ganz Unterschiedliches zu erleben, in das sie in einem anderen Leben nie Einblick bekommen würde. Und um für Recht zu sorgen, so souverän und menschlich wie der Kollege. Heute wusste sie mehr denn je, dass sie nichts anderes je hatte werden wollen und dass sie niemals daran zweifeln würde, Polizistin zu werden. Der Architekt. Dem Architekten war noch ein wenig heiß. Vielleicht hatte er doch diesmal 10 Minuten zu lang in der Sauna gesessen, aber er genoss das sehr. Hier konnte er abschalten von der Arbeit, hier hörten seine Gedanken auf zu fließen. Hier dachte er nicht mehr darüber nach, in welchem Winkel er bei dem Einfamilienhaus, das er gerade plante, die Räume anzuordnen hatte. Er dachte nicht mehr über den Ärger mit dem Statiker nach, der ihm wieder mal gesagt hatte, dass alle seine architektonischen Ideen überhaupt nicht umsetzbar waren und er dem einfallslosen Ingenieur erklären musste, dass und wie es zu funktionieren hatte. Er dachte höchstens an seine Frau, die jetzt wahrscheinlich das Essen bereitgestellt hatte. Sie hatte nichts dagegen, dass er einmal in der Woche in die Sauna ging, weil sie wusste, dass er ausgesprochen entspannt zurückkam. Meistens bereitete sie ihm eine leichte Kleinigkeit zu, einen Salat, eine Suppe, denn es war ja spät, nach 23 Uhr, bis er zu Hause war. Aber er hatte nach der Sauna immer ein wenig Hunger. Dann saßen sie bei einem Glas Wein zusammen und berichteten sich gegenseitig vom Tag. Er von seiner Arbeit, sie von ihren beiden Söhnen. Die zwei Kleinen spielten mittlerweile schon mit der Modelleisenbahn, die doch eigentlich seine Leidenschaft war. Er musste lächeln, als er daran dachte, wie er noch heute Nachmittag mit seinen Jungs die Züge hatte fahren lassen. Wie immer hatten sie nicht aufhören wollen zu spielen, aber es war Schlafenszeit für die Kleinen. »Morgen spielen wir weiter«, hatte er versprochen. »Wir lassen die Züge genauso stehen, damit sie morgen hier weiterfahren können.« Er freute sich auf seine Jungs am nächsten Tag, aber jetzt freute er sich auf das nächtliche Gespräch mit seiner Frau in Ruhe und ohne Kinder. Oft war sein Saunatag der schönste Abend für sie beide als Ehepaar. Heute wollte sie auch noch mit ihm die großen Feierlichkeiten besprechen, die sie für ihr 10-jähriges Hochzeitsjubiläum geplant hatten. Er musste lächeln, als er daran dachte, wie sie sich fast so sehr darauf freuen konnte wie damals auf ihre Hochzeit. Vor einigen Tagen hatte sie gebeten, sich ins Wohnzimmer zu setzen. Nachdem er kurz gewartet hatte, war sie in ihrem Hochzeitskleid hereingekommen und dann tänzelnd wie ein junges Mädchen auf ihn zugelaufen. »Sieh doch nur, es passt noch«, hatte sie ihn angestrahlt. Er hatte sie bewundert, in den Arm genommen und ihr zugeflüstert, »und du bist genauso hübsch wie damals.« Und dann hatte er sie geküsst. Es war ziemlich dunkel und recht kühl im Park, kaum über 10 Grad, doch ihm war noch heiß genug von der Sauna. Zügig lief er zuerst am See entlang, der das Mondlicht spiegelte, dann bog er in den dunkleren Teil des Westparks ein. In 2 Minuten würde er am Ausgang an der Reulandstraße sein, dann schnell zu Hause. Heute war niemand an den 2 Stahlbänken, auf denen manchmal Penner schliefen. Traurige Vorstellung. Wenn er tagsüber an ihnen vorüberging, gab er ihnen manchmal ein paar Münzen. Er hingegen würde gleich von seiner Frau erwartet werden und sich später in ein weiches, warmes Bett kuscheln. Goran. Die Wut stieg weiter. Warum hatten sie ihm das angetan? Er wollte nicht nach Slowenien. Zu seiner Großmutter sollte er, in ein kleines Kaff irgendwo auf dem Land. Da gab es nicht mal eine Kneipe. Eine Lehre sollte er machen, Bäcker. Hurensöhne, fickt euch alle! Seine Eltern waren auch scheiße froh, dass er endlich fort sein würde. Dafür würde er ihnen die Bude kurz und klein schlagen. Und seine Mutter auch. Die alte Drecksau kotzte ihn mit ihrem Geheule voll an. Scheiße, er wollte nicht nach Slowenien. Das konnten die doch nicht machen, nur weil er früher mal Slowene war. Er konnte ja nicht mal richtig Slowenisch sprechen. Er war doch genauso wie seine Kumpels. Die dürften sie jetzt nicht einfach in ein Flugzeug setzen und nach Slowenien fliegen. Scheiße, er wollte das nicht. Er ballte die Faust, dann zog er sie wieder zurück. Nein, nicht nochmal in einen Baum. Leise hörte er Schritte näher kommen, von einem Einzelnen. Und Nadine würde auch noch drankommen, bevor er ging. Die wollte einfach nicht mit ihm gehen. Die liebte er doch. Er würde sie nochmal ficken, bevor er fliegen musste, ob sie wollte oder nicht. Und ihrem scheiß Wichservater eine reinschlagen. Der hatte ihn echt heute aus der Wohnung geschmissen. Wenn Nadine sich nicht vor ihren Vater gestellt hätte, hätte er ihm gleich eine in die Fresse gehauen. Solange bis nichts mehr von seinem Arschgesicht übrig geblieben wäre. Ihm zu sagen, er dürfe nie wieder in sein Haus kommen. So ein Kadaver. Die würden beide noch drankommen. Alle beide. Er hörte Schritte. Dem Arsch von Vater wollte er die verdammte Fresse polieren. Dann sah er den Mann, der geradewegs auf ihn zukam. Guran drehte sich ihm frontal entgegen. Der Mann zögerte. Guran konnte seine Angst riechen. Ein Opfer, ein Schisser, ein Anzugträger wie all die Schwanzlutscher, die ihn hier rausschmeißen wollten. Er wollte nicht mehr in einen harten Baum schlagen, nicht in die Stahlbank vor ihm treten. Er wollte verdammt nochmal lieber in einen weichen Bauch schlagen, wollte in eine fiese Fresse schlagen, um das krachende Zerbrechen der Nase zu hören. Er wollte Blut sehen und das Leid eines anderen, den Anzugträger fertig machen. Der Mann nahm seine zügigen Schritte wieder auf. Er kam ihm direkt entgegen. Geil. Der Mann wich zur Seite aus, aber das nutzte ihm nichts mehr. Guran holte aus und schlug ihm direkt in die Fresse. Das Nasenbein brach. Er liebte das Geräusch brechender Knochen. Geil. Der Mann versuchte nach vorn abzuhauen. Vergiss es. Nochmal in den Bauch. Stöhnen. Geil. Der Mann stolperte sich zusammenkrümmend seitlich. Sein Freund, das Messer, er klappte es langsam auf, ließ es zwei-, dreimal auf- und zuspringen. Ein Stich in den Rücken, Blut spritzte, stöhnen, winseln. Geil! Der Schwanzlutscher brach zusammen, lag auf dem Boden. Ein Tritt in die Seite ließ den Typ auf den Rücken rollen. Er stach zu in den Bauch, er stach zu in die sich wehrenden Arme, er stach zu in die Brust, in den Hals, er stach zu ins Gesicht. Geil! Martina war müde, es war schon nach 1 Uhr und sie fand, dass es schon genug Erlebnisse für eine Nacht waren. Gleich würden sie im Polizeirevier in der Treffauer Straße sein, vielleicht würde bis Ende der Schicht um 6 Uhr nicht mehr viel zu tun sein. Ihrem Freund könnte sie in der Früh genug Spannendes erzählen. Manchmal lächelte er über ihren Eifer in der Ausbildung, vor allem wenn sie als Beobachterin in der Ausbildung mit einem Team auf Streife fahren durfte. »Du bist meine schöne, kluge und gerechte Justitia«, sagte er dann, fuhr mit seinen Fingern die vor lauter Aufregung gerunzelte Stirn nach und glättete sie so. »Morgen ist ein neuer Tag für meine Hüterin des Gesetzes, meine Kämpferin für Recht und Gerechtigkeit.« Die Einsatzzentrale meldete sich erneut. »Tote Person im Westpark, Eingang Reulandstraße. Isa 3212 ist schon vor Ort und braucht dringend Unterstützung. Sieht nach Mord aus.« »Wir sind in 3 Minuten da.« Wieder eine Blaulichtfahrt. Ein Mord. Ein Toter an ihrem ersten Tag im Einsatz, als vollverantwortlicher Teil eines Zweierteams. Martina sah, wie sich die Haare auf ihren Armen aufstellten. Ein Mord. Sie fuhren nur wenige Meter in den Park hinein und sahen bereits das Polizeiauto. Sonst war noch niemand da. Martina öffnete die Tür des Wagens. Was sie in sich spürte, war eine Neugier, ein ungeheures Interesse, ihren ersten Toten zu sehen. Ein Mord am ersten Tag. Wow. Kurz zögerte sie beim Aussteigen. Mist, war sie wie die Gaffer bei einem Verkehrsunfall? Schaulust. Unmöglich. Unmöglich für eine Polizistin. Sie hatte ruhig, neutral, sachlich zu sein. Auf keinen Fall schaulustig. Aber sie wollte ihn trotzdem sehen. Der Kollege stand schon vor dem Toten. Martinas Schritte waren langsam. Sie versuchte gleichmäßig ein- und auszuatmen. Es war ein dunkles Bündel, das da auf dem Boden lag, im Scheinwerferlicht des Polizeifahrzeugs. Gekrümmt lag er da, seltsam gekrümmt. Eine Hand unter dem Bauch, die auf der anderen Seite wieder hervorkam, den Kopf in die andere Richtung gedreht. »Sicher tot?«, fragte ihr Kollege. »Absolut sicher. Leichte Totenstarre im Gesicht. Ich schätze, seit mindestens einer Stunde liegt er hier«, antwortete der Polizist, der als erster am Tatort war. »Warum seid ihr hier entlang gefahren?« »Eine völlig aufgelöste Frau hat auf der Dienststelle angerufen. Ihr Mann käme immer pünktlich um 23:30 von der Sauna, und nun sei er seit einer Stunde überfällig, und er laufe immer durch den Westpark nach Hause. Der Kollege von der Dienststelle wollte zuerst gar nichts machen, aber wir waren sowieso auf Streife in der Nähe unterwegs und sind dann einmal durch den Westpark gefahren.« Martina trat einen Schritt näher und sah nun die Blutlache, die sich rund um den Leichnam ausbreitete, schrecklich viel Blut. Und es roch. Sie hatte nicht gewusst, dass Blut roch. Ihr wurde schlecht. Bloß nicht kotzen. Sie war Polizistin. Sie schluckte das, was ihr bereits aus der Speiseröhre hochgekommen war, wieder hinunter. Vorsichtig ging sie einen Schritt zurück. Sie sah den verkrümmten Arm und dann sah sie die Messerstiche. Am Arm und aus dem Rücken austretend. Der musste den quasi durchstochen haben. Wieder und wieder. Sie drehte sich um und erbrach sich ins Gebüsch. Mit der Hand wischte sie sich über den Mund. Mist. Ihr Kollege ging wie unbeabsichtigt an ihr vorbei und flüsterte ihr zu. Ist okay. Geht uns allen so beim ersten Mal. Ist okay. Nein, es war nicht okay. Niedergemetzelt. Das hier war vor 2 Stunden ein Mensch gewesen. Und jetzt ein Leichnam, der in seinem eigenen Blut und seinen eigenen Eingeweiden schwamm. Nein, es war nicht okay. Guran. Ich habe eine krasse Aktion gestartet. Ich habe einen fertig gemacht. Guran setzte sich wieder zu seinen Kumpels. Die lachten. Keiner fragte, was das genau bedeutete, aber sie hatten eine verdammte Ahnung. Besser, wir gehen hoch auf die Anhöhe. Vielleicht ist hier bald eine Menge los. Guran feixte. Hey, los, lass uns drüben noch einen durchziehen, ja? Guran war in Hochstimmung. Keiner wagte zu widersprechen. Nur Thomas, der setzte sich unbemerkt ab. Wer weiß, wen Guran jetzt zusammengeschlagen hatte. Wer weiß, ob es hier nicht bald von Bullen wimmeln würde. Er hatte keinen Bock auf eine Befragung, hatte keinen Bock auf Ausweiskontrolle. Er war auf Bewährung. Sagen würde er eh nix. Bestimmt nicht gegen Guran. Sonst wäre der Nächste, den er fertig machen würde, lieber sich unauffällig verdrücken. Die Frau des Architekten. Aus dem Fenster hatte sie bereits das Polizeifahrzeug gesehen. Der Kleine war durch das Blaulicht wach geworden. »Mama, ist der Papa da? Darf ich noch mal mit dem Eisenbahn spielen?« hatte er gefragt, bevor sie das eigentlich schlaftrunkene Kind zurück ins Bett brachte. Ihre Hände zitterten so, dass sie kaum die Türklinke hinunterdrücken konnte, noch bevor es klingelte. Ein älterer Polizeibeamter, eine Psychologin und eine junge Polizistin stellten sich vor und kamen herein. An den Augen der jungen Polizistin konnte sie alles ablesen. Blankes Entsetzen stand darin. Alle saßen nun mit ihr im Wohnzimmer. Wahrscheinlich wunderten sie sich, dass sie absolut regungslos war. Kein Weinen, kein Schreien, absolut nichts. »Es tut mir leid, aber wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Vielleicht erwischen wir den Täter dann noch in dieser Nacht. Dürfen wir?« Sie nickte. Erst kamen ein paar belanglose Fragen, wann er normalerweise nach Hause käme, warum sie so schnell besorgt gewesen sei, ob er regelmäßig in die Sauna gehe. »Sauna«, sprachen sie so zögerlich aus. »Ob sie nichts dagegen habe, dass er regelmäßig in die Sauna gehe?« »Wir müssen Sie das auch fragen.« »Hatte Ihr Mann eine Geliebte? Haben Sie einen Geliebten?« Erstarrt blickte die Frau die Polizeibeamten an, die sie mit zusammengekniffenen Augen beobachteten. Nur die junge Polizeibeamtin sah peinlich berührt auf den Boden, zweifelnd. Dass ihr immer wieder das Wort »Justitia, Justitia, Justitia« durch den Kopf ging, konnte keiner sehen. Guran. Die nächsten Wochen, die nächsten Monate, eigentlich die nächsten Jahre, hatten er und seine Kumpels den Westpark für sich alleine. Die Bullen hatten ihn immer noch nicht bekommen, keine Abschiebung. Spätestens, wenn es dunkel wurde, ging hier kein Mensch mehr entlang. Totenstille. Guran lachte. Totenstille. Geil. Der Westparkmord. Die Fallschilderung dieses sogenannten Westparkmordes hörte die Autorin am 2. Juli 2017 im Rahmen des Krimi-Festivals. Der erzählte Fall von der Autorin und Hauptkommissarin Manuela Obermeier, die für diese eindringliche Erzählung den ersten Preis gewann. Diese Kurzgeschichte ist ihr gewidmet, in größtem Respekt. Ludwig Waldinger, Pressesprecher des LKA, unterstützte die Autorin mit wesentlichen und tiefgehenden Informationen, da er zur Zeit des Westparkmordes dort Zivilfahnder war. Möglich, dass Spaziergänger im Park erschreckt wurden, als Autorin und LKA-Mann dort den Messerangriff nachstellten. Vielen Dank. Weiter geht es auf der nächsten CD. 11. Der Fluch der schwarzen Frau von Angela Esser. Gelesen von Angela Esser. Die Münchner Residenz war von 1508 bis 1918 Wohn- und Regierungssitz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie in einen prunkvollen Herrschersitz verwandelt und deren Höfe und Gärten bis in die Stadt hinausgedehnt. Nach schweren Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs wurde die Residenz ab 1945 wieder aufgebaut und stellt heute mit den Museen der Bayerischen Schlösserverwaltung, Residenzmuseum, Schatzkammer, Cuvier-Theater und verschiedenen anderen kulturellen Institutionen eine der größten Museumskomplexe Bayerns dar. Müller ist tot. Ich kenne nur zwei Menschen, die in drei Wörtern nicht nur eine Aussage, sondern auch gleichzeitig Erklärung und Befehl, oder ich drücke es mal ein bisschen freundlicher aus, eine Handlungsanweisung legen können. Einer davon ist mein Vater. Hallo? Kam es aus dem Hörer. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, aber 4-5 Monate war es schon mindestens her. Wir können halt nicht so miteinander. Hast du mich gehört? Noch bin ich nicht taub, antwortete ich. Müller ist tot, wiederholte er. Dass er weder Thomas noch Gerd Müller vom FC Bayern meinte, war mir klar, sonnenklar. Denn mein Vater ist 60er-Fan und ich, der immerhin 18 lange Jahre mit ihm unter einem Dach verbracht habe, war derart ähnliche Wortaneinanderreihungen und deren Bedeutungen gewohnt. Da mein Vater weder einen Hund noch eine Katze oder irgendein anderes Haustier besaß, das auf diesen Namen hörte, konnte nur ein männliches Wesen gemeint sein. Bei einer Frau hätte er den weiblichen Artikel hinzugefügt. Die so und so ist tot. Also war die Person männlich und aus welchen Gründen auch immer so wichtig, um mir zwei Dinge mitzuteilen. Erstens, dass besagte Person gestorben ist und zweitens eine Aufforderung daran zu knüpfen. Sonst hätte er das lästige Übel, mich anzurufen, erst gar nicht in Betracht gezogen. Und ich wusste genau, was er wollte. Aber ich hatte keine Lust, es ihm leicht zu machen. Da musste er schon über seinen Schatten springen. Ja? Fragte ich und grinste. Das reichte, um zu wissen, dass er jetzt mit sich kämpfte. Mich um etwas zu bitten, war für ihn wie der Gang nach Canossa. Er war selbstredend davon ausgegangen, genügend Autorität in seine Stimme gelegt zu haben, dass ich alles stehen und liegen lassen würde, um bei ihm anzutreten. »Er wurde ermordet«, kam gepresst vom anderen Ende. »Um sowas kümmert sich die Polizei«, erwiderte ich, lehnte mich zurück und wartete darauf, dass er das Gespräch beendete. Denn das Wort »Polizei« ist das Stichwort. Wie erwartet, hörte ich das kurze Knacken. In unserer Familie wird nichts über die oder mit der Polizei geregelt. Seit Generationen nicht. Und unser Stammbaum geht weit zurück, sehr weit. Zurück bis in die Zeit, in der Hochwohlgeborene des Öfteren jemanden einen Kopf kürzer machen konnten, um Land und Gut zu erhalten und um welches zu erobern. Ungestraft, versteht sich. Beim Duellieren im englischen Garten wurde wohl auch so einiges von meinen früheren Verwandten geklärt und diskrete Geldzahlungen für uneheliche Kinder, Entführungen angesehener Familienmitglieder oder Spielschulden missratener Abkömmlinge sind bis heute üblich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unangenehme Geschäftspartner oder Geliebte durch sogenannte Unfälle aus dem Weg geräumt wurden oder wie viele Ärzte bestochen wurden, damit sie einen sauberen Totenschein ausgestellt haben. Wahrscheinlich bin ich deshalb zur Polizei gegangen, um irgendwie mal frischen Wind in die Familie zu bringen oder Ordnung, wie man es nimmt. Denn eigentlich wird man in unserer Familie Jurist, Richter oder Oberstaatsanwalt, eventuell auch mit Ambitionen in die Politik zu gehen. Oder Mediziner, Professor ist dann das Mindeste, manchmal auch Theologe, hier nicht weniger als Kardinal, das aber eher selten. Als ich mich als einziger männlicher Nachkomme entschied, zur Polizei zu gehen, was an sich schon unter der Familienwürde war, wurde es eigentlich nur, wenngleich unter Qualen, toleriert, weil sie in mir den nächsten Polizeipräsidenten sahen. Doch all das löste sich mit einem Lotterielos, das ich mir aus Spaß an einem meiner Geburtstage gekauft hatte, in Luft auf. Jackpot. ausgesorgt bis ans Lebensende. Seitdem wohne ich hoch über der Stadt, mit Blick auf den Fluss und versuche, ein guter Mensch zu sein. Kein Polizeipräsident und auch keine Familiengeißel mehr. Von mir aus könnte mich mein Erzeuger enterben. Für mich würde sich nichts ändern. Und das fuchst meinen alten Herrn wohl am meisten. Als das Telefon wieder klingelte, war ich überrascht. Sein Anliegen musste ihm sehr am Herzen liegen. Und dem nochmaligen Anruf lagen bestimmt ein Grappa und ein paar Magentabletten zugrunde. Bist du nun ein Privatdetektiv oder nicht? Er hätte auch Zuhälter oder Geldeintreiber sagen können. Es hätte sich genauso angehört. Kommt drauf an, sagte ich und wollte ihn noch ein bisschen schmoren lassen. Er hat die schwarze Frau im Königsbau der Residenz gesehen. Brauche ich jetzt einen Telefonjoker oder soll ich das Publikum befragen? Fragte ich zurück. Beides ist ein bisschen schwierig. Zum einen bist du gerade in der Leitung und Publikum habe ich hier nicht wirklich. Ich ging zu meiner Espressomaschine und gönnte mir einen Café Doppio. Das Gespräch würde eines der wenigen mit meinem Vater sein, das etwas länger dauern könnte. Es ist der Fluch der schwarzen Frau, der auf den Wittelsbachern liegt. Wenn man sie sieht, steht der Tod kurz bevor. Nein, mir sagte dieser Fluch nichts. Aber er hatte es geschafft, mich neugierig zu machen, zumindest ein klein wenig. Und außerdem hatte ich an dem Morgen auch nichts Besonderes vor. Eigentlich wusste ich, dass mein Vater nichts mit abergläubischen Dingen oder gar mit den Wittelsbachern am Hut hat. Auf dem Gebiet war eher meine Mutter eine Spezialistin gewesen. Aber anscheinend behielt er nach ihrem Tod ihr Andenken mit verschiedenen, mir noch nicht bekannten Dingen hoch. Also nicht nur mit dem Ritual, den Urbi et Orbi-Segen an Ostern im Fernsehen anzuschauen. Und, sagte ich, das hat sich doch dann auch erfüllt. Der Mann ist tot. Wo ist das Problem? Gleichzeitig setzte ich mich an den Laptop und gab Fluch der schwarzen Frau Residenz ein. Und staunte nicht schlecht. Zig Treffer, sogar ein Artikel in der SZ war dabei. Ich überflog die Seiten und kurzum, keiner weiß, woher diese Legende oder sagen wir mal dieser Aberglaube stammt. Wer hinter dieser Geisterfrau steckt und warum sie auf diese Weise dem Geschlecht der Wittelsbacher Todesbotschaften zukommen lässt. So soll sie zum Beispiel vor dem Tod von Ludwig II. Erschienen sein und das nicht nur in der Residenz, sondern auch im Schloss Schleißheim. In der Mitte des 19. Jahrhunderts starben gleich mehrere Wittelsbacher nach ihrem Auftauchen in der Residenz und 1969 verunglückte der Sohn von Prinz Adalbert von Bayern bei einem Flugzeugabsturz, nachdem sie zuvor in einem Traum des Prinzen erschienen war. »Hörst du nicht zu? Er ist ermordet worden!« brüllte er ins Telefon und ich riss automatisch den Hörer vom Ohr, atmete ein paar Mal ein und aus, bevor ich antwortete. »Das hatten wir schon. Meine Antwort kennst du. Aber die machen nichts!« Mein Vater betonte dabei das Wort »die«, als seien sämtliche Polizisten eine ansteckende Krankheit. »Die sagen einfach, dass es ein Unfall war und fertig«, brüllte er weiter. »Aber das kennt man ja.« »Was kennt man?« Die Antwort war ein verächtliches Schnaufen. Vermutlich biss er sich gerade auf die Zunge, um nicht zu einer allumfassenden Unfähigkeitslitanei über deutsche Beamte auszuholen. Schließlich wollte er ja etwas von mir und nicht andersrum. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wer dieser Müller war und warum er meinem Vater so wichtig war, dass er mich um Hilfe bat. Normalerweise regelt er alles allein. Aber wie gesagt, er hatte mein Interesse geweckt und ich hatte nichts Besonderes vor. Also ging ich auf diese mehr als eigenartige Geschichte ein. Ich hätte meine Finger davon lassen sollen. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Wer war denn eigentlich dieser Müller und was hat der mit den Wittelsbachern zu tun? Außerdem, sagte ich, kommt kein Mensch einfach so in den Königsbau der Residenz. Der wird gerade umgebaut. Saniert, bekam ich zur Antwort. Dann halt saniert, sagte ich und verdrehte die Augen. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn er mich nicht hätte irgendwo korrigieren können. Also, nicht am Telefon. Morgen um 15 Uhr. Er machte eine kurze Pause. Beim Diana-Tempel. Und legte auf. Ich behielt den Hörer noch eine Weile in der Hand und musste das alles erst einmal verdauen. Nach Monaten der Funkstille ruft mein Vater bei mir an, um meine Dienste als Privatdetektiv in Anspruch zu nehmen, obwohl er letztendlich wusste, dass ich gar keiner war. Ich habe zwar eine Lizenz, aber nach dem Geldgewinn habe ich meinen Dienst bei der Polizei quittiert, erfreue mich seitdem des Lebens eines sogenannten Privatiers und mache den ganzen Tag schlicht und ergreifend nichts. Wobei nichts ist nicht ganz korrekt. Ich unterhalte mich jeden Morgen auf der Dachterrasse mit meinem Nachbarn Herrn Rossi über die wichtigen Dinge des Lebens im Allgemeinen und im Speziellen. Fahre dann mit dem Aufzug runter zu Oskar ins Foyer, gebe ihm eine ausgelesene Tageszeitung, einmal in der Woche auch den Kicker, und fahre dann mit einem der Kältebusse durch die Stadt, um zu schauen, wo Not am Mann oder der Frau ist. Teile Essen und Decken aus und halte mit dem einen oder anderen einen Schwatz. Gehe auch mal mit zum Arzt und versuche Schlafplätze zu finden. Meinen Leutchen ginge das Anliegen meines Vaters auf jeden Fall sonst wo vorbei. Die haben andere Sorgen, Nöte und Gedanken. Vor allem schwarze Frauen, die den Tod von Mitgliedern der Wittelsbacher Familie ankündigten, waren ihnen mit Sicherheit herzlich egal. Aber es half alles nichts. Wenn mir mal etwas im Kopf herumgeistert, und wenn es auch nur der Fluch einer ominösen Frau ist, mit dem auch noch ein angeblicher Mord zusammenhängt, dann geistert es eben. Das wusste wohl auch mein Vater. Und Blut ist dicker als Wasser. Das sagte zumindest meine Mutter immer. Also buchte ich ein Hotel und einen Flug für den nächsten Tag in meine Heimatstadt. Wenn es für mich etwas Amüsantes in München gibt, dann ist es die Maximilianstraße rauf und runter zu spazieren. Die ganze Dekadenz dieser Stadt auf einer Straße einzuatmen. Reiche, Neureiche und Möchtegernreiche, die mit schicken Papiertüten flanierten und gleichzeitig sich daran sonnten, Teil eines beschaulichen Millionendorfs zu sein. Und es sich auch leisten zu können. Sie bei einem Café in vier Jahreszeiten zu beobachten und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Da ich noch Zeit bis zur Verabredung mit meinem Vater hatte, genoss ich die ungewöhnlich laue Wärme, einer der letzten schönen Herbsttage mit einem bayerischen Himmel, wie er nicht hätte bayerischer sein können, und der schon vermischt war mit den ersten Duftwolken von gebrannten Mandeln. Eine Stimmung, wie ich sie nur aus München kenne und manchmal sogar vermisse. Als ich kurz vor dem Diana-Tempel im Hofgarten war, sah ich meinen Vater schon von Weitem ungeduldig mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr tippen. Unwillkürlich schaute ich auf mein Handy. 2:02. Ich war mehr als pünktlich. »Du bist zu spät«, rief er mir entgegen. Ich schüttelte nur kurz den Kopf und sagte nichts. Jedes weitere Wort, oder vielmehr Widerwort, wäre zu viel gewesen. Hätte ein Streitgespräch nach sich gezogen, wie es von früher noch zu gut in Erinnerung, aber beim besten Willen keine Lust mehr dazu hatte. Ohne große Begrüßungsfloskeln lief er los und ich schloss mich einfach an. Was hätte ich auch anderes tun sollen? Zielstrebig ging er einmal um die Residenz herum bis zur Kasse, löste 2 Eintrittskarten und blieb in einem Innenhof abrupt stehen. »Wir warten einen Moment, bis die da weg sind«, raunte er mir zu und deutete mit seinem Kinn auf eine Gruppe asiatisch aussehender Menschen, die augenscheinlich an einer Führung teilnahmen. Kaum war die Gruppe verschwunden, zog er mich durch diverse Gänge und kramte plötzlich aus seiner Manteltasche einen Schlüssel. »Woher hast du...« Weiter kam ich nicht, denn mein Vater mahnte mich ungeduldig mit einer mir so bekannten Geste zur Ruhe. Ehe ich mich versah, standen wir in einem meterhohen dunklen Raum vom Ausmaß eines halben Fußballfeldes. Es roch nach Farbe, Zement und kaltem Stein. Ich fror schlagartig wie ein Schneider und musste meine Augen erst einmal an diese Dunkelheit gewöhnen. Draußen war traumhafter Sonnenschein und wir standen hier in dieser überdimensionalen Gruft. Der Boden war mit dickem Malerfilz ausgelegt und die Wände waren größtenteils durch Tücher verhüllt, die nur an manchen Stellen Streifen von goldener Wandfarbe freigaben. Auf einer Seite stand ein hohes Gerüst, auf das mein Vater schnurstracks zusteuerte. Er knipste eine kleine Maglite an und leuchtete nach oben. »Hier ist es«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Von da oben aus ist Müller runter und...« Der magere Lichtschein der Maglite machte einen Bogen, auf den Boden aufgeprallt, mit dem Kopf zuerst. Die Maglite erlosch und ich war schlagartig wieder blind wie ein Maulwurf. »Und hier«, mein Vater zog mich am Ärmel weiter und schaltete die Maglite wieder an, »genau hier in dem Gang hat sie gestanden, die schwarze Frau. In einem schwarzen, bodenlangen Tüllkleid. Genauso hat er es mir erzählt. 2 Wochen, bevor er gestorben ist. Direkt ins Gesicht gesehen hat sie den Müller und gelächelt.« Ich sah nur einen dunklen Gang, der von dem Licht der Taschenlampe für kurze Zeit etwas heller wurde. »Aber«, sagte ich, »ich verstehe immer noch nicht, wie du auf Mord kommst. Die erscheint doch angeblich bloß irgendwelchen Wittelsbachern. Vielleicht ist er einfach freiwillig gesprungen oder ist gestolpert oder was weiß denn ich. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Der Müller war keiner, der gestolpert wäre. Doch nicht der Müller. Einer der besten Restauratoren des Landes war er. Und so einen Job hat er doch nicht zum ersten Mal gemacht. Und freiwillig springen? Niemals! Der Müller doch nicht, nicht nachdem er...« Von irgendwoher waren Stimmen zu hören. Erst leise, dann lauter. Und hinter mir hörte ich ein Geräusch, das sich wie raschelnder Stoff anhörte. Das Rascheln von meterlangem Tüll, der aneinander reibt. Ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. »Wir müssen raus«, hörte ich noch, wie mein Vater flüsterte und mich am Ärmel meiner Jacke durch dunkle Gänge und Räume zog. Wieder wurde von ihm ein Schlüssel in ein Schloss gesteckt und auf einmal standen wir im Freien. Geigenmusik vom Odeonsplatz wehte herüber, Lautuno aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi. Wunderbare Musik. Und ich hatte das Gefühl, gerade eine Geisterbahn verlassen zu haben. Nur war das hier nicht ein Rummelplatz, sondern die Münchner Residenz. Es war immer noch warm, der Himmel noch immer bayernblau und ich wollte jetzt und sofort und vor allem in aller Ruhe das dazugehörige Helle trinken. Ohne Alkohol war das Ganze hier nicht mehr auszuhalten. Mein Vater zeigte wieder Erwarten Erbarmen und so saßen wir uns kurze Zeit später an einem Wirtshaustisch auf dem Marienplatz gegenüber. Sonnenglas bebrillt, wie die ganzen Touristen um uns herum. Von Ruhe konnte allerdings keine Rede sein. Neben Handyklingeln und bierbeseeltem Gegröhle, umrankt von sirenenhaften Kindergeplärre, erzählte mein Vater weiter. Nach dem Erscheinen der schwarzen Frau ist Müller zum Ludwig in die Michaelskirche. Sogar nach Altötting ist er gefahren, zu dessen Herzurne, und hat um Hilfe gebetet. Und jeden Tag ist er extra hier am heiligen Onufrius vorbeigegangen. Denn kein Mensch, der das Bild ansehe, würde am gleichen Tag sterben, sagte er. Und mit einem abrupt ausgestreckten Arm zeigte er auf das Bildnis des Heiligen mit dem unaussprechlichen Namen an der gegenüberliegenden Häuserwand. Mein Helles kam dabei in bedenkliches Schwanken. Nein, ich fragte nicht nach, ob denn dieser Müller an seinem Todestag auch dort vorbeigegangen war, denn dann hätte sich dieser ganze Hokuspokus endlich in Luft aufgelöst. Vielmehr war ich damit beschäftigt, eine Biersuppe auf meiner Hose zu verhindern, mir ein Augendrehen zu verkneifen und meine Finger vom Handy zu lassen, um nicht gleich den psychologischen Notdienst anzurufen. »Und bevor du fragst«, fuhr mein Vater fort, »jeden Tag ist er hier vorbeigegangen, nachdem er die schwarze Frau gesehen hatte. Und nein, Müller war nicht an dem Tag hier, an dem er gestorben ist.« »Woher weißt du das?« »Weil er mit mir telefoniert hat, kurz bevor er...« Er hielt inne, und ich konnte tatsächlich so etwas wie Trauer in seinen Augen entdecken. Dieser Müller musste tatsächlich so etwas wie ein Freund gewesen sein. Wobei ich mich nicht erinnern konnte, dass mein Vater jemals Freunde gehabt hätte. Geschäftspartner, ja, aber sonst? Menschen waren für ihn nur dann wichtig, wenn er sie für irgendetwas gebrauchen oder manipulieren konnte. Alles immer nur zu seinem Vorteil, versteht sich. Alle anderen kanzelte er schlicht und ergreifend mit derben Worten oder seinem sarkastischen Humor ab. Ich wartete, bis er fortfuhr. Auf ihrem Totenbett hatte ihm seine Mutter gesagt, dass sie mal was mit einem von diesen Wittelsbachern, na du weißt schon, und er eben das Endergebnis war. Kurz nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, ist dieser Wittelsbacher wohl bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aber an die Familie hat sie wohl nie irgendwelche Ansprüche gestellt. Stattdessen hat sie kurzerhand einen Verehrer geheiratet, der das akzeptiert hat und als Vater angegeben wurde. In ihren Tagebüchern hat Müller nach ihrem Tod tatsächlich alte Fotos gefunden und ist damit zu so einem genetischen Berater. Da der Bruder seines richtigen Vaters wohl noch lebt, hat er den um einen Test gebeten. Nach einigem Hin und Her hat der auch zugestimmt. »Und?«, fragte ich neugierig. »Positiv. Die Wittelsbacher haben Müller, ob man's glaubt oder nicht, sofort anerkannt, alles ohne Probleme und groß Publicity. Aber...« Er machte eine kurze Pause, beugte sich leicht zu mir nach vorne und tippte bedeutungsschwanger mit dem Zeigefinger auf den Tisch. »Jetzt kommt's!« Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mein Vater tat, als hätte er meinen Kommentar überhört, indem er völlig unvermittelt einem Mann vom Nachbartisch zuprostete. Ich kannte dieses idiotische Gehabe. »Also«, fragte ich nach, und er erbarmte sich wieder meiner. »Es geht um Geld. Viel Geld.« Ich blieb still. »Na, das Erbe des Wittelsbachers, Müllers Vater. Den Anteil ausbezahlen und Ruhe im Karton. Darauf hatten sie sich geeinigt.« »Da ging es nicht um ein paar hundert Euro, das kannst du mir glauben. Hier waren Millionen im Spiel.« Nun fragte ich, »willst du mir jetzt erzählen, dass die dann diesen Müller um die Ecke gebracht haben, um sich das Geld zu sparen, oder war sein Erbgut so schlecht?« »Unsinn. Das Geld war schon längst auf Müllers Konto.« »Und jetzt streng doch mal deine drei Gehirnzellen an. Wer profitiert von dem Geld?« »Woher soll ich denn das wissen? Ich kannte den Mann doch überhaupt nicht. Wahrscheinlich seine Frau, die sich ein Häuschen am Starnberger See gewünscht hat und endlich auch mal auf der Maximilianstraße einkaufen gehen kann.« Müller war nicht verheiratet. Ich schaute ihn fragend an. »Seine Schwester räumt ab. Aber nicht nur das. Erstens, diese Schwester ist mit Müllers Arzt liiert und zweitens, Müller hatte Asthma. Klingelt's jetzt?« Nein, es klingelte nicht. Mir war die Geschichte viel zu verworren und irgendwie blickte ich durch das ganze Gedankengeflecht meines Vaters von vorne bis hinten nicht mehr durch. »Fangen wir doch einmal nochmal ganz von vorne an«, sagte ich. »Also dieser Müller sieht eine schwarz gekleidete Frau in der Residenz, die den Wittelsbachern den Tod vorhersagt. Und da er mittlerweile ein waschechter Wittelsbacher ist, kriegt das mit der Angst zu tun. Er bittet unseren guten Ludwig um Hilfe und um nichts unversucht zu lassen, geht er ab da jeden Tag an diesem Heiligen am Marienplatz vorbei, damit sich die Prophezeiung nicht erfüllt. Aber an seinem Todestag schafft er es nicht und Ende Gelände.« Mein Vater schnaufte. »So, und jetzt meinst du, anders als die Polizei, dass es kein Unfall war, wie Müller zu Tode gekommen ist, sondern Mord. Wie ist er denn eigentlich gestorben?« »Entweder haben sie ihm etwas in sein Asthmaspray gegeben, damit er Gleichgewichtsstörungen kriegt, oder, was ich eher glaube, damit kein Verdacht auf den Arzt oder die Schwester fällt, ist er vom Gerüst gestoßen worden.« »Gut«, sagte ich, »er restauriert da also herum und fällt irgendwann vom Gerüst. Schlimm, aber soll vorkommen. Und du bist der Meinung, dass er gestoßen wurde. Wie kommst du nur zu der Annahme und die Polizei nicht?« »Die haben ja keine Ahnung.« »Doch, haben sie«, unterbrach ich ihn. »Wenn da irgendetwas gewesen wäre, hätten sie es gefunden, vor allem, wenn da eine Schwester Millionen erbt.« Mein Vater setzte zum nächsten Einspruch an, aber ich kam ihm zuvor. »Gab es Zeugen von diesem Sturz?« »Jede Menge.« »Und«, fragte ich, »haben sie den Arzt, die Schwester oder sonst wen gesehen, die diesen Müller vom Gerüst gestoßen haben?« Er schüttelte den Kopf. »Also«, sagte ich, »was soll dann das ganze Schauermärchen? Am besten verkaufst du diesen Quatsch an das Goldene Blatt. Das ist doch genau der Stoff, aus dem die jede Woche eine Fotostory machen. Die arme tote Mutter, das entgangene Glück, dann der millionenschwere adlige Sohn, dazu Neid, Missgunst und was sonst noch alles dazugehört. Und wahrscheinlich decken die noch Verbindungen zu sämtlichen bekannten und unbekannten Königshäusern dieser Welt auf. Vielleicht gehört Müller ja auch noch auf irgendeine Art und Weise in die englische Thronfolge. Deine Verschwörungstheorien lassen sich auf jeden Fall gut verkaufen, vor allem, wenn noch angeblicher Mord und Totschlag im Spiel ist. Was zwar mit nichts bewiesen ist, aber davon leben ja diese Revolverblätter, oder? Wir werden es beweisen.« »Wir?« Meinen Einwurf ignorierte er vollends und redete einfach weiter. »Die Schwester ist direkt nach der Beerdigung mit diesem Arzt nach Bali geflogen. Das sagt doch alles. Und du fliegst da jetzt hin und fühlst denen mal auf den Zahn.« Mir blieb die Luft weg. Aber bevor ich in irgendeiner Form reagieren konnte, fuhr er schon fort. »Du hast Geld und jede Menge Zeit.« »Ich habe Verpflichtungen«, war das Einzige, was mir spontan einfiel. Es folgte wieder einer seiner wegwerfenden Handbewegungen. »Papa«, und ich überlegte im gleichen Augenblick, wann ich ihn das letzte Mal so angesprochen hatte, das musste Ewigkeiten her gewesen sein. »Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich nach Bali fliege und der Schwester...« »Mich kennt sie, der Arzt auch. Deswegen kann ich nicht fliegen. Du musst herausfinden, wen sie als Helfer in der Residenz gehabt haben. Einer, der das Gerüst manipuliert hat.« Er holte tief Luft. »Müller ist gestürzt. Alle haben sich um ihn gekümmert und keinem ist aufgefallen, dass in der Zwischenzeit einer am Gerüst alles wieder in Ordnung bringt.« »Hast du das den ermittelnden Beamten erzählt?« »Wie ich dir schon sagte, es hat sie nicht interessiert.« Er nahm den letzten Schluck aus seinem Glas und schaute auf die Uhr. »So, und jetzt gehen wir zurück in den Hofgarten. Da stelle ich dich meinem Club vor. Die sind übrigens der gleichen Meinung wie ich. Und jeder von uns will wissen, wer Müller auf dem Gewissen hat. Das sind wir ihm schuldig. Schon wieder erstaunte mich mein Vater. Ich hatte noch nie davon gehört, dass er Mitglied in einem Club war oder irgendjemandem was schuldig war. Was für ein Club? Fragte ich. Mein Buhl-Club. Also packen wir's? Ich blieb einen Moment sitzen und überlegte. Wenn ich mitging, würde ich mir die ganze Geschichte in zigfacher Ausführung von mir unbekannten alten Männern anhören müssen. Und wenn ich nicht als der missratene Sohn gelten wollte, würde ich auch brav die ganze Zeit zuhören müssen. Ich suchte nach einem Ausweg. »Ich komme nach«, sagte ich. »Vorher würde ich ganz gern ein paar Sachen abklären.« Das müsste ihn beruhigen und sagte alles und nichts. Wenn ich Glück hatte, würde er es als Einverständnis nehmen, dass ich mich um die ganze Geschichte kümmern würde. »Aber komm nicht so spät«, sagte er und ging los. Selbstredend ging er davon aus, dass ich die Rechnung begleichen würde. Er war und blieb mein Vater. Ich holte mein Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer im Polizeipräsidium. Ein letzter Liebesdienst für meinen alten Herrn, um die letzten Zweifel auszuräumen. Mein alter Kumpel Freddy ging nach dem dritten Klingeln an den Apparat und freute sich über meinen Anruf. Wir brachten uns kurz auf den neuesten Stand, was Frauen, Kinder und Lebensumstände anging, um dann zum Kern des Gesprächs zu kommen. Manchmal wollte er etwas von mir, manchmal ich etwas von ihm. Wir waren uns da einig. Und vielleicht würde ich ihn morgen auf ein Bier treffen, wenn ich denn schon mal in München war. »Was gibt's?« fragte er. Und ich sagte, dass ich nur wissen wolle, ob bei dem Vorgang zu Ungunsten von einem gewissen Herrn Müller irgendwelche Zweifel an der Tatsache eines Unfalls vorlagen. Nein, lagen nicht. Keine besonderen Spuren, keine erkennbaren Manipulationen, auch nicht beim Asthmaspray. Nichts. Trotz Schwester und Millionenerbe. »Was hätten wir denn da auch finden sollen?« sagte er. Das Gerüst war zigmal zusammen und wieder auseinandergebaut worden. Die Kratzer also allesamt normale Gebrauchsspuren. Da war weder was angesägt oder sonst was. Überall war Staub von den Restaurationsarbeiten und die Fußabdrücke stammten alle von den Arbeitern. Da war nichts Außergewöhnliches dabei. Blöd abgerutscht ist der. Komisch zwar bei jemandem, der das schon lange macht, aber mei, was soll ich sagen? Schlecht von einer Wurstsammel wird ihm gewesen sein oder was weiß denn ich? Die Schwester oder jemand Fremdes war auf jeden Fall nicht dort. Also sag, was hätten wir finden sollen? Vielleicht irgendeinen, der das Gerüst an der Stelle gelockert und in dem ganzen Trubel wieder in den Originalzustand gebracht hat? Alle waren ja wohl in der Aufregung mit dem Toten beschäftigt. Möglich ist alles, sagte Freddy. Bring mir den Beweis oder einen, der hier reinspaziert und sagt, ich war's. Bei mir war jedenfalls noch keiner. Möglich ist alles. Wie sehr ich diesen Satz hasse. Er sät diesen kleinen Funken Zweifel in mir, an dem ich dann wie ein ausgehungertes Frettchen knabbere. Und so saß ich am Marienplatz und überlegte auf einmal ernsthaft, ob ich nach Bali fliegen sollte, um der verdächtigen Millionenerbin ein bisschen näher zu kommen. Nichts dergleichen wollte ich. Und eine Ausrede für meinen Vater würde mir schon noch einfallen. Sollte er sich doch einen anderen Deppen dafür suchen. Im Hofgarten fand ich diese Clubformation meines Vaters sofort. Wie vorherzusehen war, fast nur lauter alte Männer, die meisten mit Baskenmütze und guter Laune. Sogar mein Vater. Ich wurde lautstark begrüßt und bekam ein Glas Rotwein in die Hand gedrückt. Ein Prosit auf den Karl Müller, genannt Kalli. Mit allen musste ich anstoßen. Franz, Otto, Sepp, Klaus, Hermann und noch ein paar Namen, die ich mir sowieso nicht merken würde. Frauen waren keine dabei. Hätte mich auch gewundert bei meinem Vater. Ich durfte auf einer Bank Platz nehmen, die unweit der Spielbahn war. Bedingung war allerdings Nachschub in Sachen Rotwein. Die Quelle wurde mir genannt und so ging ich um die Ecke in die Pfälzer Weinstuben und holte 3 Flaschen erstklassigen Rotweins. Die mussten reichen. Doch, dachte ich mir, als die erste Flasche entkorkt und auf die Gläser verteilt war, mein Vater lässt es sich gut gehen. Das wäre auch was für mich. Ein bisschen Buhl spielen, ein gutes Glas Rotwein, das alles in einem schönen Park bei sonnigem Herbstwetter. Kurzum, in diesem Moment war die Müller-Geschichte meilenweit weg. Das änderte sich wieder schlagartig, als Hermann zu mir kam. Vielleicht war es auch Otto, so genau weiß ich das nicht mehr. Das mit dem Kalli, das ist schon verdammt tragisch. Der war der beste Spieler von unserem Club. Mit dem hat dein Vater alles abgeräumt. Turniere ohne Ende haben die beiden gewonnen. Otto oder Hermann oder wer auch immer stieß mit mir an. Der neue Partner von ihm, der ist nicht schlecht. Aber halt nicht der Kalli. Aber dein Vater kriegt den bestimmt auch noch in die Spur. Schau. Er drehte sich in diesem Augenblick zu den anderen Spielern um. Das wird. Ich sah, wie ein paar von diesem Trupp in die Hände klatschten und andere meinem Vater anerkennend auf die Schulter schlugen. Auch der jüngere Karl an seiner Seite wurde beglückwünscht. Das musste wohl der neue Partner sein, und sie hatten anscheinend gewonnen. Ja, sagte Hermann oder Otto, gegen deinen Vater, wenn er mit irgendwem von uns spielt. Da ging vielleicht schon was, aber mit dem Kalli keine Chance. Der war einsame Klasse, wollte aber immer nur mit deinem Vater als Partner spielen. Da war er eisern. Bin gespannt, wie das mit dem Neuen wird. Hörte ich da Eifersucht? Kam schlagartig neben der Schwester jetzt ein Motiv mit mindestens 15 Anhängern dazu? Aber dann wäre es doch einfacher gewesen, meinen Vater um die Ecke zu bringen. Der war ja angeblich ersetzbar. Müller war doch der unschlagbare Star des Clubs. Den hätte ja wohl jeder gern als Partner gehabt. Eifersucht? Ja. Aber kein Motiv für einen Mord an Müller. Und auf einmal hatte ich den völlig absurden Gedanken, dass Müller womöglich aus dem Weg geräumt wurde, damit die anderen auch mal gewinnen konnten oder einer gewinnen konnte. Dafür einen Mord begehen? Für einen Gewinn beim Buhlspiel? Schwachsinn. Ausgemachter Schwachsinn. Wer das getan hat, hörte ich noch von Otto oder Hermann sagen, der gehört. Ach, was weiß denn ich, was sie mit ihm machen sollen. So ein feiner Kerl, der Kalli. Und außerdem ein toller Arbeitskollege. Arbeitskollege? Frage ich nach. Ja, im Königsbau. Der halbe Bullclub. Maler, Maurer, Vergolder, Restauratoren. Kommt auch nicht so oft vor. Hat der Kalli eingefädelt. Und dann das. Einfach nur grauenvoll. Damit ging er zurück zu den anderen. Ein neues Spiel begann. Das Fünkchen war wieder in meinem Kopf. Ohne jeden Beweis. Vielleicht hatte ich aber auch schon von dem Rotwein Nebelgewaber im Hirn. Ich saß auf dieser Bank, schaute alten Männern beim Buhl zu und verstand die Welt nicht mehr. Schluss, aus, Feierabend. Der Mann war vom Gerüst gefallen und fertig. Ich trank von dem Rotwein und dabei fiel mir der Mann auf, der allein abseits des Spiels stand und mir mit seinem Flachmann zuprostete. Ich hob mein Glas und winkte ihn zu mir. Zusammen würde das Zuschauen vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, und ich wollte noch nicht zurück ins Hotel. Dazu war der Abend trotz der ganzen Mordtheorien einfach zu schön. »Na«, sagte der Flachmann, »die ganze Mischpoke schon kennengelernt?« Ich nickte. »Und? Hast du vor, bei denen etwa mitzumachen? Dann sage ich dir gleich, das kannst du komplett vergessen, verstehst? So ein eingeschworener Haufen?« »Eingeschworener Haufen? Die sind schlimmer als die Mafia und am schlimmsten von allen ist dieser von und zu.« Damit meinte er wohl meinen Vater und er hatte offenbar nicht mitbekommen, dass ich sein Abkömmling war. »Ein ganz ein Hintertriebener ist der und ganz ein mittelmäßiger Spieler dazu. Da sind andere besser, viel besser. Also was hat er gemacht?« »Bestochen hat er den Besten, damit er mit ihm spielt. Bestochen, sag ich nur. Das muss man sich mal vorstellen. Nur mit dem von und zu sollte der spielen, weil er ja der Beste war. Und dann haben sie überall gewonnen, verstehst?« Der Mann neben mir nahm nochmal einen kräftigen Schluck aus dem Flachmann und steckte sich eine Zigarette an. »Alle spielen sie hier, alle von unserer Kolonne. Nur für mich war kein Platz mehr. Dafür hat der Herr von und zu gesorgt. Du nicht, du Flaschenhansi, hat er gesagt. Du nicht, Flaschenhansi. Der Hammer. Und gesagt hat er, als ob ich Abschaum wäre. Abschaum, verstehst? Dabei trinken wir alle mal gern ein. Aber ich war für den Alki, verstehst?« »Vielleicht«, setzte ich an, aber der Flachmann neben mir unterbrach mich gleich. »Nix vielleicht. Immer wieder habe ich gefragt und geübt habe ich auch. Heimlich. Weißt, der von und zu hat immer nur gesagt, bevor du hier mitspielen willst, da musst du schon, verstehst?« Der Flachmann schnaufte verächtlich. Er nahm wieder einen satten Schluck, holte kurz Luft und nahm nochmal einen zur Brust. Ich verstand überhaupt nichts und sah ihn verständnislos an. »Na, da musst du schön wen von uns umbringen«, hat er gesagt und gelacht, richtig laut gelacht hat er. »Aber ich sag dir, der hat es ernst gemeint, tot ernst, verstehst?« Mir wurde eiskalt. Dunkelste Kindheitsalbträume kamen da ans Tageslicht. »Du darfst nicht mitspielen. Nur wenn. Aber das waren hier alles erwachsene Menschen, gestandene Mannsbilder, und es war ein Buhlspiel. Aber jetzt, fuhr der Flachmann mittlerweile mit Schluck auf und leicht lallend fort, alles umsonst. Der Flachmann hatte mir in der Zwischenzeit die Rotweinflasche aus der Hand genommen und sich an den Hals gesetzt. Was war umsonst? Fragte ich automatisch und wollte den Rest eigentlich gar nicht hören. Der Kalli heißt, der hat uns die Geschichte, lallte er mit rollenden Augen, mit dieser komischen schwarzen Frau erzählt, totaler Blödsinn, aber der hat das geglaubt und Muffensausen gekriegt, weil er doch jetzt die Millionen, verstehst? Ich saß einfach nur da, hörte weiter zu. Die Schrauben am Geländer vom Gerüst, als ob das für mich ein Problem gewesen wäre, er rülpste. Total easy, sag ich dir. Und zack, lag der unten. Keiner was gemerkt, verstehst? Aber, er seufzte tief, alles umsonst. Aus einem anderen Club hat er einen zugekauft. Einfach zugekauft, wie im Fußball. Ich brauchte nur auf die Wahlwiederholung auf meinem Handy zu drücken. Freddys Feierabend musste jetzt ein bisschen warten. 12. Silhouetten im Schatten der Tat von Werner Gerl. Gelesen von Werner Gerl. Zum 5. Jahrestag des Massakers von Anders Breivik tötete der 18-jährige David S. am 22. Juli 2016 rund um das Olympia-Einkaufszentrum, in München das Ötz genannt, 9 Menschen. Die Morde fanden zwischen 17.52 Uhr und 18.05 Uhr statt. Die hier geschilderten Geschichten spielen kurz vor und kurz nach den tödlichen Schüssen. David S. versteckte sich in der Henkistraße und tötete sich schließlich selbst. 22. Juli 2016, 17.45 Uhr. Svetlana und Karl Ötz. Sie wollte ihn töten. Den Verdacht hegte er schon länger, nun hatte er Gewissheit. Seit Wochen plagten ihn Kopf- und Magenschmerzen nach dem Essen. Nichts Schlimmes, aber auch die Haut wurde grauer, ja fast etwas gelblich, und das machte ihn stutzig. Svetlana aß zwar dasselbe wie er, aber viel weniger, doch vermutlich kontaminierte sie nicht sein Essen, sondern sein Bier. Abends hatte er Durst und 3 bis 4 halbe waren Standard. Manchmal wurden es auch mehr. Aber ein wenig Entspannung und Spaß brauchte er. Der Sex war kaum mehr als eine Art Sport. Svetlana machte Dienst nach Vorschrift, ein bisschen so, wie sie es früher gewohnt war. Karl hatte sie aus einem üblen Bordell im Münchner Norden, wo es Flatrate-Rammeln gab, herausgeholt. Für ein Mädchen aus Moldawien hatte Svetlana eine fast klassische Karriere hinter sich. Sie wurde als Bedienung angeworben, landete dann aber schnell in einer anderen Form der Dienstleistung. Karl war kein typischer Freier, keiner, der gewohnheitsmäßig ins Bordell ging. Aber nach 2 einsamen Jahren war er mürbe und suchte diverse Etablissements auf. Schon in die 3. Prostituierte verliebte er sich. Er versprach ihr den Himmel auf Erden und schwärmte ihr vor, er wäre in der Autobranche, was nicht direkt gelogen war, aber Svetlana hatte eher den wohlhabenden Besitzer eines Autohauses im Sinn als einen einfachen Lackierer. Erst nachdem sie vor den Altar getreten waren, wurde Svetlana von ihrem Luden gegen einen beachtlichen Betrag ins Privatleben entlassen. Und kaum hatte sich die Moldawierin in der Zweizimmerwohnung im Hasenbergl eingerichtet, fing sie an zu meckern. Sie mochte das komplette Mobiliar nicht, die Bilder, sie mochte nicht, dass er rauchte und Bier trank, und wenn er ihr Blumen schenkte, stellte sie diese auf den Balkon, weil sie so aufdringlich rochen. Nichts war ihr gut genug. Aber Karl hatte sich eingeredet, es würde sich alles mit der Zeit geben, schließlich hatte sie bei seinen Besuchen im Bordell immer leidenschaftlich und verliebt getan. Als aber seine Schwindelgefühle auftraten, seine Verdauungsprobleme und Koliken, da schwand langsam seine Hoffnung. Und er wurde stutzig. Bevor sie ins Ötz gefahren waren, hatte er ihren Browserverlauf gecheckt. Sie hatte ihn zwar gelöscht, doch es war für ihn ein leichtes, diesen wiederherzustellen. Die Ergebnisliste in den Typed URLs in der Registry des Computers offenbarte ihm etwas Grauenvolles. Svetlana hatte die Suchbegriffe Arsen und Bleivergiftung bei Google eingegeben. Vermutlich hatte sie sich für die 2. Tötungsvariante entschieden. Denn Karl war Lackierer und als solcher giftigen Dämpfen ausgesetzt. Eine schleichende Bleivergiftung konnte also problemlos als Berufskrankheit durchgehen und der Mord so kaschiert werden. Diese Schlange, dachte sich Karl und schaute Svetlana wütend aus seinen Augenwinkeln an. Sie bildete sich französische Tassen für Zwiebelsuppen ein. Deshalb waren sie in der Küchenabteilung des Kaufhofs. Tatsächlich gab es von Creuset kirschrote Suppenterrinen, an denen sie nichts auszusetzen hatte. »Und damit willst du mich endgültig vergiften«, dachte sich Karl. »Aber du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht.« Der Lackierer ließ seinen Blick schweifen, schlenderte etwas herum, bis er sah, was er suchte. Küchenmesser. Er nahm ein großes Fleischmesser und fuhr langsam mit seinem Daumen die Klinge entlang. Nur ganz sachte, doch sofort gab es einen dünnen Schnitt, aus dem ein kleiner, dunkler Tropfen Blut quoll. Das Messer lag gut in der Hand. Warum sollte er es nicht hier tun? Was hatte er zu verlieren? Wenn er seine Frau tötete, wäre er sowieso der Verdächtige Nummer eins. Also konnte er es gleich hier erledigen. Außerdem konnte er mildernde Umstände für sich reklamieren. Schließlich wollte ihn dieses Miststück umbringen. Bleivergiftung. Dafür sollte sie den kalten Stahl zu schmecken bekommen. Edeltraut, Ben, Lara und die Zwillinge, Elektromarkt nahe Ötz. Es war ein Unfall. Einer dieser unerklärlichen Unfälle. Die Hormonspirale galt als das so ziemlich sicherste Verhütungsmittel für Frauen, die bereits Mutter sind. Das traf gleich doppelt auf Edeltraut Leber zu, dennoch war sie mit 43 noch einmal schwanger geworden. Mit Zwillingen. Dabei hatte sie vor 3 Jahren ihre Karriere als Staatsanwältin wieder aufgenommen und gleich eine Halbtagsstelle am Oberlandesgericht bekommen. Als sie bereits 2 befruchtete Föten in ihrem Bauch hatte, übertrug man ihr einen heiklen Fall. Ein hohes Tier der Russenmafia stand wegen Menschenhandels und Drogenschmuggels vor Gericht und Edeltraut trat als Anklägerin auf. Sie assistierte ihrer Vorgesetzten, sorgte aber für Aufsehen. So forsch, so tough ging sie gegen Igor B. vor, den sie als gewissenloses Monster und Stalin der Mafia brandmarkte. »Ich bin Russe, Väterchen Stalin war Georgier«, das war der einzige Satz, den Igor B. in dem gesamten Prozess sagte. Allerdings missfielen ihm die Attacken der übereifrigen Staatsanwältin und er hetzte 2 seiner Bluthunde auf sie, sodass die Familie Lever 3 Monate lang unter Polizeischutz stand. Und noch heute wagte sich Edeltraut nachts nicht allein aus dem Haus. Auch für die Kinder war es eine harte Zeit. Lara litt unter Angstattacken und brauchte psychologische Betreuung. Ihr großer Bruder, der mittlerweile 12-jährige Ben, fand dagegen Gefallen an der Situation. Er löcherte die Personenschützer mit Fragen und durfte sogar ihre Waffen halten und eine schusssichere Weste anziehen. Die hing ihm zwar wie ein nasser Sack am Leib, aber sie war cool und er konnte damit auf dem Pausenhof Eindruck schinden. Seit einem halben Jahr aber waren für Edeltraut die kleinen und die großen Gangster Geschichte und sie war nur noch Mutter. Die Zwillinge vergönnten ihr keine ruhige Nacht und Lara und Ben waren bei Weiben noch nicht so alt, dass man sie alleine lassen konnte. Edeltraut wollte ihre älteren Kinder auch nicht vernachlässigen, was sie zwangsläufig aber tat. Und um ihnen eine Freude zu machen, ließ sie sich breitschlagen, an diesem heißen Julitag ins Olympia-Einkaufszentrum zu gehen, auch wenn ihr davor graute. Sich mit dem doppelten Kinderwagen durch das Gedränge zu kämpfen, stresste sie schon von vornherein. Außerdem litten die Zwillinge unter Koliken und schrien immer wieder gotterbärmlich. Und dazu kam die angestaute Kauflust von Ben und Lara. Allerdings waren die Geschwister auf unterschiedliche Produkte scharf und wollten in unterschiedliche Läden, so wunderte es nicht, dass sie sich die ganze Zeit in die Haare kriegten. Als sie endlich mit den Besorgungen im Ötz fertig waren, drang Ben darauf, in den Elektromarkt gegenüberzugehen. Obwohl das Einkaufszentrum angenehm klimatisiert war, war Edeltraut durchgeschwitzt. Sie dachte sich, so ähnlich müsse sich ihre Oma im Luftschutzkeller gefühlt haben, als es britische und amerikanische Bomben hagelte. »Ich will nicht in diesen doofen Laden«, meckerte Lara und zog einen Flunsch. »Ich will nice!« Doch ausnahmsweise wurde der Wille des Jungen berücksichtigt. Edeltraut zog ihre bockende Tochter in den Elektromarkt. Kaum hatte sie den Eingang passiert, fing einer der Zwillinge an zu blärren. Er hatte Hunger. Behutsam hob ihn seine Mutter heraus und sah sich um. Sitzgelegenheiten gab es in diesen Märkten kaum. Dann musste sie eben im Stehen stillen. Ben hingegen nutzte die Gelegenheit und lief zur Abteilung mit den Spielekonsolen. Wie eine Sahnetorte im September die Wespen lockte, zog es ihn zu einem Bildschirm hin. Blutriefende, glutäugige Dämonen warteten darauf, von einem Helden mit einer fettkalibrigen Waffe erlegt zu werden. Doom war das neueste Produkt von ID Software, einem der großen Entwickler von Ego-Shootern. Ben wusste, dass ihm seine Mutter niemals diese Spiele erlauben würde. Bei seinem Kumpel Murat dagegen hatten sie schon jede Menge an Monstern und Terroristen abgeschlachtet. Da kein Mitarbeiter des ziemlich vollen Elektromarktes zu sehen war, setzte sich Ben an die Konsole und abging die Dämonenjagd. Erst nachdem er im Arena-Kampf von einem riesigen, feuerköpfigen Unhold zur Strecke gebracht worden war, entdeckte Edeltraut, was ihr Sohn trieb. »Hör sofort mit diesem Killerspiel auf!« rief sie empört. Doch da auch der zweite Zwilling Hunger bekam, machte Ben ungeniert weiter. Martin und Sieglinde, Henkistraße nahe Ötz. 2 Wochen im Jahr war er Einbrecher. Es war so einfach wie abgefeimt. Sein Onkel Bert hatte einen Schlüsseldienst, den dieser immer in den letzten beiden Juliwochen dicht machte, um in die Karibik zu fliegen. Sein Lieblingsneffe Martin hatte sich aber, Ironie des Schicksals, einen Schlüssel illegal nachmachen lassen, sodass er unbemerkt in den Betrieb eindringen konnte. Dort schnappte er sich das schwere Set mit den Universalschlüsseln und damit standen ihm mehr oder weniger alle Türen Münchens offen. Für die Auswahl seiner Ziele nutzte er seinen eigentlichen Beruf. Er war in der mobilen Alten- und Krankenpflege tätig. So konnte er das ganze Jahr über lohnenswerte Wohnungen auskundschaften und die Gewohnheiten der Bewohner studieren. Zahlreiche seiner Einbrüche wurden nicht einmal als solche wahrgenommen und bei der Polizei angezeigt. Zum einen hinterließ er keine Spuren, die Tat war also kaum zu beweisen. Zum anderen hat er sich angewöhnt, bei großen Geldbeträgen nicht alles zu nehmen. Und wenn die Oma statt 10.000 Euro nur noch 2.500 in der Schublade hatte, glaubte keiner an einen Einbrecher, sondern dass die alte Frau halt ein bisschen senil sei. Sieglinde Klewitz war eine dieser Seniorinnen, die den Banken misstraute und hohe Summen zu Hause deponierte. Außerdem hatte sie eine beachtliche Menge Goldschmuck gebunkert. Für ihre 91 Jahre war sie noch rüstig und ging jeden Nachmittag zum Bridge. Gegen 17.15 Uhr kam sie nach Hause und legte sich für eine Stunde hin. Dieses Zeitfenster wollte Martin nutzen. Er wusste ungefähr, wo er suchen musste. Länger als 10 Minuten würde er kaum in der Wohnung verweilen. Betont unauffällig schlenderte er an den gesichtslosen Betonfassaden der Henkistraße entlang, bis er zu der Hausnummer kam, in der Sieglinde Klewitz wohnte. Es war ein herrlicher Sommertag und er summte fröhlich Viva la Vida von Coldplay. Die Haustür war schnell geöffnet. Er hatte natürlich nicht den kompletten Bund mitgenommen, schließlich wusste er, welchen Universalschlüssel er dafür brauchte. Dann ging er in den 2. Stock. Er trug eine blaue Sommerhose und ein schwarzes T-Shirt. Durchschnittskleidung also, die sich, sollte er wirklich gesehen werden, keinem einprägen würde. Außerdem hatte er einen kleinen Rucksack dabei. Für den Schmuck, das Geld und seine Handschuhe. Und für den Totschläger. Er hoffte zwar immer, dass er ihn nie brauchte, aber er wollte für den Fall eines Falles gewappnet sein. Martin ging den sterilen Gang bis zur Wohnung von Sieglinde Klewitz. Er blickte sich um, seine Sinne waren geschärft. Aber nichts und niemand war zu sehen und zu hören. Dann streifte er sich die Handschuhe über und öffnete schnell und lautlos die Tür. Binnen Sekunden war er in der Wohnung verschwunden. Auf Katzenpfoten schlich er sich in das Wohnzimmer. Es war leer, wie erwartet. Das Fenster stand offen, doch es würde ihn keiner sehen, da war er sich sicher. Martin schmunzelte ein wenig über die Einrichtung, über die vergilbten Spitzendeckchen auf dem Glastisch und das Gemälde mit dem röhrenden Hirsch. Dann ging er zu der Kommode. In der 2. Schublade von oben hatte die alte Frau ihre Fotos aufbewahrt und in einem Album ihr Bargeld versteckt. Langsam packte Martin den vergoldeten Griff. Etwas klemmte. Ganz vorsichtig, er musste ganz vorsichtig sein. In diesem Moment zerrissen Schüsse die sommerliche Stille. Frieda und Gerhard, McDonald's. Sie war unruhig, ja nervös und aufgewühlt. Am liebsten hätte sie diesen Tag übersprungen und gleich mit dem nächsten weitergemacht. Aber das war leider unmöglich. Am Samstag fuhren sie für eine Woche an den Gardasee. Gerhard brauchte noch einige Utensilien für die Reise, eine Badehose, Surfschuhe, ein paar Bücher. Gerhard war einer dieser Urlaubsleser. Sein stressiger Job als Programmierer bei Microsoft ließ ihm keine Zeit zum Lesen, aber am Strand liegend konnte er ein Buch nach dem anderen verschlingen. Frieda dagegen war eine Vielleserin. Das brachte schon ihr Studium mit sich. Sie machte gerade ihren Master in Politologie und Germanistik, wollte später promovieren. Am liebsten über einen zeitgenössischen Autor. Daniel Kehlmann vielleicht oder Robert Gernhardt, den Meister des Reims und der satirischen Feder, den sie für seinen kunstvollen Nonsens bewunderte. Aber an diesem Freitag konnte Frieda nicht an Literatur denken. Die Erinnerung an den Tag vor genau 5 Jahren legte sich wie eine Schraubzwinge um ihren Kopf. Sie war damals 17 und mit über 500 Gleichgesinnten auf der Insel Utøya in einem Feriencamp der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei AUF. Die Stimmung war friedlich, optimistisch, ausgelassen. Bis plötzlich ein Mann in Uniform auf die Insel kam. Anders Breivik erschoss kaltblütig 69 unschuldige Menschen. Frieda überlebte. Aber wie? Sie litt in den folgenden Monaten an Panikattacken, Schlaf und Appetitlosigkeit. Dazu kam eine gewisse Paranoia. Ständig sah sie den Attentäter in der U-Bahn, an der Universität, im Café. Schließlich ließ sie sich für 6 Wochen in eine geschlossene Anstalt einweisen und verließ dann Norwegen, um in München ein neues Leben zu beginnen. Schnell wurde sie in der bayerischen Hauptstadt heimisch. Erst half ihr die kleine norwegische Studentengruppe, dann lernte sie Gerhard kennen. Er war unkompliziert, verdiente schon gutes Geld und kümmerte sich rührend um Frieda. Seine Macken nahm sie weitgehend als stadttypisch hin. Das Name-Dropping zum Beispiel. Gerhard ließ keine Gelegenheit aus, von seinem Frühstück mit Bill zu erzählen. Gemeint war natürlich Bill Gates. Mit leuchtenden Augen schwadronierte er, wie hemdsärmlich Mr. Microsoft gewesen sei. Dieser habe Gerhard sogar auf Deutsch mit einem radebrechenden Guten Tag begrüßt. Tatsächlich saß Gerhard einmal bei einer Session in Seattle im selben Frühstücksraum wie der Firmengründer, hatte diesen beim Hinausgehen zwar begrüßt, Gates hatte aber nur freundlich mit dem Kopf genickt. Die tatsächliche Geschichte war profan, die ausgeschmückte Variante aber steigerte sein persönliches Prestige. Frieda hatte eigentlich keine Lust zum Shoppen, brauchte aber noch ein paar Dinge. Sonnencreme zum Beispiel. Als Norwegerin musste sie im Süden höllisch aufpassen, damit sie sich nicht ihren nordischen Teint verbrannte. Sie wollte den Einkaufsbummel aber so schnell wie möglich hinter sich bringen. Gerhard hatte freilich Hunger und wollte in das amerikanische Schnellrestaurant mit dem gelben M, das Frieda nicht ausstehen konnte, zumal sie Vegetarierin war. Allerdings schmeckte ihr seltsamerweise das Eis dort. Zu einem McFlurry konnte sie nicht Nein sagen. Gerhard aber hatte Kohldampf und holte sich ein fettes Mac-Menü mit einer großen Cola dazu. »Wenn schon fasten, dann richtig«, sagte er augenzwinkernd. Er nahm sein Essen und das Eis auf ein Tablett und sie gingen hinauf in das Obergeschoss. Frieda war es zu heiß draußen, sie wollte lieber in den klimatisierten Innenräumen bleiben. Der erste Stock war modern gestaltet, mit viel Holz und einer Spiegelwand. Er sah für ein Restaurant dieser Güte richtiggehend heimelig aus. So nahmen sie an einem Zweiertisch Platz. Gerhard biss in seinen Big Tasty Bacon, dass der Saft nur so herausspritzte und sich sein Kinn rotbraun färbte. Frieda lachte. Zum ersten Mal an diesem Tag. Leo und Alexa, Hanauer Straße vor Ötz. Es war ein Ritual. Sie pflegten es schon seit Jahren. Immer wenn sie freitags von der Arbeit zurückkamen, tranken Alexa und Leo ein Feierabendbier. So konnte man die Woche abschließen und entspannt ins Wochenende gehen. Heinz, ihr Kapo, ließ sie immer am Ötz raus. Dort setzten sie sich mal auf die Stufen vor dem Einkaufszentrum oder sie standen einfach nur herum. Manchmal nahmen sie auch auf den Bänken bei McDonald's Platz, egal ob sie dort etwas aßen oder nicht, das kontrollierte ja niemand. Aber es war immer hier an der Hanauer Straße, denn das Ötz war die geografische Mitte ihrer Wohnungen. Leo lebte in der Dieselstraße etwas nördlich, Alexa in der südlichen Meggendorfer Straße. Sie arbeiteten seit 3 Jahren zusammen bei der Firma White Wall Bavaria, wo sie vor allem Neubauten verputzten. Das war eine körperlich anstrengende Tätigkeit. Dementsprechend waren sie am Freitag bei Feierabend ausgelaugt und sehnten sich nach Entspannung. Leo und Alexa waren schnell Freunde geworden. Mit dem manchmal etwas rauen Charme des Kroaten konnte der gebürtige Niederbayer gut umgehen. Er kam aus dem Landkreis Freyung-Grafenau und da galt, zumindest unter Männern, auch nicht gerade der Knicke als Leitlinie der Umgangsformen. Man siezte beispielsweise nur Leute, die man gar nicht ausstehen konnte. Zu ihrem Bedauern mochten sich ihre Frauen nicht, weshalb sich der Kontakt auf die Arbeit beschränkte und auf das Feierabendbier am Freitag. »Arschloch, heute bist du dran mit Bier holen«, sagte Alexa. »Ich habe was Wichtiges zu erledigen.« Dann nahm er seine Schachtel Benson und Hedges heraus und steckte sich grinsend eine Zigarette an. Dass ihn Alexa manchmal mit diesem wenig schmeichelhaften Ausdruck belegte, hatte Leo anfänglich tatsächlich irritiert. Doch nach kurzer Zeit war ihm klar, dass dies ein Ausdruck der Freundschaft war. Dafür zog ihn Leo oft mit dessen Namen auf. Alexa war im Kroatischen ein typischer Männername, im Deutschen aber eben nicht. »Alles klar, Mädel«, entgegnete Leo. »Für dich wie immer eine warme Milch und einen Erdbeerlutscher? Darauf kannst du einen lassen, Arschloch«, lachte Alexa und setzte sich auf eine der Holzbänke draußen bei McDonald's, während Leo über die Straße zum Ötz ging. 22. Juli 2016, 18.15 Uhr. Svetlana und Karl, Ötz. Es war dieser leicht parfümierte Geruch ihres seidenglänzenden Haares, den er schon lange nicht mehr wahrgenommen hatte. Aber nun roch er ihn mit einer Intensität, die ihn an ihre Anfangszeit erinnerte, an glückliche Tage, die den Beginn einer Amour-Fou markierten. Seine Freunde hatten gelästert und hinter seinem Rücken derbe Späße über Svetlana gemacht. Das war an ihm abgeperlt. Er war glücklich wie selten in seinem Leben. Sie war auch im Bordell anschmiegsam und erlaubte ihm schon beim dritten Termin, sie zu küssen. Und nun hatte sie sich wieder an ihn geklammert, ihn umarmt ganz fest, denn sie hatte Angst. Die Schüsse waren hier zwar kaum zu hören, dennoch war allen klar, dass etwas Schlimmes geschehen war und dass sie alle in höchster Gefahr schwebten. Karl hatte das Messer weggelegt. Der Gedanke, dass er noch vor wenigen Minuten seine Frau in aller Öffentlichkeit abstechen wollte, erschien ihm so fern wie der Jupiter. Sie gehörten zusammen, auf jeden Fall. Das hatte ihm die innige Umarmung deutlich gemacht. Allerdings mussten sie sich zusammenraufen, sich ausreden, dann würde alles gut werden. Nach einigen Minuten ließ bei Svetlana die Angst nach und sie lockerte die Umarmung. Dann nahm sie ein Taschentuch aus ihrer Prada-Handtasche, schneuzte sich und trocknete sich die Augen. Sogleich schaute sie in den Taschenspiegel, ob ihr Kajal verlaufen war. Sie sah schrecklich aus, so ihre Überzeugung. Bei der nächsten Gelegenheit würde sie auf die Toilette gehen und ihre Schminke wieder in Ordnung bringen. Karl war etwas befremdet, dass sich seine Frau in dieser Situation um ihr Aussehen kümmerte. »Geht es dir gut?«, fragte er einfühlsam und hielt sie an den Schultern. Svetlana nickte. Dann blickte sie verschämt zu Boden. »Es tut mir leid«, hauchte sie. »Die Bleivergiftung«, durchzuckte es Karl. Sie gab es also zu, dass sie ihn umbringen wollte. »Es tut mir leid, aber ich werde dich verlassen.« Karl ließ langsam seine Hände sinken. Er stand wie paralysiert da und dachte an das Messer. »Das ist besser«, murmelte er schließlich. Edeltraut, Ben, Lara und die Zwillinge, Elektromarkt nahe Ötz. Über dem Elektromarkt lag lähmendes Entsetzen. Die Schüsse hallten noch in allen Köpfen wider. Wilde Panik hatte die Kunden und auch das Personal ergriffen. Es wurde geschrien, geweint, manche verfielen in sprachlose Schockstarre. Das Schlimmste aber war, dass niemand wusste, was los war. Ein Terrorangriff? Eine Schießerei unter Kriminellen? War die Polizei im Anmarsch? Die Unsicherheit hielt die Menschen wie ein Würgegriff gefangen. Edeltraut dachte sofort an Igor B. Schnell realisierte sie aber, dass die Schüsse nicht ihr galten. Viel Zeit zum Nachdenken hatte sie aber nicht. Lara klammerte sich wild an sie und verfiel in einen Heulschreikrampf. Aber auch die Zwillinge meldeten sich lautstark. Edeltraut fand es aber in dieser Situation angebracht, ihre Tochter zu schützen, die vor Angst geschüttelt wurde. Ja, der ganze Elektromarkt stand unter Schock. Nur Ben bejubelte gerade seinen persönlichen Highscore. Er hatte die Schüsse durchaus wahrgenommen. Es war ihm auch klar, dass sie nicht aus einem Spiel kamen, sondern real waren. Doch das schreckte ihn nur kurz. Er wollte sich seiner Mutter zuwenden und sie beschützen. Doch als er sah, wie Lara sich an Mama festkrallte, setzte er sich wieder und widmete sich seinem Spiel. Nachdem allmählich Laras Tränen versiegt waren, wandte sich Edeltraud ihrem Sohn zu. Sie glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als sie sah, wie er weiterhin am Bildschirm Dämonen abballerte. »Hör endlich mit diesem Scheiß auf und komm her!« rief sie wütend. Doch Ben dachte nicht daran. Bebend vor Zorn machte sie sich von Lara los und ging auf ihren Sohn zu. Dann packte sie ihn beim Genick und zog ihn weg. »Diese Spiele«, schnaubte sie, »diese Spiele züchten Mörder heran. Ist dir das nicht klar? Das ist eine Verhöhnung der Opfer.« Ben hatte seine Mutter noch nie so erlebt. Sie konnte energisch sein, resolut, streng, aber nicht so wütend. Trotzdem gab er nicht klein bei. »Das Erwachsenengelaber«, wehrte er sich. »Ich mach das, um mich zu rüsten und zu trainieren.« »Was willst du trainieren?«, schnaubte Edeltraud. »Das Schießen. Wir müssen uns wehren, damit nicht diese Russen kommen und dich töten.« Edeltraud schüttelte den Kopf. Sie wusste nicht mehr, was sie sagen sollte, zumal die Zwillinge wieder lauter zu schreien begannen. »Wenn ich groß bin, lerne ich dann so richtig schießen, wie es mir Herr Langeneck vom LKA gezeigt hat. Und dann beschütze ich dich und Lara und Papa und die zwei Kurzen. Versprochen, Mama«, erklärte Ben aufgeregt. »Das ist absurd«, stotterte Edeltraud. Sie wusste nicht mehr, was sie anderes sagen sollte. »Du musst mir unbedingt das Spiel kaufen. Dann werde ich dein Bodyguard. Bitte, bitte, bitte«, flehte der 12-Jährige inständig. »Nur über meine Leiche«, entgegnete Edeltraud giftig und ging zu den Zwillingen und auch zu Lara, die nach ihrer Mutter rief. »Und du hörst sofort mit diesen Spielen auf, sonst...« Edeltraud wusste nicht mehr, welche Drohung sie aussprechen sollte. Schlagen kam für sie nicht in Frage, obwohl sie ihren Sohn in dieser Situation am liebsten geohrfeigt hätte. Ben war enttäuscht, zutiefst enttäuscht. Er war beileibe kein Außenseiter, aber einer der wenigen in der Klasse, der keine solchen Spiele zu Hause hatte. Und seine Mutter verstand nicht, dass er sie nur beschützen wollte. Da kam ihm eine Idee. Er wartete, bis sich Mama von ihm abwandte und sich ganz Lara widmete. Blitzschnell ließ er die Disk aus der Konsole schnellen und steckte sie sich in die Hose. In dem Durcheinander hatte keiner Augen für einen Jungen. Die Disk war zudem außerhalb der Verpackung, konnte also keinen Alarm auslösen. Nun würde er sich für den großen Kampf rüsten können und er würde seine Familie beschützen vor all den Igors dieser Welt. Er, ein waschechter Bandit, so sein Nickname in den einschlägigen Foren. Martin und Sieglinde, Henkistraße nahe Ötz. »Dich kenne ich doch. Du hast mir doch eine Zeit lang das Essen gebracht.« Martin zuckte zusammen. Er war gerade im Begriff zu gehen, hatte seine Besorgungen erledigt, wie er es nannte. Rund 7000 Euro in bar und eine fantastische Goldkette. Die Glieder bestanden aus glatten, filigranen Herzen und die Anhänger waren 5 fein gearbeitete Rosen, die jeweils mit 3 Diamanten bestückt waren. Selten hatte Martin ein so beeindruckendes Schmuckstück gesehen und es dementsprechend zu lange bestaunt. Das war unprofessionell. Erst hatten ihn die Schüsse aufgehalten, dann dieses Kleinod. Und nun war er ertappt und erkannt worden. Zum ersten Mal in seiner Karriere als Gelegenheitseinbrecher. Martin wandte sich der alten Frau zu. Seine Miene verfinsterte sich. Dann griff er langsam in seinen Rucksack und nahm den Totschläger in die Hand, zog ihn aber nicht heraus. Es gab keine Wahl. Wenn er nicht ins Gefängnis wollte, musste er die alte Frau töten. Er hatte dieses Szenario immer wieder in seiner Vorstellung durchgespielt. Da war er cool und hart. Nun zitterten seine Knie, seine Kehle wurde trocken. Dennoch ging er 2 Schritte auf die alte Frau zu und sah, wie diese zu weinen begann. Sogleich ließ er den Totschläger los und legte den Arm um Sieglinde Klewitz. Sie war mittlerweile rund 10 Zentimeter kleiner als in der Blüte ihrer Jahre. Ihre Haare rochen strohig, ihr weißes Blümchen-Nachthemd muffelte, wie es alte Menschen oft taten. Martin war diesen Geruch gewohnt. Im Ärmel hatte Sieglinde Klewitz eines dieser altmodischen Stofftaschentücher. Sie nahm es heraus und putzte sich kräftig die Nase. »Ich tu ihnen nichts«, hauchte Martin und streichelte die alte Frau am Rücken. Er wollte sie beruhigen, sie hatte offensichtlich gespürt, was er vorhatte. »Es sind die Schüsse«, stammelte sie unter Tränen. »Die erinnern mich immer an meinen Manfred.« Martin geleitete die alte Frau auf ihr grünes, ziemlich abgewetztes Plüschsofa. Beide nahmen Platz. »Was war mit Manfred?«, fragte Martin einfühlsam nach. Es war im April 1945. Wir haben in einem kleinen Ort in der Oberpfalz gelebt. Mein Manfred hat gedient. 3 Jahre an der Front in Russland. Sieglinde Klewitz nahm mit zittrigen Händen ihre Brille ab und trocknete sich die Augen. Dann hat sie ihn erwischt. Bei Smolensk haben sie ihm das Bein weggeschossen und im Lazarett hat er Fleckfieber bekommen. Aber der Manfred war zäh. Der hat das überlebt. Und was ist im April passiert? Der Krieg war verloren. Das hat jeder gewusst. Aber diese Fanatiker von der SS haben sich bei uns im Nebenhaus verschanzt. Bei dem Ölfinger Jochen. Der ist später Bürgermeister geworden, dieser verlumpte Nazi. In Sieglindes Tränen erstickte Stimme mischte sich Wut. Und der Amerikaner hat Luftangriffe geflogen. Der hat genau gewusst, wo die SS hockt. Und da hat der Manfred Angst gehabt, dass sie unser Haus beschießen und hat deswegen eine weiße Fahne rausgehängt. Die alte Frau blickte zu Boden. Sie musste sich erst wieder sammeln, bevor sie weitererzählen konnte. Zu dritt sind sie gekommen, keine Stunde später, und haben ihn mitgenommen, den Manfred. Bei den Haaren haben sie ihn gepackt und mitgeschleift. Er konnte ja nicht gehen mit seinem einen Bein. Und die Krücken haben sie gar nicht angeschaut. Sie haben ihn auf den Marktplatz gezerrt, um mich hinterher. Dann haben sie ihn niedergeschlagen und beschimpft als Defätist und Vaterlandsverräter. Ausgerechnet er, der so tapfer jahrelang an der Front gekämpft hat. Und dann? Sieglinde Klewitz versagte die Stimme. Martin aber konnte sich denken, was mit Manfred geschehen war. Und ich habe alles mit anschauen müssen, presste sie hervor. Und seither erinnern Sie Schüsse an dieses schlimme Verbrechen? Fragte Martin vorsichtig. Die alte Frau nickte. Ich habe nicht mehr geheiratet. Ich konnte nicht mehr. Außerdem habe ich 2 kleine Kinder von Manfred gehabt. Wer hätte mich da schon genommen? Die Kinder sind alles, was mir von ihm geblieben ist. Und die Hochzeitskette mit den 5 Rosen, die hat er selbst gemacht. Er hat vor dem Krieg Goldschmied gelernt. Martin wollte im Erdboden versinken. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so geschämt wie in dieser Sekunde. »Hast du sie mir gestohlen?« fragte ihn Sieglinde Klewitz gerade heraus. Martin nickte unmerklich. »Ich gebe alles zurück.« Er schluckte schwer. »Und ich werde nie wieder etwas stehlen, ich schwör's Ihnen.« »Du bist kein schlechter Mensch, Bub.« Die alte Frau stand auf. Martin wollte selbiges tun, doch sie wies ihn an, sitzen zu bleiben. Dann ging sie zu einem Mahagonischrank, öffnete ihn und betrachtete das Arsenal an Flaschen. »Ich glaube, wir beide könnten jetzt einen Penninger Blutwurz vertragen.« Frieda und Gerhard, McDonald's. Gerhard hatte das Gefühl, er würde eine Marmorstatue streicheln. Als die Schüsse begannen, hatte er Frieda sofort unter den Tisch gezogen. Sie hatte sich an ihn gekrallt, ihn zuerst sogar in die Schulter gebissen, aber er hatte sich sanft von ihren Zähnen befreit. Seitdem tröstete er sie, wiegte sie sanft in seinen Armen, küsste sie auf die Wangen. Frieda aber zeigte keine Reaktion. Sie war zur Salzsäule erstarrt. Um sie herum herrschte unbeschreibliches Leid, unbeschreibliches Chaos und Durcheinander. Gerhard wusste nur eines: Frieda durfte die Augen nicht öffnen, der Anblick wäre zu schrecklich gewesen. Als die ersten Polizisten und Sanitäter heraufgekommen waren, sprach er ihr ruhig zu. »Alles wird wieder gut, mein Schatz«, flüsterte er. »Es ist überstanden.« Frieda aber rührte sich nicht. Ihr ganzer Körper war verkrampft, einfach taub. Gerhard streichelte sie weiter zärtlich und sprach mit sonorer Stimme auf sie ein, es sei wieder alles gut. Plötzlich hob Frieda leicht den Kopf. »Er war wieder da«, hauchte sie. »Wen meinst du?« fragte Gerhard irritiert zurück. »Ich weiß nicht, wer der Irre war, der geschossen hat.« »Breivik. Es war anders, Breivik. Ich habe ihn gesehen.« Leo und Alexa, Hanauer Straße vor Ötz. Leo war beunruhigt. Die Schüsse waren offensichtlich auf der Straße gefallen. Er hatte Angst, aber nur um Alexa. Hoffentlich war seinem Freund nichts passiert. Mit den beiden Weißbieren in der Hand traute er sich nun, rund 10 Minuten nach den Schüssen hinauszugehen. Eine lähmende Angst hielt das Einkaufszentrum in Atem. Niemand wusste, was passiert war. Die quälende Unsicherheit war für die meisten das Schlimmste. Leo aber war es egal. Er dachte nur an seinen Kumpel und seinen Durst. Es war ein heißer und harter Arbeitstag gewesen und er wollte diesen endlich mit seinem Feierabendbier wegspülen. Obischwarm, wie man auf gut Niederbayerisch sagte. Mit schnellen Schritten ging er zum Ausgang. Es befanden sich außer ihm kaum Menschen im Gang. Als er an der Foodbar vorbei ins Freie trat, sah er ein hektisches Treiben. Sanitäter, Polizei, auch Zivilisten, die Waffen trugen. Zwei Uniformierte wiesen ihn an, er solle nach links Richtung Taxistand gehen. Leo dachte aber im Traum nicht daran. Er schaute alles nach seinem Kumpel ab. Und tatsächlich. Plötzlich sah er eine winkende Hand. Alexa saß weiterhin auf derselben Bank vor dem McDonald's. Er hatte sich nicht fortbewegt. Stoisch war er auf seinem Platz verharrt, um auf seine Feierabendhalbe zu warten. Leo winkte zurück und lachte. Dann öffnete er sein Weißbier und nahm einen Schluck. Für Niederbayern war es eigentlich ein Graus, das Weißbier aus der Flasche zu trinken, aber Alexa hatte ihm gesagt, es interessiere ihn nicht, wie man etwas mache. Und Weizen aus der Flasche sei eine Herausforderung. Man dürfe es nicht zu schnell trinken und vor allem nicht stürzen, sondern langsam in den Mund gluckern lassen. Und so schmecke es am besten. Seitdem genoss es auch Leo auf diese unbayerische Art. Obwohl ihn die Polizisten anschrien, ging Leo unbeirrt geradeaus. »Sind Sie wahnsinnig? Weg von der Straße!« Ein Uniformierter packte ihn am Arm und schaute ihn mit funkelnden Augen an. »Spezi, tu deine Pfoten da weg, sonst verschütte mein Bier«, entgegnete ihm Leo in Gemütsruhe. »Da drüben ist mein Kumpel, und der hat Durst, und jetzt schleich dich.« Tatsächlich ließ ihn der verdutzte Polizist los, und Leo ging mit seinen Flaschen auf die andere Seite, wo ihn der lachende Alexa empfing. »Das hat aber lang gedauert, Arschloch!« Nachwort: Terroranschlag oder Amoklauf? Diese Frage wird kontrovers diskutiert und beantwortet. Dabei stehen für die unfassbare Tat des David S. sowohl die rechtsextreme Gesinnung als auch das Mobbing als Triebfeder außer Zweifel. Der Autor macht seinen Standpunkt dazu mit der Geschichte um Frieda und Gerhard deutlich. Die Schilderung der eigentlichen Tat wurde vom Autor bewusst ausgespart, denn seine Leitfrage ist: Wie reagieren wir in solchen Extremsituationen und wie verändern diese unser Leben, unser Denken, unser Handeln? Für Leo stand eine reale Figur bei einem Terroranschlag in London Pate. Der Mann wurde aufgrund seiner Gelassenheit als Bierheld gefeiert. Was bleibt von diesem gruseligen Ort? Vor dem Ötz befindet sich heute ein eingegrabener Ring mit den Bildern der Toten. Am Boden stehen zahlreiche Kerzen, liegen ein Fußballtrikot, zahlreiche Blumen und Fotorahmen. So haben die Opfer einen Namen und ein Gesicht. Sie hörten »Die gruseligsten Orte in München«, eine Sammlung von Schauergeschichten um die bayerische Hauptstadt. Das Buch erschien 2019 im Gmeiner Verlag.